Verkleidet als Mann der Vernunft. Meine Maskerade ist das Ereignis der Saison. Und wenn ich behaupte, ein weiser Mann zu sein, nun, dann bedeutet das ziemlich sicher, dass ich nichts weiß. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, hallo. Schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch am Tag des Saxophons und am Tag des Umweltschutzes in Kriegsgebieten. Ich sag's mal verkürzt. International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict. Ist ja, nicht ja, grundsätzlich ja. Jeder Angriff im Krieg irgendwie auch ein Angriff auf die Umwelt? Also, man ja, schießt Blei und sonst irgendeine Scheiße die Landschaft und sprengt. Ja, man muss auch wirklich verstehen, die Umweltschäden sind das Schlimmste, was so ein Krieg hat. Weil ja, aber die betreffen Menschen vor allem, sterben jeden Tag, die Umwelt ist überall. Und das Ding ist halt auch, von den Umweltschäden sind Frauen halt proportional dreimal so oft betroffen wie Männer. Das ist richtig, ja, weil die haben die ganzen Blumen gepflanzt. Tja. So ist das manchmal. Ja. Ihr habt jetzt zu uns gefunden. Das ist ja irgendwie mit dem neuen YouTube-Layout. Mehrere Menschen haben gefragt, wo unsere Streams denn sind. Ja, die sind jetzt im Livestream-Tab. Also wieder eine Sache, die kein Mensch braucht, wo YouTube sich gedacht hat, komm, wir ärgern die einfach alle mal. In dem Video-Tab findet ihr jetzt nur noch die Sachen, die wir mal irgendwie rausgeschnitten oder extra gemacht haben. Und alles, was wir live gemacht haben, Sonderstreams, Sonntagstreams, Dingsbums, ist halt unter live. Was auch immer ja, das eine Zeit für eine mussten Verbesserung. Wir ja bei Evel streamen und also die Streams sind auch unter dem Videotag. Ah, okay. Und stimmt, die irgendwie kaputt waren, okay. Die wir nochmal neu machen mussten, sind auch in dem Videotab. Als wir einmal Frauen an unsere Plattform gelassen haben. Ja. Tja, aber der RSS-Link vom YouTube-Kanal, der umfasst wenigstens weiterhin noch alles. Wenigstens das. Ja. Aber das wird wahrscheinlich dann bald auch nicht mehr funktionieren. Naja, YouTube wird immer besser. Man könnte fast meinen, irgendwelche Leute gehen hin und entfernen bei YouTube Stein für Stein das ganze Infrastruktursystem. Warum kommt es einem manchmal vor? Ja, das ist... Wie man hier auch auf dem Bild sieht, wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man ein Vorher-Nachher-Bild von der Schule. Direkt ein Satellitenbild. Ne? Das ist jetzt nicht sehr witzig, obwohl die Schule Witzig Secondary School hieß. Eine Schule in Kapstadt in einem nicht so tollen Bezirk. Im Jahr 2019 wurde die Schule geschlossen, weil einfach zu viel Gewalt und zu viel Kriminalität in diesem Viertel da geherrscht hat und die Securities bei der Schule einfach nicht mehr ausgereicht haben, um die Schüler zu beschützen vor den umliegenden Anwohnern, sage ich mal. Und daraufhin wurde die Schule geschlossen und ja, mittlerweile ist die Schule komplett weg, weil Junkies im Endeffekt die letzte Schraube und den letzten Stein verkauft haben, um was auch immer damit zu machen. Die haben Steine für 50 Cent jeweils und Fenster für 5 Dollar verkaufen können, ne? Türen 10 Dollar. Das Metall haben sie auf den Schrottplatz gebracht, was sie gefunden haben. Aber wie gesagt, selbst die Steine haben sie Stein für Stein verkauft. Dass es dafür überhaupt einen Markt gibt, ist interessant. Und wie gesagt, das waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die da mit LKWs hingekommen sind. Die haben, ne, die sind einfach hingegangen mit Schubkarren und haben sich einfach ein paar Steine geholt, um ihren täglichen Bedarf zu decken. Naja, was heißt, dass man das verkaufen kann? Das ist Baumaterial, Punkt. Also, und wenn du das für einen Kindergartenbruchteil von dem kriegst, was es auf dem freien Markt kostet, weil der Typ halt das Geld für einen Schuss haben will, hast du doch als Bauherr einen guten Deal gemacht. Also ich dachte, die mussten ihre Stromrechnung bezahlen, aber das ergibt natürlich auch Sinn, was du sagst. Mhm. Ja, und was der Urticker sagt, getting stoned, ne? Also. Genau. Getting stoned geht auch günstiger, meinst du? Ja, ich frage mich gerade, ob ich das jetzt bedauerlich finden soll, weil, ja gut, einerseits ist natürlich Diebstahl und so, andererseits haben sie dann die Schule 3 Jahre leer stehen lassen, ne? Müssen sie auch nicht wundern, in Südafrika. Vielleicht auch erst Ja, gut, aber ich meine, dass da halt Dinge rausgeklaut werden und Leute Graffitis dran schmieren, das würde recht. man erwarten, aber dass jemand halt bis auf den letzten Stein das Ding Das abträgt, stimmt, das das ist schon ist schon eine extrem. gewisse, die Schule für Unsichtbare, sagt Hier in Deutschland holen sie mal die Kabel raus, ne? Passend eine Woche nach Halloween, die Geisterschule. Ja, wer im Glashaus sitzt, ne? Ja, aber wer weiß, vielleicht bald auch in unserem Theater, ne? Also, wenn das mit der Knappheit an Baustoffen und so weitergeht, wer weiß. Bundeskanzleramt. Stein für Ja, und Stein. bei wir haben Die ja Baustoffe, genau. wir Und haben ja deswegen die bauen die Sorge, den Graben. es Marmor gibt und ja so. die Fälle schon in Deutschland, dass Leute halt Kupferleitungen und so ein Kram klauen. Ich meine, so weit ist Ja. das ja davon nicht weg. Im Gegenteil, du kannst die Leute kaum abhalten davon. Also die gehen durch Wände oder so, wenn da alles verschlossen ist. Das habe ich teilweise mitgekriegt mit diesen Lost Place-Geschichten. Ich mich mit beschäftigt. Wenn irgendwas leer steht oder so, das wird sofort angegraben von allen Seiten. Da stehen Fenster auf und so weiter. Da kommt man immer rein, weil da irgendwelche Kabelratten schon zuerst drin sind. Ich wäre vorsichtig damit, Menschen als Ratten zu bezeichnen. Oh Das hat für einen großen deutschen Fernsehsender zu einem gewissen Eklat geführt und ja, da kommen wir gleich noch zu. wir können uns das nicht Na, leisten, Mamon. jedenfalls sowas fragt der nicht Chat mehr. auch, Frauen sind am meisten betroffen. Ja, Frauen sind auf jeden Fall am meisten betroffen. Ich weiß nicht wie, Wahrscheinlich. aber auf jeden Naja, Fall am denen geht es ja eh schon meisten. schlecht und jetzt haben sie keine Schule mehr. Oh mein Ja, Gott. die können noch nicht mal Also. Steine tragen, um sich ihren Schuss zu kaufen. Können auch nicht mehr angegriffen Aber vielleicht ist das ein ganz, ganz poetisches Ding und woanders ist eine Schule aus den Steinen gebaut worden. Wer werden. weiß es ja nicht. Oder vielleicht ein Tisch, wenigstens, dass ein Kind dran Das sitzen ist wie kann. in diesem Lernen. Cartoon mit mein Fahrrad wurde mir geklaut und ich war traurig. Aber jemand anders hat jetzt ein Fahrrad mehr. Klaus Schwab zum Beispiel. Das kann er an andere verleihen. Ja. Kann man ein Geschäftsmodell draus machen. Ja, Share Economy. Ne? Wie? Tja, ja. Wo war jetzt Polizei? Habt ihr gestern Rick and Morty gesehen? Hat einer Rick and Morty gesehen? Meine IQ ist nicht hoch genug dafür. Oh, Gamergate wurde erwähnt. Er hat Gamergate gesagt. Der alte Mann. Das war Wer schon eine jetzt? ältere Folge, oder? Die kenne ich auch noch. Na, gestern, was über euch meine, das war eine neue Folge. Ja, Ich in habe noch nie Deutschland eine vielleicht. Folge Rick und Ja, Morty ja. gesehen. Ist das dieses, wo sie Die da deutsche irgendwie Übersetzung, also richtig synchronisiert schon vor und der so, Tür ja. stehen und so eine Aufzählung macht von lauter Leuten, die da irgendwie Ganz kommen und genau. eine von denen ist Me Gamergate? Too Ja, war, glaube ich, schon ein paar dabei. Jahre her. Aber gut. Also, ja, okay. Fand ich trotzdem gut. War Deutsch, gestern auf Deutsch zum ersten Mal. Ja, Fake News und Definitionsmacht. Wer darf Wahrheitspolizei sein? Ja, wer wohl? Die Guten natürlich immer nur. Ja, da hat es jetzt eine Reportage gegeben in Intercept auf dem WordPress-Blog, der ja jetzt ein paar Jahre nachdem er erstellt wurde, von Pierre Omidyar natürlich bezahlt damals, kommen halt immer mehr Qualitätsberichterstattungen da. Ganz in der Anfangsphase gab es ein paar Sachen, da war es aber noch sehr parteiisch und jetzt ist es relativ, die schießen quasi in alle Richtungen. Das ist ganz gut. Ist ja im Sinne des Erfinders. Und der Artikel ist eine Zusammenfassung von dem englischen Artikel und im Endeffekt geht es darum, dass es ja in Amerika ein Disinformation Governance Board gegeben hat. Also eine staatliche Stelle, die offiziell Nachrichten Meldungen prüft, ob die Desinformation, Missinformation oder Malinformation beinhalten. Ne? Missinformation ist Haben die das wieder einfach eine eingestampft oder was? Ente, was falsch ist. Mhm. Desinformation ist falsch und bewusst als solches verbreitet und Malinformation ist halt so dieses Hybride, ein Körnchen Wahrheit, aber mit schädlicher Absicht und aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Und das wurde geschlossen, weil es einfach mit der Verfassung in Amerika einfach nicht in Übereinstimmung gebracht werden konnte. Und bevor es dann durch die Gerichte geschlossen wurde, hat die Regierung das im Endeffekt zugemacht. Aber im Hintergrund sind die Strukturen erhalten geblieben und das Ganze wurde im Endeffekt vom Department of Homeland Security, was ja ein Teil des Innenministeriums ist, eine Strafverfolgungsbehörde an sich, ne, ein weiterer Inlandsgeheimdienst könnte man sagen, ne, Department of Homeland Security. das hat einfach die ganzen Sachen weitergeführt und hat weiterhin mit Facebook, mit Twitter, Instagram und anderen großen Plattformen und auch anderen Tech-Firmen wie Microsoft, IBM und Sun Microsystems, was auch immer die mit Nachrichten zu tun haben, haben die halt auch im Hintergrund noch weiter Gespräche geführt. Alle zwei Wochen treffen die sich bis heute mit Vertretern vom Homeland Security, vom FBI und vom Innenministerium, amerikanischen Innenministerium. Und es gibt auch weiterhin die Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Das ist eine Behörde im weitesten Sinne, die unter Donald Trump eingerichtet wurde. Und ja, die geben im Endeffekt den Leuten nicht direkt vor, was sie zu tun haben. Die holen sich nur die Informationen ein. Auch da in Amerika haben die sowas, was euch vielleicht bekannt vorkommt. Es gibt den Einsatz von als medienkompetent geltenden Drittanbietern aus dem Bereich gemeinnütziger Vereine oder auch NGOs. Ja, falls euch das jetzt bekannt vorkommt, das haben wir letzte Woche auch gehabt, sowas Ähnliches machen wir in Deutschland ja auch, beziehungsweise in Europa auch. Also da wurden im Endeffekt handverlesene NGOs als Clearingstelle für Informationen quasi etabliert. Ne? Die wurden als die Guten bezeichnet von der Regierung. Und den Unternehmen wurde angeraten, doch mal bitte mit denen zusammenzuarbeiten. Punkt, Punkt, Punkt, sonst Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Natürlich können die da nicht offen drohen, aber die können die Leute halt mit Bürokratie dazu zwingen, dass sie das trotzdem machen. Ja, das hat halt zu verschiedenen Wellen geführt, die gerade im politischen Schlagabtausch in Amerika doch schon eine gewisse Relevanz haben, weil die Regierung die Oberaufsicht über diese Behörden ja hat. Und im Endeffekt, ja, alles als regierungskritisch kennzeichnen kann, was sie wollen. Diese Sachen, was gilt als Malinformation, was gilt als Fehlinformation oder Missinformation, das hat ja drei Definitionen. Es muss falsch oder irreführend sein. Es muss absichtlich genauso gestaltet sein, dass es halt irreführend oder falsch ist. Und es muss ein bestimmter Schaden zugefügt werden, der unterstellt wird und gerade bei den letzten beiden Punkten, dass es absichtlich so gemacht wurde und dass es halt einer gewissen Person oder einem gewissen Personenkreis oder einem Unternehmen oder einer Regierung schadet, das ist natürlich auch immer im Auge des Betrachters, wie das ausgestaltet ist. Wenn man halt nicht direkt sagen kann, okay, das ist faktisch falsch, kann man trotzdem sagen, ja, aber das ist vielleicht nicht faktisch falsch, aber es wird ein gewisser Zweck damit beabsichtigt und deswegen wird es geflaggt und wird halt von den Konzernen entweder mit diesen Meldungen versehen, dass es nicht stimmt, dass man sich doch bitte bei anderen Quellen orientieren soll, oder es wird einfach runtergerankt oder es wird, wie es in einigen Fällen gewesen ist, wird es einfach von den Plattformen gelöscht, beziehungsweise Links, die auf bestimmte Webseiten gehen, wo diese Sachen angeboten werden, auch Nachrichtenportale, nicht nur irgendwelche Blogs oder sowas, werden dann einfach von den Plattformen nicht mehr zugelassen. Ja, da gab es einen sehr bekannten Fall, über den wir auch öfters mal geredet haben, der Hunter Biden und Hunter Bidens Laptop und diese ganze Angelegenheit. Da hat sich ja, wer hätte es gedacht, herausgestellt, ja, das stimmt alles. Ne? Die New York Post hatte als größtes Nachrichtenmedium zuerst darüber berichtet. Und da ist halt genau das passiert. Es wurde komplett verhindert, dass man darauf verlinken konnte, dass die Posts, irgendjemand, der das geteilt hat, da wurden die Accounts dann erstmal geslowed, shadow gebannt, diese ganzen, das ganze Instrumentarium, was da möglich ist auf Twitter und auf Facebook. Ja, hinterher hat sich rausgestellt, stimmt doch, ne? Die Washington Post und die New York Times hat zwei Jahre später herausgefunden, das hat doch alles gestimmt. Aber in dem Zeitraum, wo es halt von Relevanz gewesen wäre, sprich bei der letzten Präsidentschaftswahl in Amerika, da wurde es ein paar Wochen vor der Wahl in den Orkus befördert. Ja, das kann man quasi rückwirkend als Behinderung von Biden kritischer Berichterstattung deuten, so wie das halt auch der Intercept macht und wie es eigentlich relativ offen. Ja. Also das steht in direkten Zusammenhang. Ich weiß mittlerweile keiner mehr, dass es einfach wirklich so gewesen ist. Hallo. Ja, es gibt Es gibt immer mehr Beweise dafür. Bitte? Das steht im direkten Zusammenhang, ja? Ja. Okay. Das steht im direkten Zusammenhang. Das haben die jetzt anhand von E-Mails und anderen internen Nachrichten und Memos und Sachen recherchiert. Ja, wir dürfen ja keine False Balance produzieren, ne? Da muss man ja unheimlich drauf achten auch. Ja. Und ja, es wurde halt gesagt, ja, das ist, es gab bei der letzten Wahl 2016, gab es ja die russische Propaganda, die dafür gesorgt hat, dass der Trump gewählt wurde. Sowas darf ja nicht nochmal passieren. Und deswegen achtet bitte bei der nächsten Wahl ganz besonders darauf. Das ist, ja, ist schon, also mich überrascht das jetzt nicht. Viele Leute haben sich das schon denken können. Die haben sich lange auch gar nicht so die Blöße gegeben, dass man das unterstellen konnte, weil es gab ja dieses Disinformation Board, bis es halt wieder zurückgenommen wurde. Ja, das Disinformation Governance Board gab es ja. Und da gibt es Pressekonferenzen, die man sich angucken kann, wo auch ganz explizit das gesagt wird, was ich jetzt gerade gesagt habe. Der Punkt ist halt nur, dass es offiziell nicht mehr besteht, aber dass die Struktur im Hintergrund weiterhin gefahren wird. So. Das ist natürlich, toll, das ist natürlich schon ein ganz schöner Knaller, weil ja, die American Civil Liberties Union, ACLU, ist mal wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und hat dazu zum Beispiel gesagt, wenn eine ausländische autoritäre Regierung solche internen Nachrichten senden würde, würden wir das zweifellos als Zensur bezeichnen. In Amerika selber ist das halt ein Skandal, aber wird entlang der Parteilinien gefahren. Das heißt, die einen regen sich drüber auf, die anderen sagen, ja und? Tja, ist schon ein sehr interessanter Fall. Wie gesagt, mich persönlich überrascht das jetzt nicht. Die sind im Endeffekt, ja, die geben sich einfach nicht mehr so viel Mühe, die ganze Sache geheim zu halten. Ja. Also Wahrheitspolizei, um die Frage mal zu beantworten aus dem Titel, Wahrheitspolizei darf dann immer die jeweilige Regierung sein oder was? Ja, die jeweilige Regierung, weil die sind federführend für die Inlandsgeheimdienste und die Strafverfolgungsbehörden. Klasse. So, also wer gerade an der Macht ist, darf quasi das Schwert schwingen. Ja. Tja. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die Legislative und die Exekutive Social-Media-Unternehmen benutzen, um Zensur durch Stellvertreter auszuüben. So ist ein, nicht wahr. Ja, so ein Professor von der George Washington Universität, der halt das rechtlich beurteilt hat. Und ja. Aber hat man uns nicht gesagt, es würde kein Overblocking geben und kein wie hieß das andere da mit Frost? Tja. Chill, Dingsbums. Ja, deswegen sage ich ja, False Balance muss bewahrt werden, dass das nicht passiert, sozusagen. Das hast du dann Begründung. Ja, also wie man das alles, ja, gerade die ganze Sache mit, es gibt halt privilegierte Partner, die halt NGOs sind oder irgendwelche Vereine, die halt handverlesen sind und die üben dann im Endeffekt diese Zensur aus. Der Staat macht das nicht, ne, weil es ist ja nur Kakao, wenn es der Staat macht, ne, ist klar. Eben. Ja. Und was ich jetzt nicht mit reingenommen habe, wo ich dann aber vielleicht, wenn es passt, mal ein bisschen was drauf eingehe, ist der Koalitionsvertrag in Niedersachsen und da gibt es auch ein Punkt über Fake News und Verschwörungsmythen, und zwar unter dem Bereich Polizei. Da schreiben sie unter der Überschrift in Sicherheit und Freiheit für eine lebendige Demokratie. Demokratie lebt. Sicherheit und Freiheit bedingen sich gegenseitig und sind Grundlage dafür, dass sich jede und jeder frei entfalten kann. Unsere Polizei ist Garant für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Daher ist Niedersachsen eines der sichersten Bundesländer und so soll es auch bleiben. Während die klassischen Kriminalitätsbereiche wie Einbruchsdelikte und Gewaltverbrechen zurückgegangen sind, stehen wir vor neuen Herausforderungen. Kriminalität im digitalen Raum sowie hybride Bedrohungslagen nehmen zu. Fake News und Verschwörungsmythen fordern unsere Demokratie jeden Tag aufs Neue heraus. Hass und Hetze im Internet sind mittlerweile allgegenwärtig. Um diese Bedrohung für unsere Demokratie und Sicherheit wirksam zu bekämpfen zu können, wollen wir unsere Sicherheitsbehörden personell und technisch weiter stärken. Wir werden dafür sorgen, dass auch in Zukunft alle Menschen in Niedersachsen auf diesen Staat, dass sich auch in Zukunft alle Menschen in Niedersachsen auf diesen Staat verlassen können. Ist das nicht schön? Polizei. Und das Ganze ist auf der Seite 101, aber nicht wie der entsprechende Raum. Am Ende steht dann hier nur für Niedersachsen. Ne? vom Wahrheitsministerium. Ja. Schönes kleines, schöner kleiner Zufall. Ja, aber Achtung, diese Fakten sind dazu geeignet, das Vertrauen in die staatliche Autorität zu untergraben. Das Wort Hass taucht ganze 10 Mal auf in dem Koalitionsvertrag. Ich erinnere mich wieder an unseren blöden Film von Godzilla, der eine meinte, erst der Hass macht dich zum Helden. Ja. Aber Gamergate ist nicht im Koalitionsvertrag, nee, oder? Aber die Zivilgesellschaft, die taucht 9 Mal auf. Zivilgesellschaft. Ach ja, und sie wollen Games fördern, das wollen sie auf jeden Fall tun. Yay! Wissen ja, wie das endet. Gibt es den Überschrift Film- und Gamesbranche unterstützen auf Seite 127. Oh nein, bitte lass die Finger von der Filmbranche, die soll einfach sterben. Wir sehen in der Film-, Dokumentations- und Kinokultur einen großen und unverzichtbaren Beitrag zu Bildung und Unterhaltung. Ja, deswegen wird in jeder fucking Dokumentation jetzt von WissenschaftlerInnen gesprochen. Das geht mir so auf den Sack, dass ich schon keinen Bock mehr habe, Dokumentationen zu gucken. Und das ist das Einzige, wenn ich bei Freunden bin oder so, wo ich dann mal hingucke, wenn Fernsehen läuft, wenn irgendwie was über Tiere läuft. Aber selbst da wird schon massiv reingelabert. Gibt es auch TierInnen? Nee, aber Wissenschaftende und WissenschaftlerInnen und den ganzen Scheiß. Filme und Serien sind nicht nur wichtig für den gesellschaftlichen Diskurs. Die niedersächsische Filmbranche hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung für unser Land. Niedersächsische Filmbranche. Wer kennt sie nicht? Was? Sie so die berühmte richtig. Niedersächsische Filmbranche. Ja, wir da bauen kommt jetzt bald das Biopic raus. Klaus Meine, mein Leben. Wenn Volkswagen wegkommt, dann bauen wir einfach, machen wir einfach ein Filmstudio da draus. Sie trägt auch dazu bei, Niedersachsen nach außen darzustellen und damit noch bekannter zu machen. Alle kennen Niedersachsen. Wir möchten daher den Medienstandort Niedersachsen stärken. Eine gute Entwicklung der niedersächsischen Filmwirtschaft hängt vor allem davon ab, dass die Filmförderung gut aufgestellt ist. Das aber gibt uns öffentliches Geld. Ausreichend Produktionsaufträge an regionale Filmschaffende vergeben werden, dem Fachkräftemangel entgegengewirkt wird. Fachkräfte, wir brauchen dringend Fachkräfte im Filmwesen, glaube ich. Ja, da schlagen welche, sich die Leute nicht drum. Nee, wir müssen welche, die sich aus pro Quote rekrutieren oder so. Ne? Der Filmstandort Niedersachsen insgesamt gestärkt wird. Wir wollen die Mittel für die Filmförderung erhöhen. Mehr öffentliches Geld. Und immer dran denken, die Filmförderung, die Gamesförderung, all den Scheiß kriegt ihr nur, wenn ihr divers genug seid und im Fragebogen alles anhaken könnt. Ne? Genau. Ja, das auch. Auch die wachsende Gamesbranche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir wollen die darin liegenden Chancen für Niedersachsen nutzen und die Entwicklung von Games und Gameswirtschaft insgesamt nachhaltig stärken. Hierfür ist die Gamesförderung aufzustocken und es ist zu prüfen, ob eine ergänzende Wirtschaftsförderung gezielt für die Gamesbranche geben kann. Wir haben uns Ihren Förderantrag für eine Neuauflage von Michel aus Lönneberga angesehen, aber die Diversität in diesem schwedischen Dorf im Anfang des 19. Jahrhunderts oder 20. Jahrhunderts ist uns deutlich zu klein. Ja. Könnte nicht der Knecht schwarz sein? Oder Asiate? Oder Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Tja. Desinformation tötet täglich. Ja, wir werden alle sterben. Ja, die, wie heißt die tschechische, ja, die Tschechen haben ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und deswegen wurde dort die, ja, gerade eine EU-Konferenz abgehalten. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie der Name war. Der Name war. Also, Desinformation ist jetzt sowas wie: Deine Bremsen sind in Ordnung, aber sie sind doch nicht in Ordnung. Dann tötet das auch. Oder was ist jetzt der Weg dazu Tötung? Ja, quasi. Also, die Konferenz heißt Conference EU Secure and Innovative Digital Future. Auf Deutsch die Konferenz zur Zukunft des Internets. Da wird die Zukunft des Internets quasi besprochen. Und ja, da gab es halt einige interessante Themen. Also erstmal ging es natürlich um ja, das allgegenwärtige Thema mit der Chatkontrolle. Ja, da wurde halt drüber gesprochen, how to protect children on the Internet. Ne, deswegen Desinformation tötet. Den Zusammenhang könnt ihr vielleicht erkennen, ich gerade nicht so ganz. Dann ging es um Infrastruktur, dass Infrastruktur geschützt werden muss. Strategic implications of supply chain attacks. Ja, Cybersecurity of ICT Products and Services, Supply Chain Security Solutions. Und dann ging es noch um Building Resilient European Economy, ja, Policy-Entscheidungen, wie das neue innovative digitale Ökosystem in Europa aussehen soll. Securing Artificial Intelligence, Datenaustausch mit Amerika, Cross-Border Data Flows, ja, und dann ganz am Ende Safer Internet Facing the Current Disinformation. Und da geht es natürlich um die ganzen Themen, die wir vorhin auch schon behandelt haben. Es ist im Endeffekt eins zu eins eine Sache, die weltweit halt gerade überall gemacht wird, mit diesen drei Punkten, die ich vorhin vorgelesen habe, was halt Fehlinformation ist. Und natürlich müssen wir ganz vorsichtig sein. Die EU muss toxische Propaganda aus Russland und China besser bekämpfen. Denn während der Hochzeit der Corona-Pandemie seien 100.000 EU-Bürger von russischen Agitatoren verleitet worden, sich nicht behandeln oder impfen zu lassen. Vor allem sich nicht behandeln zu lassen, ja, okay. So nach dem Motto, wenn du krank bist, geh nicht ins Krankenhaus. Das ist eine Verschwörungstheorie, das Krankenhaus gibt es gar nicht. Oder was haben die Russen da gesagt? Das haben die Stein für Stein weggetragen. Das stimmt. Aktuell sei der Informationskrieg Russlands gegen die Ukraine genauso real und bösartig wie an der Front. Formen solcher hybrider Kriegsführung verbreiten sich wie ein Tumor. Ja, und die andere Seite nutzt die gar nicht. Also weder die Ukraine noch die Amerikaner noch irgendwie sonst die Koalition, die die Ukraine unterstützt, die nutzen überhaupt keine dreckigen medialen Mittel, oder? Also wir müssen einen Pluralismus ohne Angst vor Zensur fördern in Europa, weil westliche Werte wie Demokratie und Meinungsfreiheit sind fragil. Die müssen wir bewahren. Aber wir müssen Desinformation bekämpfen. Wie machen wir das? Das übliche Umgedrehe. Ne? Meinungsfreiheit wird ja nur dadurch verteidigt, dass man die guten Aktivisten vor Gegenrede beschützt. Ne? Weil sonst werden die ja mundtot gemacht. Und das ist ja dann gegen die Meinungsfreiheit. Und alle anderen wollen ja nur hetzen. Ne? Genau. Also, gehetzt werde vor allem gegen ukrainische Flüchtlinge. Die Sage von lauter Faschisten und Nazis in dem angegriffenen Land glauben in Polen zwar nur 10%, ein größerer Anteil fühle aber eine allgemeine Bedrohung durch die Flüchtlinge. Das liegt natürlich nur an der russischen Propaganda, woran sonst? Ja, und auch das mit der Corona-Geschichte eben, was Sie gesagt haben, das lag auch nur an den Russen, das lag nicht daran, dass Menschen sich selbstständige Gedanken gemacht haben. Nein, Menschen können sich nicht selbstständig Gedanken machen, wenn der Russe was sagt, glaubt das der Mensch sofort. Blank Slate von Steven Pinker ist übrigens ein sehr gutes Buch. Ich möchte mal wissen, wo diese ganzen Entwicklungen, diese negativen geblieben sind oder wo die waren, als 15 Jahre das Internet nicht so überwacht und so richtig gestrichen wurde und so. Es gab ja mal eine Zeit, da war das alles überhaupt nicht Thema sozusagen. Da konnte da schon ziemlich jeder machen, was er wollte. Und diese negativen Entwicklungen eben, die hier gezeichnet werden, die sind da irgendwie nicht aufgetreten. Ja gut, da würde ich jetzt sagen, da hatte das Internet einfach noch nicht kritische Masse. Also das Problem ist, dass die Normies irgendwann dazugekommen sind. Und mit den Normies auch halt die Leute, die sagen, hier Moment mal, da wird jemand unterdrückt. Ja, also es wird auf jeden Fall weiterhin kritisiert, dass wir noch mehr Infrastrukturen brauchen. Die EDMO, die Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien, sagt, wir müssen die Infrastruktur gegen Desinformation weiter ausbauen und ethische Richtlinien vorgeben. Und die Zentraleuropäische Beobachtungsstelle für digitale Medien, die CEDMO, die beiden darf man nicht verwechseln, die sagt genau das Gleiche. Wir brauchen noch mehr Strukturen gegen Desinformation, weil die Europäische Beobachtungsstelle und die Zentraleuropäische Beobachtungsstelle reichen nicht. Wir brauchen wahrscheinlich noch eine Dezentraleuropäische Beobachtungsstelle, die DZDEDMO. Weil es gibt weiterhin systemische Probleme. Die Behörden haben zwar schon Einflussmöglichkeiten auf die ganzen Plattformbetreiber, aber die Netzwerke vertrauen zu stark auf künstliche Intelligenz, die gerade bei Content in osteuropäischen Sprachen nicht sonderlich gut funktioniere. Aber in allen anderen Sprachen funktioniert sie natürlich wunderbar. Ist, ja. 90% der Eingaben zu illegalen oder schädlichen Inhalten von als vertrauenswürdig eingestufte Hinweisgeber, da haben wir wieder die NGOs, ne, die privilegierten Partner da, ne, mhm. Werden ignoriert, die Netzwerke, die werden nicht tätig. Ja, citation needed, also wird gesagt. Und dann gibt es natürlich noch das Problem, dass die Systeme teilweise sogar ausgenutzt werden. Ja, da gibt es das Beispiel von einer Fact-Checker-Seite in Ungarn, was quasi auf Facebook gesperrt wurde, weil das gemeldet wurde und die Systeme in den sozialen Netzwerken, die sind noch nicht gut genug, um zu erkennen, dass das einer von den Guten war, den man nicht hätte sperren dürfen. Also wir brauchen mehr Systeme und die Systeme, die wir haben, die sind übergriffig. Ihr merkt, das passt alles zusammen. Hm. Mit dem EU-Kodex also, sei das offensichtlich nicht vereinbar, dass ein privilegierter Partner gesperrt wird. Also es kann doch gar nicht sein. Ja, und deswegen der Appell, die Social-Media-Firmen sollen sich auf die Seite der Demokratie stellen und Nein zum Bösen sagen. Wir haben staatliche Medien in der EU, die Narrative fernab der Wahrheit unterstützen. Auch staatliche Akteure. Mhm. Also nicht alles, was der Staat macht, ist auch gut. Ja, man sieht ja schon, dass unterschiedlich ins Maß angelegt wird, dass der eine das und das sagen darf, was der andere nicht sagen darf. Ne? Meine, ja, so ist ja klar, wer das sind, die Ungarn, die Polen, die Tschechen, das sind die, die halt irgendwie böse den Herrn Orban oder was auch immer. Genau. Diese Regierungen sind zwar demokratisch gewählt, bauen ihr politisches Kapital aber auf Lügen. Ihre einschlägigen Beiträge auf sozialen Medien müssen daher entsprechend gekennzeichnet werden. Es ist unsagbar, oder? Die sind demokratisch gewählt, aber ich in meiner Großmacht und Güte sag halt die Lügen. Die Lügen. Tja. Wir wollten nie jemanden als Schiedsrichter der Wahrheit haben. Mit der Pandemie ist diese Position aber nötig geworden. Da wird einem richtig warm ums Herz, nicht wahr? Ach ja, nun geht es darum, mit dem überarbeiteten Kodex Daten herausgeben zu lassen und Daten über Desinformationskampagnen auszuwerten. Viele Desinformationskampagnen betreffen immer wieder Migranten, den Klimawandel und den Green Deal sowie Minderheiten und sind damit vorhersehbar. Kodex, ja. Das hört sich schon auch überhaupt nicht nach irgendwie einer Religion an. Dagegen proaktiver werden. Solche Lügengeschichten müssen schon vor dem Erscheinen verhindert werden. Gegen den Kodex der Jeden. Du hast verstoßen. Das ist der Minority News Report quasi. Ne? Genau. Ja, Klima. Wir meinen es ernst damit, dass das Internet eine angemessene Regulierung und Durchsetzung der Vorgaben braucht. Ja. Was glaubt ihr, wie oft kommt das Wort Klima im Koalitionsvertrag vor? 36 Mal. Ja, aber das könnte auch das bedeuten, dass da das Wort Klimakterium steht. Ich glaube nicht. 36 ist schon mal zu wenig. Oh nein. 152. Zu wenig. 666. Zu viel. Boah. Nein. 206 Mal. Unglaublich. Die neue das Wort Klima in irgendwelchen Varianten. Tiers. Ach du Scheiße. 206 Mal. Oh, 6, the number of the beast. Und was ich auch gut fand, also im Bereich Landwirtschaft, was ja in Niedersachsen nicht ganz unwichtig ist, da schwurbeln die nur so einen Krempel daher, irgendwie, dass es da ja eine Transformation gibt, die man unterstützen möchte. Aber wie das jetzt genau funktionieren soll und was da wie hin transformiert wird, da steht da gar nicht. Also. Da bibbern die Bauern noch. Da zittern die noch vor Angst, die Bauern. Wahrscheinlich, was da kommt. Tja, also ich sag nur, das ist verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates durch den Staat. Aber ist es denn dann verfassungsschutzrelevant? Wenn der Staat es selber will, haben die Leute das nicht gewählt, dass sie gerne ihren Staat delegitimieren wollen? Ja, aber die sind zwar demokratisch gewählt, aber das baut doch auf Lügen auf, haben wir doch gerade gelernt. Ach so. Ja, aber bei denen doch nicht. Das ist doch die reine Wahrheit. Ach, stimmt, natürlich. Ich meine, die Regierung bestimmt ja, was wahr ist. Das heißt, sobald sie gewählt ist, stimmt das nicht mehr. Es ist der Circle of Lies quasi. Ja, unsere Wirtschaft nachhaltig umbauen ist ja eine Überschrift. Etwas instinktiv klingt doch, angefangen klingt zu doch sehen. Super, wie eine super Idee. Ja, es klingt so ein bisschen wie das Grüne-Programm, ne, vor der Bundestagswahl. Wenn man da reinguckt und so ein bisschen sich einliest, dann weiß man, dass das, was gerade passiert, nicht unbedingt abgelehnt wird von denen. Auferstehen aus Ruinen. Die haben das alte Lied gehört. Phönix aus der Asche oder so. Unser Wohlstand und unsere Fähigkeit, den Menschen in der Krise Sicherheit zu geben, fußt auf einer starken Wirtschaft. Auf Industrieunternehmen, die in ihren Branchen zu den Weltmarktführern gehören und auf einem breit aufgestellten Mittelstand, auf Innovationshandwerksbetrieben und einer starken Landwirtschaft, die in der Lage ist, uns mit hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen. Klick wieder Anita Sarkeesian. Ich sage erstmal ein paar richtige Dinge und dann kommt der Bullshit. Sie alle stehen vor großen Herausforderungen, insbesondere die Landwirtschaft ist unmittelbar von der Klimakrise betroffen und braucht Unterstützung bei der Transformation. Die Klimakrise zwingt die Wirtschaft generell zu einem grundlegenden Umbau. Ja, ist doch super. Stein oder? Für Stein. Nur so werden Ja, es ist aber doch die Frage, ob man wirklich in Europa Welt in Niedersachsen auch weiterhin auf den Weltmärkten absetzen und vom weltweit erforderlichen Umbauprozess profitieren zu können. And you will be happy. Ja, und dann geht es noch um Digitalisierung. Die ist neben der Klimakrise der größte Innovationstreiber, wie sie hier schreiben. Muss aber auch inklusive gestaltet werden oder so, ne? Oder inkludierend, oder wie das heißt. Ja, und was haben wir hier? Aktivisten, in Anführungsstrichen, wollen Twitter gezielt mit der Verbreitung von Diskriminierung. Ja, offensichtlich sind kurz nach der Übernahme durch Elon da Leute hergegangen und haben so Schimpfwörter gespammt und Beleidigungen. Wer hätte das gedacht? Sowas kann man aber natürlich relativ einfach mit Wortlisten oder so wahrscheinlich rausfiltern. Und genau das haben sie dann auch Google gemacht. Und dementsprechend ist da nicht viel von übrig geblieben. Dass man da keine Schimpfwörter und Beleidigungen posten darf, das weiß man auch so. Ne, das ist, da brauche ich keine extra Gesetze dafür eigentlich. Ja, aber es ist doch lustig, dass die Leute, die gemeint haben, dass das passiert, dass die es vielleicht auch gemacht haben. Und dann ist es tatsächlich passiert. Es war ein Zufall, ne? Also fast so, als müsste man die Hasser erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Ne? Also. Vielleicht hat man die Hasser auch immer schon erfunden. Vielleicht war das immer Teil der Strategie. Bei jedem einzigen Einsatz dieser Taktiken. Vielleicht hat man die Hasser immer selber gespielt und dann hinterher den anderen gesagt, ihr seid die mit den Sockenpuppen. Ja, das gibt ja auch einen Fachbegriff dafür, Black Propaganda. Mhm. Einfach so tun, als ob man der politische Gegner wäre. False Flag, oder was meinst du? Ja, oder so. Das andere kannte ich noch nicht. Ich kenne die Guerilla-Taktik, aber das ist ein bisschen was anderes eigentlich. Und genauso auch dieser Artikel hier von der Washington Post. Mhm. Die ja auch einem Tech-Unternehmen gehört. Und ja, dieser Artikel wurde ganz viel als Quelle herangezogen, auch für deutsche Berichterstattung, zum Beispiel vom Focus. So nach dem Motto, hier steht das ja drin, also wird es ja wohl so sein. Und dieser Artikel hier ist, also racist tweets quickly surface after Musk closes Twitter-Deal. Und dieser Artikel hier ist unter anderem von einer gewissen Taylor Lawrence geschrieben, die ja die Lips of TikTok da verfolgt hat. Ja, verfolgt, man muss schon sagen. Also die hat versucht, diesen Account halt kaputt zu machen, indem sie die Person dahinter doxt und halt in dem Fall wirklich halt eine Untersuchung durch ihre Gemeinde aussetzt. Okay. Aber Lips auf TikTok war stärker. Ja, kommen wir nur zu den Ratten. Ja. Ratten. Wollen wir vielleicht gleich zu der Audioversion skippen? Können wir gerne machen. Da soll ja noch der ganze Beitrag stehen. Auch im Archiv ist auch noch der ursprüngliche Text, den hatte ich auch noch eingereicht. Ja, das ist auch der ursprüngliche Text, den wir hier haben, aber der Audiobeitrag hat noch so ein paar Zusätze. Den gibt es auch mittlerweile nicht mehr, aber der Argo-Nerd, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, der hat mir hier den im Archiv auch rausgesucht. Nice. hört man auch so ein bisschen den Hass. In einer Woche geschaffen wurde, könnte vermutlich nur Elon Musk sie in einer Woche auch wieder zerlegen. Wie er das anstellen würde, hat er diese Woche bei Twitter gezeigt, vor allem mit Rücksichtslosigkeit. Er hat Personal entlassen, Werbekunden verloren, Vertrauen verspielt. Ex-Mitarbeitende wollen Twitter verklagen, die übrigen sind offenbar eingeschüchtert. Die Einnahmen seien, das hat Musk selbst getwittert, massiv runtergegangen. Alles in einer Woche, kein guter Start. Drei Dinge machen mir besonders große Sorgen. Verifizierte Accounts, das sind die mit dem blauen Haken, kann sich offenbar künftig jeder kaufen. Wenn das wirklich so kommt, könnte es noch schwerer werden zu unterscheiden, was ist eine glaubwürdige Information, was nicht. Hashtag Fake News. Am Dienstag wird in den USA gewählt. Und was ist eigentlich, wenn zum Beispiel China sagt, das klar, wir verkaufen... Das ist doch einfach gelogen, was er da sagt. Musk hat doch schon vor der Akquisition gesagt, dass es ihm eben darum geht, genau für die Werbekunden nur verifizierte Benutzer zu haben. Und man kann davon ausgehen, wenn die Scheiße $8 pro Monat kostet, dass da auch ein Vetting dem vorausgehen wird, dass man halt sich da über diverse Dinge anmelden wird müssen. Und da jetzt so zu tun, als wäre das irgendwie für jeden frei, ja, aber dann halt auch, dann ist auch klar, wenn du dann Hass sagst, dann ist auch klar, woher der kommt. Ja. Was der eigentliche Kern der Sache ist, über den nicht gesprochen wird, ist, dass Twitter bald sogenannte KYC-Regelungen, Know-Your-Customer-Regelungen einführen wird. Die sind normalerweise im Finanzbereich sehr weit verbreitet, ist Teil einer Anti-Geldwäsche-Regelung, dass man halt einerseits die Leute ja überprüft, ob sie wirklich die Identität haben, dass nur Sachen, die an eine Identität geknüpft sind, auch wirklich benutzt werden können für Transaktionen. Wenn jetzt irgendein Bezahlsystem da auf Twitter aufgeschaltet wird, macht das ja Sinn, dann müssen die das auch machen aufgrund von Anti-Geldwäsche-Regelungen. Und was auch eine sehr große Rolle daran spielt, da gibt es ja auch Embargo-Listen, Sanktionslisten und andere Sachen, dass halt auch gewisse Leute explizit ausgeschlossen werden können. Also es wird nicht so sein, dass jeder einfach 8 Euro auf den Tisch legt oder 8 Dollar oder 16 oder was auch immer. Und dann verifiziert werden wird. Nein, es wird wahrscheinlich ein großes Geschrei rausgehen, dass dann auf einmal irgendwelche Leute einfach gar nicht mehr Twitter benutzen dürfen, weil die halt auf irgendwelchen Embargo- oder Sanktionslisten stehen. Ich habe mich noch gefragt, ob dieser Revenue, den er meinte, ob das wirklich innerhalb von einer Woche runtergegangen ist oder ob er nicht vielleicht eher meinte, dass er in den letzten Jahren runtergegangen ist, der Gewinn von Twitter. Ja, ich glaube nicht, dass er sich doch die Woche. Den Tweet haben wir auch nachher noch, aber das habe ich auch nicht so ganz verstanden, auf welche Zeit sich das. Naja, gut, wenn genau, das ist eben nicht eindeutig gesagt. Ne? Die ersten Namen sind ja schon durchgesickert von Leuten, die irgendwie Werbung daraus gezogen haben. Und natürlich mit jedem Werbekunden sinkt natürlich die Revenue. Und die ist bei Twitter ja, eh nie das hoch hier gewesen. Genau das, was also, hier. Twitter has a massive drop in revenue due to activist group pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation. Ja, das klingt ja schon nach dieser Woche. Ja, okay, doch, stimmt, ja. And we did everything we could to appease the activists extremely. Das ist halt das Verrückte, ne? Er hat noch gar nichts Böses getan und trotzdem wird er schon unter Druck gesetzt. Also sagen wir mal, er hätte irgendwie 20 Artikel geschrieben, in denen er seine Zielgruppe als tot von gestern und nicht mehr nötig beschreibt, ja, und so, dann würde ich verstehen, wenn die Leute die Advertiser anschreiben würden und sagen würden, hier, guck mal, der Elon, der geht gegen sein Publikum vor, warum wirbst du da, das macht doch keinen Sinn. Ja, aber ich glaube, das probieren die, glaube ich, auch schon, das so darzustellen mit diesem Taylor Lorenz-Artikel und so, ne? Also das natürlich ist ja quasi so nach dem Motto, ja, hier, jetzt fangen sie alle schon an, das N-Wort zu schreiben. Und nee, ihr macht da Werbung. Und im Zweifelsfall wird Elon hier sehr viel Geld verbrennen, weil sie es kaputt schreiben werden. Ist halt so ein bisschen Kampf der Titanen, so ein bisschen. Ja, gerade allerdings, ne, das hat er auch schon gesagt, dass er da einen Namen preisgeben wollte oder so. Ich habe auch den Eindruck, dass man vielleicht als Werbepartner ohne Twitter Scheiße fährt, ne? Wenn man nicht irgendwie Twitter angeben kann, auch auf seiner Website oder so. Ja, aber die sind doch jetzt alle auf Mastodon, die Leute von der Zielgruppe Mammon. Nö. Mammon ist so ähnlich wie Mastodon. Ich glaube eher, dass das nach hinten losgehen wird und dass die Unternehmen, die ihre Werbung nicht schalten, gut, die können jetzt quasi sekundäre Werbung dadurch machen, ja, dass der Name durch die Medien geht und von den Journalisten gelobt wird. Ja, seht ihr, dieser vorbildliche Konzern, der hat sich vom bösen Elon Musk distanziert. Das ist ja auch eine Art von Werbung. Aber der Effekt ist sehr kurzfristig und ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die Leute auf Twitter Werbung schalten, um ihr Produkt zu verkaufen. Also die schneiden sich damit ja nur ins eigene Fleisch, weil Twitter wird weiterhin benutzt werden. Solange die ganzen Prominenten und Journalisten da rumhängen, ja, glaube ich auch, wird das schwierig für die Firmen dann auf Dauer darauf zu verzichten. Deswegen so schlechte Karten hat er, glaube ich, der Musk nicht unbedingt. Ja, gerne weiterhin ihre Teslas, aber nur, wenn wir Daten von China-kritischen Twitter-Nutzenden bekommen. Elon Musk hat im Moment einfach zu viel Macht. Hashtag Interessenkonflikt. Was ist denn das für eine schwachsinnige Theorie? Was ist das für eine schwachsinnige Theorie? Andere Leute würden sagen, es ist eine Verschwörungstheorie vielleicht. Und ja, und vor allen Dingen, das sind so Sachen, die ein Disney-Konzern zum Beispiel nie machen würde, ne? Der ja auch im Publishing-Bereich unterwegs ist. Ne? Was ist das? ABC oder so? NBC oder irgendwas, was Disney gehört? Die sind doch auch einer von den Großen da auch im Fernsehbereich. Das ABC, ich weiß es. NBC, ja. NBC. Ja, die haben doch auch einen Nachrichtensender, oder nicht? Oder war es ABC? Das vielleicht sogar beide. Ja, so eigentlich Disney, dieser hier General Electric und Time Warner oder wie die mittlerweile heißen, ich verliere den Überblick. Das sind doch so die großen Mediendinger in Amerika. Ja, ABC gehört hin. Universal hätte ich noch gesagt. Das sind ja nur Studios, ne? Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum Marktplatz der Debatte werden soll. Aber auf seinem Platz sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann aber nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten, um im Marktplatzbild zu bleiben, in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Hashtag Hassrede. Das war jetzt gerade Hashtag Hassrede von ihm, hat er schon so benannt. Hashtag Hassrede. Oh Mann, ey. Ja, das ist im Sprechtext unterzubringen, ist schon komisch, ey. Auf dem Marktplatz. Ist ja nur ein Bild, ne? Hashtags. Ja, ist ein Bild. Ein Bild, wie es im Stürmer erschienen wäre. Das ist halt wirklich ein Sündenfall, meiner Meinung nach, was er da gemacht hat. Oftmals, vielleicht würde jetzt jemand sagen, Godwin oder so, aber das ist meiner Meinung nach wirklich ein Sündenfall, dass jemand in der Tagesschau einen solchen Kommentar einspricht, dass sich ihn der zuständige leitende Redakteur anhört oder wenigstens durchliest und den dann freigibt. Weil ja, und das ist schon sehr düster. Was sie dazu sagen, ist natürlich das übliche Ding, so nach dem Motto, ja, wir meinen ja nur die ganz schlimmen Leute. Ne? Ja, natürlich, nur. Aber selbst die darf man halt eben nicht entmenschlichen, wenn man sich das demokratische Fähnchen umhängen will. Das geht halt nicht. Das ist ja das, woran man sie immer wieder erkennt, diese Leute und ihre Denkweise, dass sie eben sagen, es gibt gewisse Gruppen von Menschen, da zählen halt diese ganzen Kategorien nicht. Man könnte sagen, die sagen, das sind praktisch keine Menschen wegen ihrer Ansichten. Das ist doch also, nur feindesbezogene Gruppenmenschlichkeit. Ja, genau. Rattenmenschen. Skaven. Für die Eingeweihten. Aber ein bisschen Hoffnung gibt's noch. Staaten, Behörden müssen dafür aber ihre Regeln konsequent durchziehen, gegebenenfalls anpassen, dass die auch auf Twitter angewendet werden können. Das finde ich auch geil. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Rette uns, Staat! Rette uns! Wenn massenhaft Werbekunden komplett abspringen, macht das auch großen Druck. Und auch wir Userinnen und User haben Einfluss, können uns abmelden oder wechseln. Denn das Wertvollste an Twitter sind die Inhalte. Hashtag kein digitales Mordor. What? Das ist aber ein langes Hashtag. Kein digitales Mordor. Oh, ja. Mann. Aber das ist auch so geil. Ne? Ja, Elon Musk ist Mordor. Ne? Aber ihr mit eurer Aufsicht, die ihr haben wollt, ihr seid nicht das Auge von Sauron. Ne? Das seid ihr nicht. Ne? Sondern Twitter sind die Orks. Ja. Und ihr seid ja nur die friedlichen Menschen vom Guten im Auenland, ne, die überhaupt nur ihr Leben leben wollen. Und nicht von ja, die ist Minas Tirith. Und nicht von früh bis spät ihre da aufrüsten und ihre neue Anhänger bauen. Und ja. Also ja, solche Schimpfworte zeichnen auch ein bisschen davon, dass sie nicht mehr so genau richtig weiter wissen ansonsten, ne? Aber das Ding ist doch auch, in Mordor gibt es überhaupt keine Skaven. Das ist völlig auch, ja, auch lore-wise. Ich finde es ja schon gut, dass wir mal ein anderes Buch gelesen haben als Harry Potter. Also, muss man ja schon mal anrechnen, würde ich sagen. Alter Schwede, ey. Erst den Stürmer und dann Herr der Ringe. Das ist keine gründliche Ausbildung, Junge. Lass dir das gesagt sein. Ja, und hier sieben ist es Tage ja der Zerstörung. Halt auch, genau, das ist die Überschrift von dem ganzen 7 Tage der Zerstörung. Hast du die Hashtags hier auch drin? Nils. Nee, die Hashtags hat er hier nicht drin. Nee. Nils wollte mal einen großen Tag haben, wo er den Rechten mal richtig zeigt, da wie es lang geht und so. Und dann hat er sich ein bisschen im Ton vergriffen. Mein Gott, das kann doch jedem mal passieren. Aber wenn wieder jemand was vom Fliegenschiss sagt oder so, ja, dann ist die, wieder Theater am Bach. Hier ist dann die Audioversion noch drin und unten drunter steht redaktioneller Hinweis. Ach nee, hier steht es Anmerkung. In einer früheren Version wurde der Begriff rassistische oder verschwörerische Ratten verwendet. Diese Passage wurde geändert. Wir bitten um Entschuldigung für die Wortwahl. Es war nie das Ziel, jemanden zu unmenschlichen. Nee, natürlich nicht. Niemand hat die Absicht. Entschuldigung abgelehnt. Ja, und die Audioversion haben sie dann, nachdem die Leute, die natürlich noch weiter sich drüber lustig gemacht haben, haben sie die dann ja auch noch rausgestrichen. Ja, vor allem auch total falsch, was sie da irgendwie schreiben. Das Originalzitat ist ja nochmal was ganz anderes, als was die da schreiben, was sie rausgelöscht haben. Aber gut. Ja, und hier haben wir dann und die Aussage. Ich möchte nochmal kurz dazu sagen, Hassrede ist die Rede, die solche Leute hassen. Das ist nicht Rede, die aus Hass geschrieben wird. So macht es nämlich viel mehr Sinn. Ja, auch in Deutschland spüren wir die Auswirkungen des Twitter-Deals in es gibt 50 Mitarbeiter ungefähr in Deutschland. Ein Teil davon sind wohl schon gefeuert, ein Teil sitzt in Frankfurt. Da wird Chris jetzt sagen, das geschieht in Recht, dass die gefeuert werden. Ne? Ich sehe das ein bisschen. Klar ist jeder Einzelne bei Twitter halt auch einfach ein Mensch, der irgendwie sein Brot erwerben muss und solche Dinge. Und ich will mich da nicht lustig machen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, was Twitter Deutschland für ein Haufen ist. Ich meine, nicht umsonst. Ja, Moment. Das habe ich gerade noch mal rausgesucht. Das ja, ist genau. Das How It Started, How It's Going, sag ich mal so. Das war hier 2016. Lange, lange ist es her, aber wir waren schon da. Februar 2016, da hatten wir hier diese Zusammenkunft von der Netzfeministenbrigade. Bei Twitter Berlin trifft sich heute das ausnahmslos Initiative zur Beratung über das weitere Vorgehen. Und es könnte sein, dass sie ihnen da die Liste gegeben haben mit den Namen, die sie gern geshadowbanned hätten, beziehungsweise gedrosselt hätten. Könnte schon sein. Ja, hier ist eine. Wir sehen Frau Bücker, wir sehen Laser Sushi, wir sehen hier Anne die Dicke, Anne Wizorek, Kübra Gümüşay, ja, und noch andere. Heute wahrscheinlich schon lange im Orkus verschwunden. Die Kleine von den Grünen aus Hannover, die ständig über den Weg läuft. Ja. Die Dunkle, ist das auch die von den Grünen, diese Sprecherin? Nee, ist das die eklige Weiße? Nee, das ist nee, ich glaube, das ist eine andere, die mittlerweile. Ey, hör mal auf, sonst heißt es am Ende, wir sagen, die sehen alle gleich. Ja, genau, mach lieber weg. Und die Frau Schmupp. Die haben wir natürlich auch. Die Frau Schrupp ist da auch noch drauf. Ja, meine Güte. Ja, stimmt, da von dem Ringelpullover. Ne? Die man nicht die Federführung in der Hand hatte, ne? Weil diese Aktion hatte. Na, auf jeden Fall ist die Mitarbeiterin Elisa von Musks Verhalten entsetzt. Ich bin so traurig, es ist ein Schock. Ich habe an die Idee hinter dem Unternehmen geglaubt. Jetzt bin ich schon nicht mehr so traurig, dass sie dich rausgeworfen haben, weil die Idee, an die du glaubst, ist dann wahrscheinlich ein Safe Space aufzumachen. Seit Musk Twitter übernommen hat, ist die Atmosphäre im deutschen Team sehr schlecht. Auch die verbliebenen Mitarbeiter sind jetzt verängstigt und überlegen sich, ob sie länger bleiben wollen. Ja, gut. Übernahmen passieren. Und dann sagt sie, niemand wusste, was geschieht. Mein Mail-Account wurde gesperrt. Ja, das ist so, Mädchen. Das ist so. Ist vielleicht dein erster Job und du bist direkt von der Gender Studies und der Universität gekommen. Aber das ist so, wenn du halt rausgeworfen wirst, dann sperren die deinen Mail-Account auf der Arbeit. Ist so. Das ist ein sicherer Account, ein sicheres Zeichen, dass man dann auch rausfliegt, ja. Dass ein Brief kommt oder so. Aber diese alle heulen wegen dieser Twitter-Sache. In jeder Radiosendung, in alle, ja, alles. Unmöglich, die ne? Fühlen sich alle persönlich angegriffen, die ganzen Journalisten. Die Welt geht jetzt absolut unter. Und die verbreiten, die verbreiten zumindest Missinformationen. Dass sie alle sagen, oh, die wurden von heute auf morgen gefeuert. Nee, Und die wollen dagegen klagen, weil es gibt ja einen Kündigungsschutz und so weiter. So, ja, die sind alle nicht gefeuert. Und da will diesen Hass einführen. Die sind jetzt nur erstmal von der Arbeit freigestellt und in 90 Tagen haben ihre 90-Tage-Kündigung bekommen. So hat der Elon Musk das ja auch gesagt. Ne? Ihr dürft jetzt nicht mehr die Firmenressourcen benutzen, ihr dürft nicht mehr aufs Firmengelände, ihr seid weiterhin eingestellt, bekommt weiterhin Geld. In 90 Tagen ist die Sache abgewickelt, so wie es halt arbeitsschutzrechtlich funktioniert. So, das finde ich interessant, dass alle so heilen, oh, der hat die rechtswidrig gekündigt. Das ist nicht der Fall. Die Leute haben alle noch nicht ihren Job verloren. Die kriegen weiterhin Geld. Die dürfen nur nicht mehr ihre Firma gebrauchen. Ja, siehst du, es gab einen Passus, dass größere Firmen irgendwie größere Layoffs, also Massenentlassungen praktisch ankündigen müssten. Ja, das hat er ja auch gemacht. Wie gesagt, die Leute sind nicht gefeuert, die sind alle weiterhin angestellt, sie dürfen nur nicht mehr aufs Firmengelände. Ja, und das ist vollkommen normal. Das ist in amerikanischen Firmen absolut üblich, wenn du eine Übernahme durch ein anderes Unternehmen hast oder durch einen anderen Eigner, dass einfach damit Mitarbeiter, die mit dieser Übernahme nicht einverstanden sind, der Firma intern nicht schaden dürfen die Leute freigestellt werden. Das heißt nicht, dass sie gefeuert werden. Das heißt, sie dürfen einfach das Firmengelände nicht mehr betreten und haben keinen Zugriff mehr auf die Interna. So, das ist absolut normal. Bei jedem verdammten Firmenübernahme ist das so. Aber hier heulen sie alle. Ja, hier haben wir auch eine interessante Sache, nämlich der Don Alfonso. Ja. Der ist gerichtlich vorgegangen gegen Herrn Sixtus. Und da gab es jetzt ein Urteil zu seinen Gunsten, also zu den Gunsten von Don Alfonso. Und zwar ging es dabei um den Buchstaben N. Don Alfonso hat irgendwie den Buchstaben N getwittert, wie er meinte, aus Versehen. Und andere Menschen, also der nächste ist dann, irgendwer hat dann den Buchstaben I getwittert und der nächste hat den Buchstaben G getwittert und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, welches Wort dann hinterher rausgekommen ist. Ein Land im Osten, nee, Westen Afrikas. Und Mario Sixtus hat halt behauptet, dass das Absicht gewesen wäre. Also dass der Alfonso, der ja seine Follower wie üblich kontrolliert, ne? Und da losschickt, System Don Alfonso, das genauso haben wollte. Und gegen diese Behauptung, Unterstellung ist er jetzt vorgegangen und hat halt Recht bekommen. Und er schreibt hier, ich kann nur erzählen, wie das Verfahren ausgegangen ist. OLG München hat in dieser Sache gegen Sixtus entschieden. Das Urteil ist interessant, weil es die bei Twitter so beliebte Kontaktschuld klar ablehnt. Solche Methoden können für Untersteller brandgefährlich werden. Insofern sehe ich da einen allgemeinen Nutzen. Das Urteil tangiert die Meinungsfreiheit nicht. Aber für hier so beliebige Unterstellungen wie in Anführungsstrichen stochastischer Terrorismus oder in Anführungsstrichen bringt seine Anhänger dazu, zeigt es bei möglichen anderen Verfahren in Zukunft gewisse Grenzen auf. Und das wäre ja gut, weil dieses Ding von wegen, ne, das kann man ja auch so schwer widerlegen, ne, dass man einfach sagt, ja, wir kennen das ja und System dann davon so, bla bla bla, tralala. Und ja, also bin ich absolut dafür, dass die Leute, die Scheiße machen, dafür... Ach ja, und dann soll es auch so gewesen sein, dass Alfonso gegen die Leute eigentlich auch da vorgegangen ist, die das Wort vervollständigt haben. Also ihm da vorzuwerfen, dass er das so haben wollte, ist halt absolut lächerlich. Und ja, hat der Sixtus auch mal probiert. Und der Artorias sagt gerade, es gibt eine Better Call Saul-Folge oder ein Meme, halt, Your Honor, my client only posted the letter N. He couldn't know what the other users were going to post. Das ist wahrscheinlich nur ein Meme, aber ja. Okay. Jetzt sieht man mal wieder, wie das, wie die Realität ist. Irgendwie die Memes einholt. Ja, aber das ist halt so, ne? Wenn man irgendwas behauptet, kann man auf die Fresse fallen damit. Und viele, er hat ja gesagt, die Leute haben ihn gefragt, was denn die Strafe ist praktisch. Und er hat gesagt, das möchte Sixtus selbst verkünden. Aber da alle Menschen im Internet von Sixtus geblockt sind, weiß es noch keiner. Nehme ich an. Ja, genau. Das habe ich jetzt ganz falsch verstanden. Ja. Was meinst du? Ich dachte, sie meint die Klimaaktivisten, dass da der ganze deutsche Hass hochkommt und so. Ja, genau. Also bei den Gegnern der Klimaaktivisten kommt der ganze deutsche Hass und die damit verbundenen Vernichtungsfantasien, Bestrafungssehnsucht und Denunziantentum hoch, sagt Julia Schramm, ein Mitglied der Partei Die Linke, früher Piraten und andere Parteien. Ja, soweit ich weiß, von dem, sie arbeitet im Bundestag, ne, für den Dietmar Bartsch. Ja, ja. Also muss man auch nochmal dazu sagen. Und die war ja auch stellvertretende Landesvorsitzende in Berlin. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, wie lange die ihre Sachen da immer wählen oder so. Weil ja auch häufiger schon mal kam von wegen, warum beschäftigt ihr euch mit der Schramm? Die hat doch keine Bedeutung oder so. Ne? Also so ganz unwichtig ist die jetzt auch nicht. Ne? Weil die Linke regiert ja immerhin in Berlin mit. Also ich sehe es erstmal so, die Menschen sind angepisst davon, dass sich die Herrschaften da berufen fühlen, ihr Leben aufzuhalten. Und damit verbundene Vernichtungsfantasien finde ich halt, in dem Fall ist das Godwin-Ding berechtigt, weil zeig mir doch mal Menschen, die sonst geistig normal sind, die sagen, man sollte diesen Klimaleuten irgendwas antun, was in die Nähe von Vernichtung kommt. Also ja, wenn das jemand sagt, ist er einfach halt bekloppt. Ja, aber dass ich verstehe, dass die Leute sagen, schleppt die da einfach weg, ist doch scheißegal, wenn die sich festkleben, ist das ihr Problem. Das kann ich durchaus verstehen. Ja, das hat aber nichts mit Bestrafungssehnsucht zu tun. Und vor allem ja, ist es so... Es klingt ja so, als ob man sich nur irgendwas sucht, was man nicht leiden kann oder so. Ich glaube, das ist mal wieder so ein bisschen Projektion. So nach dem Motto, die anderen sind ja im Kulturkampf, ne? Die suchen sich ja irgendwie was und nicht wir. Denunziantentum, was hat das denn damit zu tun? Das verstehe ich erstmal gar nicht so richtig. Denunziantentum. Ja, ich glaube, das muss man auch nicht verstehen. Naja, gut, sie will halt dieses deutsche Ding bedienen, ne? Also Hitler, DDR und Bestrafungssehnsucht, ja. Weiß nicht, was das ist. Das spätestens Freud dann ist es ja eigentlich klar, dass das dann Projektion ist, weil ich meine, die SED, bei der sie da ja Mitglied ist, das ist ja die perfektionierte Bestrafung von denunzierten Leuten, nur weil sie Meinung haben. Tja, diese Vernichtungsfantasien, Bestrafungssehnsucht und Denunziantentum haben wir ja bei keinen anderen Themen jemals erlebt. Mm-mm. Never ever. Mm-mm. Also nicht, zum Beispiel, sagen wir mal diese... drei Jahren nicht, ne? Mhm. Ja, Zersetzung. Zersetzung nannte sich das bei der SED, ja. Wo Frau Schramm die stellvertretende Landesvorsitzende war. Mhm. Wir müssen uns doch nur mal den zivilisierten Diskurs zwischen den sogenannten transfeindlichen Radikalfeministinnen und den Transaktivistinnen ansehen. Da ist doch einfach ganz klar, dass da Vernichtungsfantasien, Bestrafungssehnsucht und Denunziantentum aber volle Kanne von der Seite kommen, die eigentlich Julia vertritt. Und darüber sollte sie mal nachdenken, weil na, vielleicht hört sie uns ja mal wieder zu. Ne? Tja, also ich bin dafür, dass man die Leute einfach kleben lassen soll und so kleine Rampen über die drüber bauen soll. Das wäre auch cool, ja. Tja. Ja, also, und einfach weggeschubst oder weggerissen werden die ja nicht. Die werden die werden langsam weggestreichelt quasi, ne? Ich meine, ist ja auch okay, die Polizei soll nicht gewalttätig sein, wenn es nicht aktive Gegenwehr gibt, bin ich eigentlich auch dafür. Aber die nehmen sich ja besonders viel Zeit, um da mit irgendwelchen Ölen und irgendwelchen anderen Chemikalien die Leute so sanft wie möglich zu entfernen und dann halt auch noch die Straßen abzusperren, dass halt nicht doch irgendein Unfall passiert und einer von denen angefahren wird. Ja, ja, ist ja alles schön und gut, aber das ist halt extrem aufwendig. Ja, und die Polizei muss wegen Klimaprotesten Brennpunktarbeit verschieben, weil die einfach begrenzte Ressourcen haben. Da hat die Welt mal eine Anfrage gestellt, wie viele Ressourcen da im Endeffekt eingesetzt werden, ja, zwischen dem 28. Januar und dem 17. März 45.735 Einsatzstunden. Ja, das ist schön. Ne? Plus nochmal 41.000 Einsatzstunden zwischen Juni und Juli. Ne? Aktionstage, nochmal 21.000 Einsatzstunden. Ich meine, wir haben ja gar keine anderen Probleme in Deutschland, wo die Polizei irgendwas machen müsste. Und das Ganze dann abgeleistet mit 30 Stunden Arbeit oder so, gemeinnütziger oder sowas. Ne? Mann, Mann. Tja, zum einen werden Kolleginnen und Kollegen in die Ermittlungsgruppe Asphalt entsandt. Zum anderen erfolgt die Bearbeitung bestimmter Vorgangskontingente in den Landeskriminalamtsabteilungen bzw. Polizeidirektionen bis zur Übergabe an die Staatsanwaltschaft. Also die mussten auch im Endeffekt eigene Ermittlungsgruppen Asphalt einrichten, weil es einfach so viele Fälle gibt und so viele Aktionen, ne, dann ist es ja so, dass diese Aktionen meistens nicht angemeldet werden. Das heißt, die müssen halt auch mittlerweile schon Leute in Bereitschaft halten, die dann, wenn man sagt, ach, da hat sich einer hingeklebt, gut, dass wir ein paar Leute im Standby haben. Ne, das heißt, die Ressourcen werden einfach gebunden und gebunden und gebunden. Und das kostet nicht nur Geld, sondern das Problem ist halt, dass die andere Polizeiarbeiten dann einfach liegen lassen müssen. So, ja, und das heißt halt, wenn du einen Unfall hast, dauert es halt sehr lange, bis ein Polizist bei dir ist, ja, weil einfach weniger da sind. Oder wenn du die Polizei anrufst, kann es sein, dass der Rettungswagen nicht so schnell bei dir ist, beziehungsweise der Polizeiwagen. Ja, warum? Weil wegen solchen Sachen. Ja, und wir haben Demonstrationsrecht in Deutschland, aber wir haben auch Regeln, nach denen das erfolgen muss, und hier werden halt sehr viele Regeln verletzt. So, und viele Leute werden ja auch verurteilt deswegen. Das verklebt auch nochmal unsere Jurisprudenz noch zu einem großen Teil. Ja, weil es gibt einige Gerichte, die sagen direkt, okay, das ist so unwichtig, wir lassen das direkt fallen. Es gibt andere Gerichte, die sagen, wir machen das alles direkt per Strafbefehl. Aber die Leute, die legen ja Einspruch ein, die werden von NGOs ja auch unterstützt, dass solche Sachen in die Länge gezogen werden. Weil es geht ja nicht nur um die Protestaktion auf der Straße, sondern es geht ja auch darum, den Staat zu lähmen und die Ressourcen zu klauen. Das ist ja Teil der Aktionsstrategie von denen, was sie ja auch ganz offen so kommunizieren. Ne? Toll. Zersetzung. Ja, so langsam schlägt es aber eben ins Gegenteil um, ne? Ins Negative so richtig. Und ja. Ach, die Leute, die das von Anfang an gut gefunden haben, denen ist das vollkommen egal. Ja, aber die Menge der Leute, die gesagt haben, na gut, wenn sie meinen, die wird immer kleiner. Und die geht nicht auf die Seite von denen, die sagen, das ist gut, was sie da machen. Und genau wegen dieser Geschichte, zu der wir jetzt kommen, auch wenn es, also ja, es ist zutiefst traurig, was da passiert ist. Und was der Müller hier geschrieben hat, da habe ich echt fast... Habe ich dreimal hingeguckt, dass ich das richtig gelesen habe. Weil was ist das für ein Vogel? Tadzio Müller, das ist der Aktivist, der hat vor 2 Jahren oder einem Jahr oder wie, haben wir mal einen Artikel, ein Interview mit ihm gehabt, wo er gesagt hat, ja, das wird alles radikaler werden, wir werden irgendwie das machen. Und genau, irgendwie. Ich meine, guckt euch einfach die Bio von dem an. Hedo, wo wir damals schon gesagt haben, das ist im Endeffekt ein Raff-Drehbuch. Ja, diese nur wir haben die Wahrheit und nur wir können verhindern, was jetzt kommt, und deswegen haben wir alle Rechte. Und ich lese das mal vor, bevor wir hier noch lange drüber reden. Hashtag Radfahrer lebensgefährlich verletzt, schreibt Tazio Müller. Der Rüstwagen, der den LKW anheben sollte, kam wegen Blockaden und dadurch verursachtem Stau zu spät zur Unfallstelle. Scheiße, sagt er, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Und shit happens. Shit happens, also Kollateralschaden nehmen wir in Kauf. Das ist für die gute Sache und Oh nee, das Schlimmste ist ja, dass die junge Frau noch nicht mal gestorben ist. Ich bin hier tot im Krankenhaus oder was, im Koma oder so, ja. Für die nächsten, keine Ahnung, Jahre. Das ist richtig bescheuert, das ist richtig ätzend. Und das war auch der junge Mann, der es gesagt hat, sie sollen die Büsche im Tiergarten nicht so weit abholzen, weil es dann keine Plätze mehr gibt, wo er und seine Freunde hinter irgendwelchen Büschen miteinander Sex haben können. Also so ein wichtiger Aktivist für die Stadt Berlin, denke ich einfach auch. Und auch ein gutes Sinnbild für die Stadt Berlin. Ach ja, das gerade nicht wie so ein Artikel, wo er dann meinte, dann gehe ich eben wieder auf den Strich oder so ein Scheiß, statt Politiker zu sein. Ja, irgend sowas hat er auch mal gemacht. Ja, liest doch am besten seinen Nachtrag nochmal nach. Nochmal. Das war nicht gut formuliert, aber shit happens. Und it's shit, really shit, wenn so etwas passiert. Und es tut mir für jeden darin involvierten Menschen leid. Aber ich bin sicher, auch der Montgomery-Bus-Boykott hat Menschen daran gehindert, rechtzeitig ins Krankenhaus zu kommen. Was ist jetzt ja, und der daran merkt man, hat überhaupt gar, ja, kein, gar keine Schuldgefühle. Andere und sind auch schuld. Scheißegal, sonst wird er sowas nicht schreiben. Ja, natürlich, ich wollte eigentlich den Satz mit Beep, Boop, Beep, Beep beenden, weil im Endeffekt ist es halt die 0815 Blanket. Oh, das habe ich gar nicht so gemeint, bla bla. Ja, ja, aber da sieht man halt, diese Leute sich, was diese Leute meinen. Ne? Die denken halt, sie werden in so einem Gerechtigkeitsstruggle irgendwie wie halt Amerika hier quasi Südstaaten-Apartheid. Ne? Das, so sehen die sich halt. Ja, und daraus folgt der Terrorismus, ne? Wenn man meint, man könnte sich, hätte die ultimative Wahrheit in solchen Dingen gepachtet, müsste irgendwelche Menschen stoppen, die gefährlich wären oder so. Fake Account meint, er ist der Rosa Parks von Berlin. Ne? Und am Ende natürlich noch ein schöner Whataboutism. Aber nee, das geht ja nur von anderen Leuten. Nicht von, und hier haben wir mal einen random Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, der sagt, was er davon denkt. Servus Leute, John mein Name und ich bin stocksauer. Heute wurde in Berlin die Frau für Hirntod erklärt, die am Montag von einem Betonmischer überfahren und drunter eingeklemmt worden ist. Die Kollegen von der Feuerwehr haben Material aus dem Rüstwagen gebraucht, um sie rauszuholen. Dieser Rüstwagen musste sich allerdings erst durch einen kilometerlangen Stau auf der A100 kämpfen, weil diese selbstgerechten, hysterischen Klimakleber mal wieder die Straßen blockiert haben. Das hat ungefähr 10 Minuten länger gedauert, 10 Minuten, die Frau unterm Betonmischer eingeklemmt war. Beim Polytrauma, also sprich beim Schwerstverletzten, sind 10 Minuten entscheidend über Leben und Tod, wie wir jetzt wieder gesehen haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sauer auf die Polizei, die diese Idioten seit Monaten gewähren lässt, anstatt sie einfach von der Straße zu reißen, wie es in unseren Nachbarländern der Fall ist. Ich bin sauer auf die Staatsanwaltschaft und auf die Gerichte, die diese Trottel nicht anklagen. Und wenn sie mal anklagen, dann zu geringen Geldbußen verurteilen, anstatt sie einfach wegzusperren. Und ich bin sauer auf eine Innensenatorin und eine Justizsenatorin, deren gottverdammter Job es wäre, das Funktionieren der Rettungsdienste, der Feuerwehr sicherzustellen und dass die auch sicher arbeiten können. Nee, stattdessen wird das einfach weggelächelt, weil man ja den Protest toll findet. Super, ihr seid ganz toll, tretet gefälligst zurück. Ich bin sauer aufs Wirtschaftsministerium, weil die Gruppe Aufstand der letzten Generation 150.000 Euro Steuergeld geschenkt kriegt. Ah nee, sie werden gefördert. Wofür werden die gefördert, bitte? Und für die Idioten von der allerletzten Generation, wie wär's, wenn ihr euch wieder vor den Reichstag setzt und einfach einen wochenlangen Hungerstreik durchzieht? Dann gefährdet ihr wenigstens nur euch und Rettungsdienst. Und Feuerwehr können ihre Jobs machen. Ja, so sehen die Leute aus, die den Dreck wegräumen müssen, ne? An diesem Scheiß. Und vor allem halt, was er auch sagt, also ich schließe mal aus dem, was er sagt, dass er auch in Berlin ist. Also, dass das da halt alles geblockt wird, das ist auch einer der Gründe garantiert, warum die da halt ihren Schwerpunkt haben. Weil sie wissen, dass das fliegt halt auch nur da so richtig. Nur da kommen wir ganz easy weg. Das ist alles wahrscheinlich schon vorher geklärt. Gibt es eine Weisung und Gutes. Ja, die werden ja meistens nach Jugendstrafrichtern abgehandelt. Ja, das ist ja auch richtig im Endeffekt. Ne? Aber trotzdem. Also ja, was aber nicht gerechtfertigt ist, ist, und das hatten wir ja auch schon, so einen Beitrag, wo ja dann der Richter quasi sagt, dass das ja im Endeffekt alles nachvollziehbar ist, aber doch ein bisschen zu weit geht oder so. Ne? Also das geht natürlich nicht. Also das, ja, und aber auch generell, ne, dieses ganze, ne, was wir ja hier bei dem Koalitionsvertrag ja auch wieder haben, dieses ganze Gerede vom Zusammenhalt und der Demokratiestärkung, ja, und der Gesellschaftsresilienz und so weiter. Und das ist immer nur der böse Hass, der das alles gefährdet. Aber diese ganzen Geschichten da durchziehen und da Menschenleben gefährden und so. Und irgendwer von den Grünen war es, glaube ich, auch, hat er irgendwie geschrieben, so, ja, warum haben eigentlich diese Betonmischer keinen richtigen Abbiegeassistenten und bla bla bla bla bla und so ein Dreck, ne? Ach du Scheiße. Also, ja, so die eine Motto, Tante von den Grünen hat geschrieben, ja, aber bei Demonstrationen oder sowas, da gibt es auch solche Verspätungen und so. Nee, deswegen müssen die Dinge angemeldet werden. Deswegen gibt es vorher wenn so eine Demo angemeldet ist, Chris, korrigier mich, aber garantiert auch ein Meeting zwischen den Leuten, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, wie man das koordiniert, welche Strecken eben nicht befahrbar sind. Und selbst wenn das da mitten durchgehen müsste, die Polizei ist ja aus dem Grund bei diesen angemeldeten Sachen da, damit die dann den Verkehr entsprechend regeln können und da also die Leute dann da aus dem Weg gehen und dann fährt der Krankenwagen da halt durch. Und dann so zu tun, als wäre es dasselbe, ist halt, und wer die Autobahnen in Berlin kennt, der weiß, dass da auch keine Rettungsgasse gebildet werden kann, ja, weil die eh schon so schmal sind. Auf der Autobahn findet so eine Demonstration auch nicht statt. Ja, also, oder in den Abfahrten, das ist da alles eng, das sind keine wirklich... Ja, also kein Mensch kann eine Demonstration auf einer Autobahn anmelden. Naja, also, aus Gründen, die dann auf der Straße liegen, da die Polizisten machen da mühevoll oder kleiner, aber die Finger wieder vom Boden los. Ist das irgendwie vielleicht auch eine Art von Mittäterschaft oder so, hätte ich fast gesagt, weil ich das weiß, muss noch schneller gehen. Und außerdem, die sind doch nur im Dreck festgeklebt. Ich meine, die können doch gar nicht so fest sein, sozusagen. Und wenn, dann haben sie halt ein paar blutige Hände, Herrgott, ja. Also, ja, darf die Polizei dann wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Chris, hattest du meinen Nachtrag noch gesehen wegen dem Artikel da aus Bayern dazu? Kommt der noch? Oder ich glaube, den habe ich noch nicht mit reingenommen, weil wir noch einen anderen Artikel zu dem gleichen Sachverhalt hatten, ja. Auch zu Bayern? Ja. Ich glaube schon. Ah, okay, ja. Okay. Ja, und wie sieht denn die rechtliche Aufarbeitung der ganzen Sachen auf? Ganz am Anfang ist es ja so gewesen, dass es sogar eine Weisung gab an die Staatsanwälte, diese Fälle beschleunigt zu verhandeln, mit Strafbefehlen abzuarbeiten und vielleicht auch, dass es halt nicht eine gewisse Strafhöhe erreicht, aber da hat es jetzt mehrere Entwicklungen gegeben. Zum einen ist es ja ein Massenphänomen mittlerweile geworden und dann spielt eine Sache auch eine Rolle, und zwar, dass es Wiederholungstäter sind. So, das heißt, die bekommen eine Anklage und während die erste Anklage noch läuft, führen die gleiche Tat, die ihnen zur Last gelegt wird, halt nochmal durch. Wir haben jetzt Stand Ende Oktober 754 Verfahren gehabt und das waren 435 Täter. So, also fast jeder ist ein Wiederholungstäter. So, ja, und in 252 Fällen sind bereits Strafbefehle beantragt worden. Nur zwei von diesen Fällen sind tatsächlich an den Jugendrichter abgewiesen worden, weil in der Regel das alles, volljährige Menschen sind und teilweise halt auch Menschen, die 50, 60 Jahre alt sind und so. Es sind ja nicht nur Jugendliche, die das machen. Die sind nur immer kameratauglich und deswegen werden die abgefilmt. Aber die Mehrzahl der Leute ist mittleren bis gehobenen Alters, die diese ganzen Taten durchführen. Einige Verfahren, 58 Verfahren wurden eingestellt, weil das Leute sind, die anderweitig strafauffällig geworden sind und da wird das dann halt abgehandelt im Rahmen der anderen Straftaten, die denen zur Last gelegt werden. Also es sind halt auch nicht alles unbescholtene Blätter und irgendwelche Schüler und irgendwelche Bürger, die das machen, sondern halt auch irgendwelche Leute, die auch anderen Dreck am Stecken haben. Das ist auch eine Sache. Ich meine, von 435, 58, also 10% der Leute sind auch sonst straffällig geworden, beziehungsweise läuft gerade ein anderes Strafprozessverfahren gegen die. Finde ich auch interessant. Und diese ganzen Ermittlungen, die, was denen zur Last gelegt wird, ist der Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ja, das sind halt die Sachen, unter denen das Ganze abgearbeitet wird. Allerdings in dem Fall, den wir jetzt in Berlin hatten, kommt halt auch die Behinderung von hilfeleistenden Personen dazu. Da können die Klimaaktivisten so oft sagen, ja, wir lassen eine Rettungsgasse und sowas. Das ist einfach unrealistisch. Ja, und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Die kleben sich auf die Straße und die lassen sich eine Spur frei. Nee, die blockieren immer alles. Also zumindest da, wo ich es gesehen habe. Es mag den einen oder anderen Fall gegeben haben, wo die eine Rettungsgasse freigelassen haben. Aber wie gesagt, dann können die Autos ja eigentlich an denen vorbeifahren. Also ist das nicht so ganz im Sinne des Erfinders, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das einfach nur, wie da jetzt gerade gegen vorgegangen wird. Ja, und was jetzt halt auch noch im Spiel, wie gesagt, es ist ein Prozess, der schleichend sich immer weiter verschärfen wird. Bald wird auch die Strafbarkeit wegen Nötigung, wird wahrscheinlich bald auch abgehandelt werden, ist jetzt hier die juristische Einschätzung von dem Autor hier, weil einfach die Wiederholungstaten und die ganzen Sachen, die halt in den Staus passieren, ja auch Konsequenzen haben. Ja, und was der Autor auch sagt, es könnte auch sein, dass die Leute, wenn sie halt wegen der Nötigung abgestraft werden, dass dann halt auch die Privatleute, die hinten im Stau stehen, die auch privat verklagen dürfen, wenn sie zu spät kommen, die können die Zeit in Rechnung stellen, sagen wir mal, du hast ein Unternehmen, was nicht zum Kunden kann, das wird ja nach Stunde abgerechnet. Ja, wenn der Kunde dann, das ist ja ein Verlust, den das Unternehmen hat, das kann das den Aktivisten dann theoretisch in Rechnung stellen, wenn halt, wie gesagt, Strafbarkeit wegen Nötigung demnächst auch dem Katalog hinzugefügt wird, nachdem diese Klimaaktivisten halt prozessrechtlich belegt werden. Dann wird das Geschrei auch groß sein. Das sage ich jetzt schon mal voraus. So. Und ja, in Bayern hat die Sache auch noch eine weitere Dimension bekommen. Und das hat auch den Hintergrund, dass es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in Berlin alleine hat es eine massive Anzahl von Fällen gegeben. In München hat es auch eine hohe Anzahl von Fällen gegeben. Wer regiert nochmal in München? Ach ja, auch nicht die CSU. Ne? Das ist ein komischer Zufall. Aber in Bayern wird sowas teilweise halt nach Landesrecht halt ein bisschen anders gehandhabt. Ja? Und in Bayern gibt es halt das, wie heißt das nochmal, das Polizeidienstgesetz. Ja, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das heißt. Die Älteren unter uns erinnern sich an die Diskussion über die Einführung damals. Das war eine große Diskussion, auch eine wichtige Diskussion, weil ich um die Schadenfreude im Moment, dass es dieses Gesetz jetzt dort, diese Kleber betrifft, nicht herumkomme, halte ich es trotzdem für problematisch. Genau, das ist die Problematik des Polizeiaufgabengesetzes. Da können Bürger auf Grundlage einer richterlichen Entscheidung bis zu einem Monat lang festgehalten werden. Und die Begehung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder eine Straftat zu verhindern. Und da spielt das halt auch wieder, die meisten, die das machen, sind Wiederholungstäter. Und das kann, deswegen, wenn die Leute da jetzt auf der Straße sich festkleben, kann halt nach diesem Polizeiaufgabengesetz denen unterstellt werden, okay, du hast es einmal gemacht. Die meisten begehen die Straftat mehrmals. Um das jetzt zu verhindern, kommst du für 30 Tage ins Gefängnis. Das ist schwierig. Ich sehe das als ein sehr problematisches Gesetz an. Aber wie du es auch schon gesagt hast, ne, ich meine, die wissen ja ganz genau, was sie dort machen. Ja, die begehen ja offenen Auges eine Straftat und wissen das und nehmen das ja auch in Kauf. Und die sagen zwar, das ist unerheblich, das ist nur eine Lappalie, aber es ist halt strafbar. Ja, und in Bayern haben die halt nochmal dieses Polizeiaufgabengesetz. Ja, das ist halt landesrechtlich anders geregelt als in anderen Bundesländern. Und deswegen fällt denen das jetzt auf die Füße. Und natürlich ist das Geschrei groß. Ne? Ja. Die Beteiligten waren übrigens im Alter von 18 und 79 Jahren. Also zwischen. Und auch von den Holländern hört man andere Töne als aus Berlin. Ja, die Holländer, ich meine, das ist halt auch nochmal ganz andere Jurisprudenz, kann man jetzt schwer mit den deutschen Fällen vergleichen. Und hier geht es auch den Kulturvandalismus, ne? Das Bilderstürmen, wie ich das nenne, ja. Schöne Kulturrevolution, ne? Hauptsache Kunstwerke irgendwie. Ja, also drei Männer hatten sich in der vergangenen Woche mit Klebstoff an der Schutzglasscheibe des im Museum Mauritshuis in Den Haag ausgestellten Gemäldes das Mädchen mit den Perlenohrgehänge geklebt. Und zwei von denen haben das so gut gemacht, dass sie halt Teile des Rahmens und der Museumseinrichtungen damit beschädigt haben. Und den beiden, ja, die gehen jetzt erstmal für 2 Monate ins Gefängnis dafür. So, also wieder jetzt die ganze Strafprozessordnung, weiß ich nicht, in Holland. Was denen genau zur Last gelegt wird, auch nicht. Aber so wie ich es verstanden habe, geht es halt darum, dass drei haben sich festgeklebt und zwei haben es halt so gemacht, dass es zu tatsächlichen Beschädigungen am Gemälde geführt hat. Jetzt nicht auf der Vorderseite, aber auf der Rückseite. Und ich meine, sorry, auch der Rahmen von einem Gemälde ist Teil des Kunstwerks. Ist so. Ja, da kann man nicht einfach sagen, so, ja, aber das ist doch vorne alles okay. Ja, nee. Der Rahmen ist Teil des Kunstwerks. Ist so. Bei Vermeer muss ich immer an das alte, war das 64er oder Amiga? Oder beide? Spiel denken, wo man diese ganzen Bilder sammeln musste. Kennt ihr das noch? Vermeer? Nee? Der alte Mann und Vermeer. Na gut, aber ich meine halt so, sowas wie das Mädchen mit dem Perlenohrring anzugreifen, ist für mich auch allein halt die Chance einzugehen, die Gefahr einzugehen, sowas zu beschädigen, finde ich absolut. Ja, und ich meine, das Argument zu sagen, das ist ja hinter Glas und Pipapo und sonst was, das Einzige, wozu das Ganze führen wird, ist, dass diese Sachen der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich gemacht werden. Oder, wie ich es ja schon gesagt habe, dass aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr die Originale ausgestellt werden. Ne? Das ist ja auch total frauenfeindlich. Max Mustermetz sagt, Kunst greifen sie auch nur an, weil die sich nicht wehrt. Und ein paar Leute kennen Vermeer auf dem C64. Und jetzt lernen wir auch was über Kunst. Wir kennen die Tomato-Soup-Dose, mit der Andy Warhol im Pop-Up-Style den American Way of Life abbildete. Aber nun geht es gegen den Lebensstil von vielen von uns. Die Wut vor allem der jungen Generation auf alle Planeten vernichtet, also ist so groß, erst mal schon komplett falsch verstanden, Frau Mioska. Auch die Campbell-Suppendose, die Warhol, das war nicht damals schon eine Pop-Ikone. Das war damals auch eher eine Kritik von, was Leute so... egal. Ist ja egal. Ja, hoffen wir mal. ...auf alle Planetenvernichter ist so groß, dass jetzt sogar in Museen mit der roten Soße oder sogar mit Kartoffelbrei um sich geworfen wird. Ja, es ist nur die Wut hier, wie hieß es nochmal? Die Wut auf die Planeten. Die Wut vor allem der jungen Generation auf alle Planetenvernichter ist so groß. Yes, das ist ja Boys-Abschluss. Sternzerstörer. Den Planetenvernichter benutzen, du willst, fühlen, ich es kann. Die dunkle Seite von dir hat Macht ergriffen. Nee, das soll wieder so. Hass, sehr gut. Planet wird vernichtet. Boah. Planet vernichtet. Starte den Planetenvernichter. Ja. Ich meine, ist das so, die Jedi werden die nicht. Also werden eher die anderen, die da immer gegen die Bösen vorgehen. Wer übrigens mehr von Yoda hören will, ich habe meine erste Rolle in einem kleinen Hörspiel bekommen. Es sind nicht viele Zeilen, aber nice. Ich poste das dann auf Twitter oder sage es nochmal, wenn es rauskommt. Oh, ja. ich habe hier so eine Webseite empfohlen bekommen, ihr vielleicht auch, die vorangedacht. Da ist jetzt hier in dem Fall ein Interview mit dieser, wie heißt der nochmal, Wendland, genau, Verona Wendland oder so. Das wohl im Cicero war und im Cicero sicher nicht ganz. Nicht, hat die wieder geheiratet, also, ja. Die Verona oder was? Anni die Veronika Wendland. Das ist so eine Aktivistin, die früher gegen Atomkraft war und jetzt für, wenn ich das ja, richtig sowas sehe. In der Art, genau. Auf jeden Fall hat die wohl ein Interview gegeben bei Cicero und das ist bei Cicero, nehme ich mal an, nicht komplett lesbar, jedenfalls, oder wird wohl hinter der Paywall sein, meine ich eben. Und hier kann man das ganz lesen und sie äußert da einige ganz interessante Gedanken, finde ich, dass man das mal lesen kann. Eben, ja, vor allen Dingen, dass man nicht nur das, was man hat, weiter betreibt, in Form von Atomkraftwerken eben, sondern dass man neue brauchen wird. Sie sagt das eben ganz klar. Und der Streckbetrieb reicht nicht. Ne? Warum zieht die Bundesregierung das nicht mitten in Betracht? Da erzählt sie unter anderem, dass es eigentlich auch eine kommunistisch-sozialistische Sicht oder Verhaltensweise wäre, dass man immer das Neueste und Beste auch benutzt oder so. Also das aus der Sichtweise sich das nicht erklärt, sondern es eher so ein traditionelles grünes Ding ist, das alles abzulehnen und so. Und das mit dem Hochrisiko hat man sich ja auch einreden lassen. Das stimmt eben also nicht, ne? Emanzipatorisch technisch. Wenn wir ins Ausland schauen, Frankreich, Polen, Großbritannien, ja, sind das. Ja, das fand ich vor allem ganz gut, dass ihr eben gesagt habt, das ist nicht unbedingt links Technik abzulehnen oder Fortschritt abzulehnen, das ist irgendwie falsch, ne? Ach, ach was. Vor allem interessant, dass sie halt irgendwo halt auch meint, dass natürlich diese Sache ja sozial ist, günstige Energie zu haben. Und das sehe ich halt auch absolut so. Und das ist halt wirklich so, das verstehe ich auch nicht, dass man das den Leuten halt nicht von früh bis spät aufs Brot schmiert. Wenn ich die CDU oder die FDP wäre, dann würde ich das von früh bis spät den Grünen um die Ohren hauen. dass ja im Endeffekt dieses Ding, was die ja machen, mit ja, wir verknappen einfach alles, weil das ist ja begrenzte Ressource und da kommen wir ja eh nicht mit hin. Und da müssen wir ja ganz genau gucken, was wir damit machen. Das wissen wir natürlich, weil wir ja die Schlauen sind. Wir wissen ja genau, wer was irgendwie dann benutzen darf und so. Wir verknappen das jetzt alles schön. Ja, wenn das dann teuer wird, was ja so Angebot und Nachfrage irgendwie passieren könnte, eventuell, auch das Geld nehmen wir dann einfach den Leuten weg, die das ja eh nicht verdienen und geben das den anderen und dann passt das schon wieder, ne? So sozialer Ausgleich und so weiter und so fort. Und das ist ja der Plan, den die haben. Also, ich meine, das ist ja auch ihr ganzes Reden jetzt, ihre ganze Rhetorik und alles. Und da einfach mal zu sagen, nee Leute, das funktioniert so nicht. Das Einfachste wäre halt eben diese Sachen Überfluss zu haben, damit sie halt billig sind. Und dann können sich das, die Leute das auch alle leisten, ihre Wohnung warm zu haben und ihr Essen im Magen. Ne? Und dann können die auch sozial aufsteigen, wenn sie noch was übrig haben und sowas jetzt absolut überhaupt schon lange nicht mehr geht. Ne? Und das ist im Endeffekt das Beste, was man machen kann für die Leute, die da nicht viel Geld haben. Aber nee, das wird nicht gemacht. Stattdessen setzt man auf, nee, wir verknappen alles, um die Welt zu retten. Und ist doch gar kein Problem, wenn sich das denn die Leute nicht leisten können. Dann sagen wir einfach, nee, jetzt hier, sei mal kein Sozialschwein hier irgendwie, denk mal nicht an dich selbst. Wir nehmen jetzt den Leuten all das Geld weg, die das haben und geben das den anderen, die das mehr verdient haben. Und dann wird das schon alles passen. Und das Geld anderer Leute kann uns ja unmöglich ausgehen, ne? Auch wenn wir unser Land deindustrialisieren oder so. Dann ist das ja überhaupt kein Problem. Dann geht uns ja trotzdem das Geld anderer Leute nicht aus, was wir umverteilen können. Das ist ja nicht so, dass wir dann irgendwann nichts mehr haben zum Umverteilen und dann richtig in der Scheiße sitzen, weil wir keine Ressourcen haben und nichts mehr haben zum Umverteilen. Nee, nee, nee, das kann ja überhaupt nicht passieren, weil das hätten wir ja sonst bedacht, weil wir sind ja super schlau, wir wissen ja alles. Und von daher ist das ja absolut unmöglich. Ne? Also. Ja, folgende Passage fand ich auch noch gut. Was würden Sie Luisa Neubauer in einem persönlichen Gespräch raten? Klebt euch vor dem Atomkraftwerk Isar 2 fest, um es zu retten, lacht. Das fand ich gut. Aber ernsthaft, ich würde ihr raten, mit Fridays for Future in einen neuen Diskussionsprozess einzutreten. Die Bewegung sollte ihre eigene soziale Position und ihre Privilegien stärker reflektieren, aber auch ihre Natur- und Technikvorstellungen. Und sie sollte ihr energiepolitisches Konzept auf den Prüfstand stellen und aus der Wohlfühlzone ausbrechen. Und, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und das ist ja mal Ja, genau das der ist. Punkt, wo die Leute wie die Neubauer und so ja dann immer meinen, sozusagen, ach nee, wir brauchen ja die Energie gar nicht. Ne? Das ist ja nur ein Trick, irgendwie zu sagen, dass man das braucht und das brauchen wir alles gar nicht und wir müssen es ja alles verknappen, damit die Leute da richtig vernünftig mit umgehen. Und dann sind halt die Leute, die dann meinen, man sollte jetzt nicht das Geld anderer Leute, die das ja eh nicht verdienen, denen dann geben. Das sind ja einfach nur die Herzlosen. Na, die wollen, dass die Menschen leiden. Ne? Und deswegen, die Menschen leiden, macht einfach weiter so, wie wir das wollen. Weil sonst Ja. leiden die Menschen und Die es wollte Hoffnung ja ist keiner dann, nicht, ich dass die setze darauf, leiden. dass sich das mit der Ernüchterung über die real existierende Energiewende ändern wird. Ja, ja, toi, toi, toi. Ne? Hoffentlich dauert es nicht mehr so allzu lange. Ich sehe Und das aber auch Deutschland als Teil der sollte ja da Strategie, sein. die manche Leute fahren, dass sie sagen, okay, ist doch wunderbar. Weil wenn wir jetzt die Refinanzierungsquellen für den Staat austrocknen, indem wir die Wirtschaft kaputt machen, haben wir ein Argument, dass der Staat neue, ja, neue Steuern auf die Bürger erheben muss. Ja. Stichwort Vermögensabgabe, ne? Ja, definitiv. Da reden sie auch von früh bis spät drüber. Und da reden sie auch so drüber, als wäre das die einzig vernünftige Idee. Ne? So nach dem Motto, entweder man macht das oder die Leute gehen leer aus, können sich die Sachen nicht mehr leisten. Das wollte doch wohl nicht. Dabei Also gibt es reden die ja die eigentlich ganze Zeit darüber. fast keine blödere Idee als Ist Vermögenssteuer, ne? alles alternativlos. Ja, und die Oh, ist das Klimastiftung von der in Mecklenburg-Vorpommern, da hat jetzt die Schlesisch? Bild-Zeitung hier geklagt und Recht Moskau, bekommen, dass sie Moskau, da Wand. die Regelungen offengelegt worden sind, wie diese Klimastiftung da agieren durfte. Und es stellte sich heraus, die durften praktisch gar nichts machen ohne Absprache mit dieser Gazprom AG, also quasi dem deutschen Ableger. Durften die da überhaupt gar keine Entscheidung treffen oder so gut wie keine? Und ja, das sagt halt eben im Endeffekt aus, dass diese Klimastiftung halt nur ein vorgeschobenes Ding irgendwie ist, wo die Politik dann irgendwie mit suggerieren wollte, dass wir da irgendwas machen, aber im Endeffekt war das halt komplett ferngesteuert. Ja, und der CDU-Landeschef sagt, die Stiftung war anscheinend noch enger an Moskau gebunden, als bisher vermutet, ja, und die SPD richtet sich halt drüber auf, dass. dass jetzt alle, die mit denen sie da irgendwelche Geschäfte abgeschlossen haben, quasi auf dem Trockenen sitzen, weil man ja nichts weiter jetzt machen kann und die jetzt alle irgendwie als böse Russland-Freunde irgendwie gelten und so, ja, scheiße was. Ja, ist aber auch eine komische Nummer, da so eine, eigentlich so eine Fördernummer für die Pipelines als Klimagedöns auszuschreiben, ne? Sowieso schon frech. Ja gut, ich meine, bis vor ein paar Jahren haben die Grünen ja voll auf Erdgas gesetzt, weil sie gesagt haben, ja, das ist die Brückentechnologie. Ja, nicht nur die, alle Welt. Also im Koalitionsvertrag von der Ja. Fortschrittskoalition stand ja auch drin, dass sie neue Gaskraftwerke bauen wollen. Ja, was hast du gerade gesagt? In der Rückschrittskoalition? Nee, Fortschrittskoalition. In Oh mein Gott. Anführungsstrichen, aber ja, Abgekampfe. Fortschrittskoalition, das ist ja dieses Ding, die das Atom nicht mehr Heidewitzka. spalten wollen und stattdessen lieber Windmühlen bauen, ja. Ach ja, genau. Ja, das Neueste, Modernste. Tja, wir haben einen interessanten Artikel im Forbes Magazin von einem Wirtschaftswissenschaftler, der für Energieunternehmen arbeitet, also böse, böse Big Oil Propaganda natürlich nur. Und der redet im Endeffekt darüber, dass jetzt der Klimagipfel COP27, der in Ägypten stattfindet nächste Woche, glaube ich, auf jeden Fall jetzt irgendwann, dass es da zu einer kleinen Änderung der Rezeption durch afrikanische Länder kommen wird, wie es in der Vergangenheit war. Africa's chance to break from climate colonialism, also sich dem Klimakolonialismus zu entziehen. Was ich eine sehr treffende, es ist wirklich ein sehr treffender Begriff. Wir kennen das ja, dass Kolonialismus immer hier allen möglichen Leuten vorgeworfen wird, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Aber man kann, was diese ganze Klimabewegung und afrikanische Energiepolitik angeht, die der internationale, also die westlichen Regierungen und die Weltbank und Währungsfonds und die westlichen Regierungen halt gegenüber Afrika fahren, kann man als Kolonialismus bezeichnen, weil denen wird ja im Endeffekt gesagt, ja, nein, ihr dürft das Klima nicht strapazieren, ihr dürft keine fossilen Energieträger benutzen, ihr habt zwar um massiv, ne, aber importiert mal lieber von uns irgendwelche Energie- und anderen Systeme, die klimafreundlich sind, ne? Windräder aus Deutschland, früher Solarzellen aus Deutschland, gut, wie gut das funktioniert, wisst ihr auch gar nicht. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch an so Projekte wie Desertec, ne, wo da riesige Solarkraftwerke in der Wüste gebaut wurden, die ja auch schon da stehen. Aber dann hat man irgendwann festgestellt, okay, wir können einfach die Leitungen nicht nach Europa bauen, deswegen funktioniert das alles nicht so. Und weiterhin gibt es ja über 600 Millionen Leute, die überhaupt gar keine Elektrizität haben in Afrika. Selbst fortschrittliche oder industrialisierte Länder wie Südafrika kämpfen halt mit extremem Strommangel, weil derzeit einfach sehr viel fossile Energieträger, die normalerweise nach Südafrika aus dem Ausland geliefert werden, nach Europa umgeleitet werden. Wir machen jetzt in letzter Zeit, legen wir riesige Milliardenförderprogramme auf, dass afrikanische Länder so schnell wie möglich ihre Erdgas- und Ölreserven aus dem Boden holen können, damit die das nach Ja, Europa stark. exportieren können. Aber sie dürfen es selber vor Ort nicht nutzen, weil dann würden sie ja das dem Klima schaden. Das ist quasi das, was derzeit immer propagiert wird. Und die afrikanischen Länder machen das einfach nicht mehr mit. Die afrikanischen Länder sagen, a common energy position that sees fossil fuels as necessary to expanding economies and electricity access is prevalent. Also quasi, die müssen ihre leider rückständigen wirtschaftlichen Industrien, müssen die mit fossilen Energieträgern aufbauen, mit günstigem Strom, weil nur so können die irgendwie was produzieren, was sie auf dem Weltmarkt verkaufen können. Wer hätte es gedacht? Man braucht billige Energie, um das zu machen. Aber weiterhin ist halt die Position der westlichen Länder bei dieser Klimakonferenz, nein, nein, nein, ihr dürft das nicht. Aber gleichzeitig sagen wir ja, holt die Sachen bitte aus dem Boden und gibt sie uns, aber benutzt sie nicht selber. Das werden die nicht mehr mit sich machen lassen. Ja, die afrikanischen Länder haben ja auch die Afrikanische Union. Und haben ja mehrere afrikanische transnationale Gebilde mittlerweile auch geformt, wo die dann quasi nicht als einzelne Länder sprechen, sondern mit einer größeren Front, dass sie auch eine bessere Verhandlungsposition haben. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt dazu, was halt gemacht wurde. Die politischen Führer in den Ländern, Führer im eigentlichen Sinne, ja, ne? Die politischen Führer in den demokratischen Ländern da unten, die wurden ja auch immer von westlichen Medien und von westlichen Thinktanks mit Geld unterstützt. Auch, dass sie einen guten Wahlkampf machen können, damit die diese ganze Policy-Entscheidung da unten in dem Sinne treffen können, wie ich es gerade ausgeführt habe. Und das funktioniert auch nicht mehr, weil das Geld einfach nicht mehr da ist, um die Leute zu bestechen. Ich sage einfach mal, wie es jetzt so ist. Ja, und deswegen, aus den Gründen, sagen die jetzt Africa first und ja, gebt uns gerne Geld, wir exportieren gerne das Öl und das Gas zu euch, aber wir wollen es hier auch verbrauchen und lassen uns das auch nicht mehr verbieten. Und wenn wir da deswegen keine Kredite von der Weltbank und vom Internationalen Währungsfonds und von europäischen Banken bekommen, dann holen wir uns die Kredite halt aus Russland, China oder Indien. Ja, das wird eine traurige Klimakonferenz für die werden. Aber wenigstens Luisien ist ja da, ne? Die ist ja mit Bus und Bahn ist sie ja rübergefahren bis nach Bulgarien und von da ist sie erst geflogen, weil ne? Super. Ja. Kurzstreckenflüge, habe ich gehört, sind voll schlecht fürs Klima. Ja, wegen dem Abheben. Ja, und dem bevor wir jetzt zum nächsten kommen, wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass im Koalitionsvertrag auch von einer klimaneutralen Polizei die Rede ist. Fand ich sehr schön. Klimaneutrale Polizei, ich sehe das jetzt schon kommen, so, hallo Polizei, kommen Sie schnell. Und die Polizei sagt, ja, tut uns leid, also unser CO2-Budget für diesen Monat ist aufgebraucht. Akku ist alle vom Auto oder so. Ja, Akku ist alle, ja, genau. Wir hätten noch berittene Polizei, aber die Pferde furzen immer zu viel. Und, ja, abgeschafft, genau. Wir können in die Lastenradstreife schicken. Ich sehe, die ist gerade frei geworden. Genau, die Fahrradstreife. Die gibt es aber auch, ne? In Großstädten teilweise. Die haben dann so einen kleinen Käfig da auf diesem Lastenrad. Ja, genau. ja, hier berichtet die Welt über die erstaunlichen Geschäfte des Heiko von der Leyen. Und zwar ging es da wohl, wie war das nochmal, um so Geschäfte, die Ulla auch eingestielt hat, über der EU-Ebene. Ja, Moment mal, das muss, also ich kann ja nur diesen Anleser lesen und da steht ja, nicht, dass sie irgendwas angestielt hat. Das ist quasi nur so nach dem Motto, das ist ja irgendwie interessant, weil er ist irgendwie Vorstandstyp. Er hat profitiert von EU-Geldern oder so, ist das nicht das? Ja, die EU-Gelder sind da irgendwie reingeflossen und er ist irgendwie Vorstandstyp, ja. Aber ob das jetzt irgendwie eingefädelt hat, das kann man halt nicht sagen. Also das können wir nicht so behaupten. Aber irgendwie 320 Millionen Euro flossen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU nach Padua. Und ein Teil davon, also 383.000, floss weiter an Orgenesis Italia. Und da ist er Mitglied des Aufsichtsrates. Okay. Stiftung Gentherapie und Arzneimittelentwicklung mit RNA. Technologie. Es gibt Diskussionen um diese Aktivitäten. Das ist bei der Welt. Naja. Aber der Ulla traut man eben mittlerweile alles zu. Und ihrer Sippschaft. Das fand ich auch ganz schön. In New York gibt es wohl ein Gericht, dass alle, die wegen fehlender Impfung ihren Arbeitsplatz niederlegen mussten, die hatten auch sowas wie eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, dass die ihre Arbeitsplätze wiederkriegen sollen und auch die Löhne für die Zeit wiederkriegen sollen, in denen sie jetzt praktisch nicht mehr arbeiten durften. Also eine völlige Reinstatement oder wie das heißt dann. Und die haben das, ja, das Gericht hat irgendwie gesagt, das war alles irgendwie nicht nötig und ist auch jetzt übertrieben und so weiter. Macht das mal rückgängig, den Quatsch. Finde ich nicht schlecht. Mal gucken, ob sowas bei uns auch nochmal kommt, ne? Ja, ein Artikel, der für viel Aufregung und Gelächter und andere Hass und Hetze im Netze geführt hat. Ja, wir brauchen eine Amnestie nach der Pandemie. Haha, das reimt sich ja sogar. Ja, im Endeffekt, let's declare a pandemic amnesty. Hier wird halt im Endeffekt von der Autorin, die sich während der letzten 3 Jahre durch besondere Zurückhaltung und Verständnis gegenüber Andersdenkenden ausgezeichnet hat, gesagt, the precautions were totally misguided. und so weiter und so fort. But we didn't know. Wir konnten es ja gar nicht ahnen. Ich habe nur mitgemacht und keine Ahnung, andere historische Vergleiche lassen sich ziehen. Ja, wir hatten nicht die Informationen und dann mussten wir halt so handeln. Wir mussten ja sicher gehen und dass wir da so rabiat vorgegangen sind, ist ja auch verständlich deswegen gewesen. Wir wollten ja nur Leben retten und wir haben das ja alles gar nicht so gemeint und deswegen by dwelling on the mistakes of history can lead to a repetitive doom loop. Let's acknowledge that we made complicated choices in the face of deep uncertainty and then try to work together to build back better and move forward. Ja, natürlich, vergeben und vergessen am besten, ne? Und könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute darauf reagiert haben. Nicht sehr charitable, sage ich mal. Ja, vielleicht, die haben schon einen Gerichtsstreit angestrengt oder so, liegen da mittendrin und werden sich da jetzt durch sowas das auch nicht ausreden lassen. Ne? Ja, es ist schon sehr komisch auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist einer der größten geratioten Tweets ever geworden. Ja, also irgendwie ein paar tausend Likes und ein paar hunderttausend Kommentare, irgendwie sowas. Ja. Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht so. Und Meinung, darf ich noch ohne schlechtes Gewissen Nena oder Xavier Naidoo hören? Also eine von den Fragen kann ich gleich klären. Man konnte noch nie ohne schlechtes Gewissen Xavier Naidoo hören. Jetzt bitte du. Das möchte ich unterstützen. Das schlechte Gewissen wegen dem eigenen Musikgeschmack, ja? Wegen des eigenen Musikgeschmacks. Tja. In der Debatte um Nena, aber auch Xavier Naidoo, Michael Wendeler und Co. wird gerne vorschnell auf die Meinungsfreiheit hingewiesen. Was? Vorschnell. Vorschnell. Ne? Vorschnell. Ist das geil, ja. Doch der Begriff selbst wird mittlerweile inflationär verwendet. Inflation ist eine Verschwörungstheorie, gibt's gar nicht. Die grundlegende Frage ist doch, handelt es sich beim bewussten Verdrehen von Wahrheiten von Experten hinlänglich mit stichhaltigen Fakten belegt wurden? Wir brauchen so eine Art, eine Meinung? Wir brauchen so eine Art, hallo. Wir brauchen so eine Art europäische Zentralbank für Meinungen, die dann die Meinung druckt und rausgibt und kontrolliert. Und keine Schwarzmeinungen hier in Umlauf bringen, ja? Keine Meinungswäsche betreiben. Ich habe zum Beispiel aus dem Chat gerade erfahren, dass du nur die Scorpions hörst, weil du regionale Anbieter unterstützt. Das war die Wedemark. Big City Life. Ja, das musst du wissen. Wenn du Künstler hörst, die weit weg sind von dir, dann ist das schlecht fürs Klima. Ja? Also regionale Das ist wie Langstreckenflüge. Das kannst du 1:1 vergleichen. Tja, aber es ist bedenklich, wenn große Stars die ihnen dargebotene Plattform nutzen, um öffentlichkeitswirksam ihre Agenda durchzubringen. Außer wenn wir das Programm geschrieben haben. Also wenn es wieder mal darum geht, nehmt Leute auf oder gebt Geld für irgendwas oder macht, keine Ahnung, Red History Month oder irgendeinen Scheißdreck, dann dürfen die alle ihr Maul aufmachen. Dann dürfen sie dem Volk sagen, ihr spendet ja alle, lasst euch impfen. Genau, pass auf. Denn wehe, es sagt mal einer was anderes. Da flippt ihr dann komplett aus. Das ist auch, es gilt halt nur für die einen, für die anderen gilt das nicht. Denn die Künstler tragen mit ihren Aussagen dazu bei, dass die wachsende Verunsicherung und Spaltung innerhalb der Bevölkerung zunimmt. Ja, sie machen das. Ach was. Niemand sonst macht das. Ja, das ist nicht nur gefährlich, sondern stellt auch die Hörer vor eine schwierige Entscheidung. Lassen sich Künstler und Kunst wirklich voneinander trennen? Wohl kaum, zumindest nicht für mich. Denn wer weiterhin die Musik entsprechender Künstler konsumiert, kauft beim Feind, muss sich bewusst sein, dass er damit unweigerlich all jene unterstützt, die das Medium zweckentfremden. Denn zu schönen Melodien schwingt dabei auch immer störender Beiklang mit, den man sich viel zu selten bewusst macht. Aber danke, dass du es machst. Du machst es mir bewusst. Musik darf politisch, aber sicher nicht polemisch sein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Darf nicht. Kunstfreiheit, was? Kenne ich nicht. Ich halte es für problematisch, wenn diese Grenze überschritten wird. Also polemische Musik. Kritische, vielleicht sogar regimekritisch. Nein. Ja, wir neigen heißt, gerne dazu, Persönlichkeiten, das, mit denen deswegen, wir uns identifizieren, einen Freifahrtschein auszustellen, was? Deswegen heißt das B wahrscheinlich auch H auf Deutsch, ne, wegen Hitler wahrscheinlich. Genau. Würden wir derart großzügig auch mit Menschen innerhalb unseres eigenen Umfelds umgehen? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Nur wer etwa eine Oper von Richard Wagner hört, oh, jetzt kommen die scharfen Geschütze, jetzt kommt die Keule raus, muss ich auch immer bedenken, dass der Komponist ein bekennender Antisemit war. Nur weil jemand etwas Schönes erschafft, hat er damit nicht das Recht erwirkt, das ihm verziehen wird. Im Gegenteil, Ruhm ist auch stets mit Verantwortung verbunden. Wer sich dieser entzieht, zwingt seine Hörer damit zu einer zu einem verantwortungsvollen Verzicht. Was? Hä? Ja. Abschließend bleibt zu sagen, nicht Nena oder Xavier Naidoo waren unter den Kulturschaffenden die Leidtragenden der Corona-Pandemie. Mhm. Sie haben als große Superstars längst ausgesorgt. Okay. Es sind diejenigen, deren Stimmen aufgrund eines geringen Bekanntheitsgrads ungehört blieben und trotzdem wacker durchhielten. Ach Gott, wie kommen die Tränen. Höchste Zeit also, alten Hörgewohnheiten Lebewohl zu sagen und sich denen zuzuwenden, die sich nicht der Musik bemächtigen, um Ideologien durchzuringen, Klammer auf, sondern nur um Geld zu verdienen, Klammer zu. Ja. Klammer aber von mir. Ja, es ist ein echter sympathischer Mensch, der Jonas Erbers, ne? Also der benutzt seine Plattform natürlich nicht, um die Gesellschaft zu spalten oder sowas. Dank ihm werden wir ein friedliches Leben führen können. Ja. Ein blindes Huhn hat ein Korn gefunden. Nee, nicht wirklich. Kurz nachdem er seinen Vertrag unterschrieben hat, ne? Hat er sich das jetzt mal erlaubt, ne? Ja, das ist eine zutiefst billige Inszenierung von Jan Böhmermann, der sich hinstellt und sagt... Ich habe mir heute die ganzen 20 Minuten angeguckt. Ah, du arme Sau. Ja. Er hat sich hinstellt und sagt halt, ja, der ÖR ist scheiße, aber ja, der ÖR ist eigentlich auch total geil. Wir brauchen den und dann nennt er den, also wirklich mit Abstand, würde ich sagen, den vernünftigsten Abgeordneten, den die AfD hat, nämlich diesen Philosophen, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, der nur wirklich nicht so ein Krawallheini da irgendwie ist, niemanden irgendwie angeht oder so, wirklich ein total vernünftiger Typ ist, weil jetzt von der Partei, in der ist, kann man halten, was man will, aber von den selber, die nennt er natürlich auch Faschisten, ne? Weil er ja bei der AfD ist, natürlich, auch total bekloppt und ja, und dann richtet sich natürlich drüber auf, dass der Buro diese Umweltsau da irgendwie rausgenommen hat. Na, das ist im Endeffekt sein Hauptargument. Da wird ja auf Nazis gehört. Man hört immer auf irgendwelche Nazis und so. Dabei ist doch der öffentliche Rundfunk dafür da, den Nazis zu sagen, dass sie scheiße sind und so und dass sie sich drüber aufregen und Shitstorm machen. Na, und wer sind die Nazis? Die Nazis sind natürlich alle, die er dann irgendwie meint. Na, also so eine Spinnerei. Also im Endeffekt ist es überhaupt nichts, was er da an Kritik irgendwie hat. Genau, Marc Joggen, sagt Anna hier im Chat, ja, das ist der Herr, ja. Und der ist ja jetzt echt nicht irgendwie schlimm oder so. Und er macht sich wohl, dass er den da als Faschisten bezeichnet, also. Und er macht sich ja dann wohl auch über diese Geschichte im RBB her, über die Korruption und die Verstrickungen und so, aber dass er halt auch jemand von denen ist, die richtig fett Kohle an dem System verdienen. Habe ich jetzt hier in dem Ding zumindest nicht gelesen. Hast du das in den 20 Minuten gehört? Ja, er macht da irgendwie so einen Witz darauf, dass der Söder irgendwie für sein Gehalt verantwortlich wäre. Und dann wechselt er irgendwie so ein Bild aus, also so ein schlechteres Bild vom Söder gegen so ein schönes, wo er irgendwie lacht und so nach dem Motto, haha, ist ja für mein Gehalt verantwortlich und so, habe ich gerade gemerkt. Irgendwie so ein Kram da, hihihi, kicher, kicher. Aber es ist ja alles nur gegen Nazis und so, der öffentliche Rundfunk. Ne? Also vollkommen egal, was der für einen Quatsch macht, im Endeffekt ist es ja gegen die Nazis. Und von daher brauchen wir das ja unbedingt, weil ansonsten kommen die Nazis wieder. Und wenn wir das nicht haben, dann gehen die Leute alle, irgendwo widerspricht er sich da auch komplett, weil er erst irgendwie meint, so ja, ansonsten gibt es ja nur kommerzgeleitetes und so. Und an einer anderen Stelle sagt er dann irgendwie, wir ziehen die ganzen Talente hier irgendwie hoch für teuer Geld und dann gehen die zum Privaten. Was ja im Endeffekt das, damit sagt er ja eigentlich, dass die Leute bei den Piraten, ja, bei den Privaten auch vernünftigen Journalismus machen können, ne, unabhängigen und so. Und das ist ja gerade das, was man eben die ganze Zeit, man will den eigentlich immer nur packen, ihn schütteln und sagen, aber für die Scheiße muss ich wenigstens nicht bezahlen, ne? Also das ist ja immer so, als ob alle Leute den Kram, der in der Bild steht oder in der Welt oder sonst wo, komplett unkritisch aufnehmen. Da gibt es auch genug Sachen, über die man sich aufregt. Aber man muss es wenigstens nicht bezahlen. Ja, man RTL gibt es RTL gibt's in Köln, glaube ich, aber das ZDF und die ARD gibt es in Berlin und Mainz und Hamburg und ne? Überall. Ja, RTL gibt es in Köln, Sat.1 gibt es, glaube ich, auch in Köln. Ja, ich meine nur, die haben aber eine Stelle und die machen nicht so flächendeckenden, ja, so einen Kostenapparat auch auf dann. Ja, und das, da macht er sich eigentlich auch drüber lustig an einer Stelle, was ganz witzig ist, da hat er so ein Beispiel mit so hier diesen Proteinprodukten und da gibt es irgendwie von ganz vielen, also er hat da so einen Zusammenschnitt, wo sie alle über die gleichen Aspekte irgendwie von diesen Proteinprodukten reden, aber auf der anderen Seite gehe ich auch mal fest davon aus, dass sie das nur einmal produziert haben und die anderen das dann alle mitbenutzen oder so und nur irgendwie den Text neu drüber sprechen oder irgendwas. Ja, also es spart vielleicht auch ein paar Kosten, aber ob man das jetzt unbedingt sowieso braucht, das ist schon richtig. Ja, das braucht man halt nicht. Aber das widerspricht ja auch eigentlich seiner These, dass da halt die Demokratie ja nur wieder gerettet wird. Aber das ist ja im Endeffekt das, worauf er halt hinaus will. Ne? Das ist alles nur Einzelfälle halt natürlich. Nur im Endeffekt wird ja die Demokratie gerettet. Und das Schlimme ist ja nur, dass das nur irgendwelchen Leuten wie dem Joggen, den er halt als Faschisten bezeichnet, dann irgendwie, damit der dann sich in den Bundestag stellen kann und sich drüber aufregen kann. Und das ist dann halt das Problem dabei. Ne? Dass man dem halt Futter gibt, das ist das Problem, weil der ist ja ein böser Faschist. Weil wenn man den öffentlichen Rundfunk nicht mag, dann muss man ja wohl Faschist sein, weil das ist ja halt eben das einzige Mittel gegen Faschismus, das wir hier irgendwie haben oder so. Was die schlauen Alliierten sich überlegt haben, so stellt er es ja wieder da mit dieser Scheiße da irgendwie, ne? Aber im Endeffekt, dass er da mehr in der Tradition der aktuellen Kamera steht, mit Volkserziehung, ne, das fällt ihm da nicht ein bei der Kacke. Und dieses Ding von wegen, ja, der öffentliche Rundfunk, der betreibt hier die Aufklärung und so, nee. Im Leben nicht. Und das ist auch historisch ja schon alleine, dass sie das nicht wahrhaben wollten, was da in China passiert damals, was hier der Vater von dem Fahrenfeld oder wie der heißt, der da Korrespondent war und da nicht durchgekommen ist mit seinen Beiträgen darüber, über die Kulturrevolution, da wo gleichzeitig dann irgendwie der Spiegel war es, glaube ich, da vernünftig drüber berichtet hat. Ne? So, solche Sachen, die werden dann ausgeblendet. Das ist ja alles nichts Neues. Das ist ja schon lange so, dass die, wenn sie irgendwelchen Kram einfach nicht wahrhaben wollen, dann findet der nicht statt. Ne? Das einzige Unterschied, den sie jetzt mittlerweile haben, ist, dass jeder Hinz und Kunz mit ein bisschen für ein paar hundert Euro irgendwie sich einen YouTube-Channel aufmachen kann und sich da äußern zu irgendwelchen Dingen. Und dafür brauche ich keinen Medienapparat und den richtigen professionellen Journalismus. Den können halt die Privaten auch machen, wie ihr selber schon sagt, mit irgendwelchen Talenten und so. Und die können ja auch Sachen da machen. Also da gibt es wirtschaftliche Interessen, ja, aber es gibt ja auch Pressekodexe, dass die wirtschaftlichen Interessen zu trennen sind von den anderen Sachen. Die gibt es ja eigentlich. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass die da komplett ohne jede Aufsicht, ohne jede Kontrolle, ohne jede mit völliger Narrenfreiheit oder so da irgendwie machen. Die sind ja genauso diesen ganzen Pressekodexen und Zeug unterworfen. Na, also, das wird immer so hingestellt, als wäre das irgendwie dieser öffentliche Rundfunk irgendwie das Einzige, was irgendwelchen Logiken folgt und irgendwelche Aufsichten hätte und so, wo er sich dann selber drüber lustig macht, dass der Söder irgendwie zu irgendwelchen wichtigen Aussprachen da seiner Meinung nach wichtigen Sachen nicht hingeht und so, obwohl er da eigentlich in diesem Gremium drin sitzt und bla bla bla die Staatsferne und tralala die Staatsferne und Halligalli die Staatsferne und so. Bla bla. Also ich meine, ich denke mir halt eben auch, das ist ja eigentlich auch nicht so unbedingt, also wenn ich mir die anderen angucke, ne, die da übrig bleiben, wenn du die Politiker rausrechnest, über die sich ja immer aufgeregt wird, dann hast du da irgendwelche Kirchen und diese ganzen tolle Zivilgesellschaft da sitzen, die ja auch in seiner Sache so präsentiert, so nach dem Motto, das ist die Gesellschaft irgendwie, die dann da den Rundfunk kontrolliert. Aber das sind ja auch alles Sachen, die nicht ohne sind. Ne? Diese ganzen Frauenverbände und so, die ja auch alle eine politische Agenda verfolgen. Aber das ist dann die Gesellschaft oder wie? Das sind die Leute, die meine Interessen dann da vertreten oder was? Nee, die werden da reingeholt von der Politik, um da ihre Propaganda da in den Rundfunkkram da reinzukriegen und wir dürfen dafür bezahlen. Na, also. Weltraumaffen, Breaking News. Die Bürger der Stadt Frankfurt haben ihren Oberbürgermeister, den Herrn Peter Feldmann, abgewählt. Es gibt noch gute Nachrichten. Ja, also. Und es gibt schlechte Nachrichten vom RBB. Beziehungsweise da beginnt jetzt langsam die Aufarbeitung des vermeintlichen Skandals der Schlesinger, glaube ich. Und da hat jetzt komischerweise der Verwaltungsrat, oder was das war, einen externen Rechtsanwaltsbüro beauftragt und die kosten 250.000 Euro pro Monat oder so. Also auch von unseren Gebühren. Ja, die haben jetzt schon ein paar Monate gearbeitet und es sind schon eine Million. Und nichts rausgefunden. Die haben das rausgefunden, was die Berichterstattung vorher, also vom Business Insider auch vorher auch schon rausgefunden hat. Genau, ja. Also ein bisschen überflüssig bisher. Vielleicht holen sie dann ganz toll was raus vor Gericht. Ich bezweifle das aber, weil die... Ich glaube, sie sind fertig mit der Sache. Die werden Verträge haben einfach mit der Schlesinger. Da wird nicht viel unrechtmäßig gelaufen sein, außer so ein paar Kleinigkeiten. Und ja, da kriegst du dann ihre Kündigung und gut ist, ne? Weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, dass da viel passiert ist. Ja, wir wissen es jetzt halt. Ne? Und für die Scheiße ich glaube auch nicht, dass das in deren Form sozusagen Geldverschwendung ist. Die verdienen nur alle so viel. Also, das ist ja das. Ja, es gibt ja schon ein paar konkrete Sachen, wo man ihre Veruntreuung halt eben draus drehen kann. Ein paar Kleinigkeiten halt, ne? Mit dem Ehemann und mit dem Essen gehen und so weiter. Ja, das ist ein Essen gehen. Ne? Das ist doch für jemanden, der 300.000 Euro im Jahr verdient, ist das so ein Witz. Der hat sie sich nach Hause geholt, die Köche da. Ja gut, ach so, kommen lassen. Ja. Lieferando der anderen Art. Ja. Ich befürchte, dass das nicht viel geben wird vor Gericht einfach. Ne? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, da ist schon vielen Leuten was dran gelegen, dass die einen Denkzettel kriegt, damit man dann auch sagen kann, so ja, das System funktioniert ja. Obwohl das System ja eigentlich komplett versagt hat, weil eigentlich sind ja die Leute alle dafür da, sie da zu beaufsichtigen. Solange da so viele Leute sind, die so viel Geld verdienen, kann ich von funktionieren wie auch nicht reden. Weiß ich nicht. Diese Liste mit den Leuten, was die da verdienen und so und was sie dann machen für das Regionalfenster oder so für 150.000 im Jahr, mein lieber Scholli. Ne? Da ist doch die ganze Verschwendung, das wird damit nicht aufhören. Der Chat sagt, Martin Renner ist der Philosoph der AfD, das stimmt leider nicht. Martin Renner ist der, der hat eine PR-Agentur und der hat ja sogar den Namen Alternative für Deutschland erfunden, seiner PR-Agentur. Also der ist ein Sophist quasi, aber... Nee, der andere, der Jong, der ist ja richtiger promovierter Philosoph, also. Ja. Und hier haben wir NDR fragt, das Meinungsbarometer für den Norden, das ist jetzt hier neu gestartet. Und die wollen jetzt hier, die Leute kann man sich anmelden, wenn man in einem von den Ländern, die dem NDR da unterworfen sind, wohnt, also quasi Niedersachsen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Und dann kann man sich ja anmelden und dann kriegt man irgendwelche Umfragen zugeschickt von denen. Und die meinen dann, dass sie damit dann hier den Meinungsbarometer hier abbilden können und so. Und ja, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass sie das zwar machen und dann hinterher sagen werden, so, ja, hier haben wir jetzt die Meinung abgebildet, aber ich glaube, die werden sich da schon rauspicken, welche Meinung ihnen dann dahinterher gefällt mit dem, was sie sehen möchten. Also das ist jetzt meine Ansicht. Das kann ich natürlich nicht beweisen, aber ich würde mal vermuten, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Ich fand das ja auch schön, vermuten, dass sie hier ja auch so einen Punkt haben. Wie wird die Manipulation von Ergebnissen vermieden? Und was sie hier unter diesem Punkt halt sagen, ist eigentlich nur, wie stellen wir sicher, dass die Leute sich nicht anmelden, obwohl die gar nicht hier wohnen oder so. Und ich glaube halt, dass die Manipulation eher da stattfindet, weil die sind ja im Endeffekt, das steht denen ja komplett frei, diese Sachen so auszulegen, wie sie wollen. Ne? Also wenn sie da die Hälfte von den Sachen dann hinterher unter den Tisch fallen lassen wollen, um irgendeine Meinung da darzustellen, dann können sie das ja ohne weiteres tun. Ne? Also Also die ja, es gibt genug Möglichkeiten, statistisch zu manipulieren. Ne? So, die werden natürlich die Frage, in der Lage, ob sie es natürlich machen oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das würde mir halt hier eher Sorgen machen, als dass sich da irgendwer anmeldet, der sich nicht anmelden darf. Irgendwie der böse Russe oder so. Also ich finde die Frage, ob das repräsentativ ist, auch relevanter, ehrlich gesagt. Kriegt ihr da auch nochmal drauf. Ja. Ja, ja, wir haben die Ergebnisse ständig im Blick. Ja, ja. Genau. Und wenn die sich falsch entwickeln, dann machen wir sind nicht repräsentativ, ja gut. Das meinte ich nämlich. Okay. Ja, das meinte ich doch. Weil ich meine, wenn sich da... Ja, ist eine Online-Umfrage schon mal nur, ne? Oder muss ich die Leute angemeldet haben vorher auch? Das ist schon, ja, das stimmt. Das machen nicht so viele Leute, ne? Die meisten Leute machen, wenn dann spontan mal irgendwo mit oder so. Aber sich sowas zuschicken lassen, auch noch vom NDR, und weil das ist schon eher was für Anwälte oder so. Stimmergeräte, Schlingpflanzen. Mündliche Verhandlungen am Bundesverfassungsgericht. Ja, kommen wir nochmal zum Thema parteinahe Stiftungen und Stiftungsfinanzierung. Wie das ganze System funktioniert, hatte ich letzte Woche ja kurz erzählt. Es gibt kein Gesetz, in dem das geregelt ist. Das wird über den Haushalt geregelt und die Parteien, die kungeln unter sich im Endeffekt aus, wer wie viel bekommt. Es gibt den Grundsatz, dass die Parteien nicht, dass die Stiftungen nicht, die sind zwar parteinah, aber wie diese Parteinähe im Endeffekt ausgestaltet ist, ist halt richterlich auch relativ schwammig festgesetzt. Das Geld ist für Stiftungen, die nicht für die Parteien. Den Parteien dürfen sie zwar nahestehen, zu denen müssen sie aber auf Distanz bleiben. Es darf nicht für den Wahlkampf oder andere parteiliche Zwecke verwendet werden, sondern für politische Bildungsarbeit und wissenschaftliche Politikberatung. Ja, solange der Staat dabei alle dauerhaften, ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland angemessen berücksichtigt. Kicher. So. Also hier haben wir im Endeffekt einen Bericht von einem Gerichtsreporter, der halt sich die mündliche Verhandlung am Bundesverfassungsgericht angeguckt hat. So. Und da ein bisschen berichtet hat. Und er meint, das ist halt eine etwas unwürdige Veranstaltung die ganze Zeit. Also der lehnt die AfD komplett ab. So bezeichnet die halt als wie hat er das hier formuliert? Autoritäre Populistenpartei, die keine politische Grundströmung repräsentiert. Also seiner Meinung nach hätte diese Stiftung keinen Grundsatz, weil beispielsweise die Konrad-Adenauer-Stiftung ist die Stiftung der Christdemokratie, nicht der CDU. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die der Sozialdemokratie, nicht der Sozialdemokratischen Partei. So, also und er meint, die Stiftungen müssen halt durch eine politische Grundströmung legitimiert sein, was halt rechtsphilosophisch so angedacht ist, dass es so ist. Und er sagt halt, die AfD hätte gar keine. Gut, ich meine, das ist wirklich, da kann man sich jetzt wirklich drüber streiten, aber dass sie ein gewisses Wählerklientel in Deutschland repräsentieren, das ist der Knackpunkt meiner persönlichen Meinung nach. Konservativ. Deswegen wird es sich nicht vermeiden lassen, dass es irgendwann so gemacht wird. Und seiner Meinung nach ist es auch so, dass der Senat, der sich damit befasst im Verfassungsgericht, auch so entschieden dazu entscheiden wird, entweder dass die Erasmus-Stiftung halt mit berücksichtigt werden muss, was dann allerdings wieder zu einem sehr unwürdigen Schauspiel führen würde, weil in den Haushaltsdebatten ja die Parteien das immer noch blockieren können. Und dann würde das Verfassungsgericht quasi nochmal sich damit befassen müssen und müsste eine Weisung an die Bundesregierung geben, die zu berücksichtigen. Und das ist impraktikabel. Deswegen scheint der Senat die Möglichkeit zu erwägen, die alte rechtspolitische Forderung aufzugreifen und dem Gesetzgeber aufzugeben, Maßstab und Höhe der Stiftungsförderung durch ein eigenes Gesetz zu regulieren. Halt das Stiftungsgesetz, wo ich auch drüber gesprochen habe. Und das wollen natürlich die ganzen Parteien nicht. Die wollen lieber weiter klüngeln. So, sagt er auch selber. Es waren mehrere Leute geladen, die halt Aussagen getroffen haben über die ganze Situation. Und da kamen so Aussagen wie: die Erwartung, dass Parteien und Stiftungen politisch sozusagen auf getrennte Rechnung arbeiten, erscheint geradezu weltfremd, sagt ein sagt ein Sachverständiger, der geladen ist. Ich meine, natürlich ist es selbstfremd, ne? Also auch wenn sich die Stiftungen aus dem Wahlkampf im engeren Sinne heraushalten, sind sie doch von den Parteien, denen sie nahestehen, vollkommen abhängig wegen der Haushaltsentscheidung und mit ihrem vielen Geld für sie auf eine Weise nützlich, die sich zwar schwer messen lässt, aber sich doch jedenfalls auf den politischen Wettbewerb auswirkt. Und damit auch das Recht der Chancengleichheit. So, und ja, das kann man als Partei in Karlsruhe einklagen. Ein solches Recht der Parteien auf chancengleiche Stiftungsfinanzierung fasst der Senat jetzt ins Auge. Und wie gesagt, das kann der als Weisung gegenüber der Bundesregierung machen, aber das wird ein unwürdiges Schauspiel im Bundestag geben, das ihr euch ja vorstellen könnt. Wir haben ja öfters irgendwelche Bundestagsreden hier. Das wird nicht zielführend sein. Deswegen wird es wahrscheinlich auf dieses Stiftungsförderungsgesetz hinauslaufen. Und was sagt der AfD-Vertreter? der sagt, wir wollen auch mit Hunderten von Millionen Milieupflege betreiben und unsere Anhänger mit aufwendigen Tagungen verwöhnen, Stipendiaten an uns binden, die dann in und außerhalb der Politik Karriere machen, mit Thinktank-Studien den öffentlichen Diskurs beeinflussen, über Auslandsbüros ein dichtes internationales Netzwerk von Verbündeten und Gleichgesinnten knüpfen, alles vom Staat bezahlt. Meinen wenigstens gerade heraus, nicht wahr? Ja. Ja, also wie gesagt, ein absolut unwürdiges Schauspiel da jetzt schon. Das wird eine Shitshow sondergleichen werden. Und wie gesagt, die ganzen Stiftungen und die ganzen Parteien, die haben halt im Endeffekt Angst davor, weil was das Bundesverfassungsgericht auch sagen könnte, ja Moment mal, wir haben festgelegt, dass ihr parteifern seid, ihr habt euch so nicht verhalten und deswegen ist dieses ganze Konstrukt mit den über 500 Millionen, die Stiftung jedes Jahr immerhin bekommen aus dem Bundeshaushalt, so nicht mehr gerechtfertigt und das darf nicht mehr stattfinden. Das könnte auch passieren. Also egal, was passiert, das Popcorn könnte schon mal bereithalten. Was das für eine Shitshow ist, ey. Eigentlich wäre es für den Bürger am besten, wenn man sagt, es gibt einfach gar kein Geld für so einen Unsinn, treibt es selber irgendwo ein. Ja, das ist wohl wahr. Das wäre es definitiv, aber deswegen wird es, glaube ich, auch nicht passieren. Ja, natürlich passiert ja immer das Gegenteil. Zum Beispiel willst du mitten in einer Rezession und 1000 Krisen unbedingt einen riesigen Betonbau in nach Berlin reinklotzen, der wahrscheinlich mehrere Milliarden kosten wird, oder willst du das halt nicht? Ja, das müssen wir tun, Mars. 777 Ansonsten Millionen. Haben die Nazis gewonnen, wie Herr Scholz hier sagt. Also... Das Kanzleramt sieht er irgendwie als so eine Art Gegengift, letzter Triumph über die Städtebaupläne von Hitler. Und deswegen. Also, wenn wir das jetzt bauen, dann haben die Demokraten endgültig gesiegt über die Nazis. Aber das Ding ist, also für mich mit diesem abgerundeten Teil zum Fluss hin, sieht das verdächtig wie die Kongresshalle in Nürnberg aus. Also an dieses halbgebaute Ding, was da steht. Ja, aber es geht ja dann über den Fluss drüber und das bedeutet die Einheit von Deutschland und, und der Hubschrauberlandeplatz steht wahrscheinlich. Achtmal so groß wie das Weiße Haus, habe ich irgendwo gelesen. Ja, das wird das größte Regierungsgebäude der Welt, wenn es fertig ist, steht hier in dem Artikel. Echt? Zumindest ich dachte, das hätten die Ägypter in Kairo, also in der Stadt. Nee, da, die haben doch extra eine Stadt gebaut. Ach, das ist nicht irgendwo Rumänien? Wo der höchste Wolkenkratzer der Welt steht. Das ist doch so wie die verbotene Stadt mit Eunuchen und allem. Nee, da habe ich eine ganz interessante Doku drüber gesehen. Da leben dann wirklich auch nur die profitieren. Und da haben die einfach Autobahnen, Zubringerautobahnen quer durch Wohnblocks gebaut. Also gestern noch hast du auf ein Fenster geguckt und heute fahren da direkt an deinem Fenster Autos vorbei, die in diese neue Stadt wollen. Und das ist alles super toll. Und halt, wie gesagt, der größte Fahnenmast der Welt soll da hin und all so ein Unsinn. Die Ägypter haben irgendwie einen Pharao-Komplex. Die spinnen, die Ägypter. Ja, die Deutschen aber auch, wa? 777 Millionen soll das kosten. Ja, du weißt doch, guck mal, 777 Millionen mal Berlin mal BER durch. Na komm, Kompetenz. Also kann denn Antifaschismus zu teuer sein, frage ich dich. Ist er denn jetzt schon so teuer? Ja, aber es ist schon geil, wie sie Die jeden sollen den Scheiß. Beamtenapparat verkleinern, die sollen den Reichstag verkleinern, Ja, die sollen dann sollen Geld für die, uns ey. sparen, die Facker, Kanzler, was soll denn dann unserem laufen mit Land geht's Kanzler? nicht gut. Was Was soll denn soll jetzt das nicht sein? denn? Jetzt. Also ich würde sagen, wenn die Ganz uns lang. kein Studio bauen, wo wir Weltraumaffen demnächst drin produzieren können, dann haben Dann die kommt der Nazis gewonnen. Marxismus zurück. Nee, das wollen sie ja. Ach so, shit. Ja, nee, da müssen wir reverse. Dann kommt der Marxismus nicht zurück. Weil gab es im Nationalsozialismus ein Studio für die Weltraumaffen? Nein. Also, das ist antifaschistisch. Und da ist nicht viel bei. Die Menschen leiden. Hallo? Ja, Menschen leiden. Zum Beispiel Leute, die sich als Unterstützer der Comicsgate-Geschichte sehen. Ich weiß nicht, wer da im Bilde ist. Das war so eine Sache, die nach Gamergate passiert ist, wo halt abzusehen war, dass Marvel und DC im Endeffekt nur noch Leute einstellen, die halt The Message bringen und halt, dass immer mehr altgediente Leute, Zeichner sowie Schreiber rausgedrängt werden haben, die halt diese Comicsgate-Geschichte auf die Beine gestellt. Und viele, gerade von den Kreativen, haben dann über Plattformen wie Indiegogo oder Kickstarter ihre Sachen halt, na, wie heißt's, finanziert bekommen und haben dann die Comics rausgehauen und haben dabei auch wohl ganz gute Zahlen erreicht für Independent Comics. Und jetzt kommt halt raus, dass auf der Plattform Indiegogo ja, Shadowbanning herrscht, dass also Leute, die kündigen eine neue Serie an, sagen hier, das brauche ich hin und her und die Serien erscheinen nicht mal, wenn man die mit einem neutralen Browser sucht. Also hier werden Kreative aus irgendwelchen politischen Motiven auf einer Plattform, von der wir das eigentlich noch nicht kannten. Wenn du mal runterscrollst, kann man ein Bild sehen. Ich glaube, wie heißt das? American Patriot. Irgendwas, was halt mir hier Private American heißt es halt. Und das ist halt, ja, ist halt diese übliche Power-Fantasy-Geschichte, steckt wohl jemand dahinter, der auch schon mal mit Punisher zu tun hatte. Ja. Und das ist jetzt halt irgendwie nicht mehr so richtig gewollt auf Indiegogo. Finde ich halt schade. Finde ich vor allem schade, dass, wenn, sollte man sich zu Zensur auch bekennen. Ein anderer Künstler sagt, er hat seine erste Kampagne gemacht und war schon gebannt, so ungefähr. Und hat schon jemanden erreicht. Der andere sagt, er hat mit einer vorhergehenden Kampagne ungefähr 100.000 Dollar gemacht. Und die Kampagne, die er jetzt fährt, wo er glaubt, dass die halt in diesem Shadowban drin ist, hat bisher 30.000 Dollar geholt. Kann natürlich an der unterschiedlichen Qualität der Comics liegen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ist trotzdem erschreckend, finde ich, dass jetzt Leuten, die kreativ sind, die sich solche Arbeit machen, Comicbuch zu zeichnen, inken zu lassen, kolorieren zu lassen, die Idee zu haben, den Text zu schreiben, all den Scheiß, und denen werfen die Stöckchen, sage ich, Klötze vor die Füße, weil sie eine andere politische Einstellung haben. Okay, die meinen hier, dass es so ein Meta-Tag gibt, woran man das erkennen kann. Irgendwas mit Promotable quasi gleich ein No. Das wäre schon relativ offensichtlich. Ja, aber halt trotzdem auch Wie so ein schade, weil PHP oder was? ich finde, So. also solange niemand da halt was macht, was gegen Gesetze verstößt in Ländern, in denen deine Plattform läuft, finde ich nicht, dass du da eingreifen solltest, weil der Sinn so einer Plattform ist ja eben, dass der Kunde entscheidet, was er haben will. Ja. Ja, das wollen sie ja nicht. Man muss ja Ja. richtig erzogen werden, der Kunde. Das war aber auch immer die Argumentation, dass man gesagt hat, die gesetzwidrigen Sachen müssen weg. Ne? Und dann kommen die mir jetzt nach Gutdünken, die Löschung eben oder die Ja, vor allem Rückstufung. ohne dass da irgendeine Möglichkeit dann auch ist, dass du nachvollziehst, warum oder wer oder wann. Deswegen gewinnt ein Manga, sagt Max Mustermett. Ja, aber freu dich nicht zu früh. Ich höre so komische Nachrichten in letzter Zeit aus Japan. Ach ja, hier, Weißenburger, unser Hängermeersatz. Bitte runterscrollen zum letzten Satz, weil viel mehr in dem Ding ist nicht wichtig. Es geht darum, was Queerbaiting ist, also irgendwo jemanden reinzustellen, zu sagen, hu, der ist schwul oder der ist bi oder was auch immer, und das dann als Werbung für die LGBTQ-Community zu missbrauchen. Das ist jetzt irgendein Schauspieler ist jetzt so lange gedisst worden, bis er gesagt hat, ja, ich bin irgendwie wie oder so. Und dazu sagt er dann abschließend, und ich finde diesen Satz ungewöhnlich hellsichtig, offenbar hat uns das nicht gereicht. Auf der Suche nach wahrhaftig queerer Substanz wurde jemand zu einem Outing gedrängt. Und mich beschleicht das Gefühl, dass wir uns damit am Ende selber verarscht haben. Ja. Ja. Ja, ich glaube schon. Ihr habt euch verarscht. Das ist, wenn man so viel Druck ausübt, dass das Einfluss auf die einzelnen Menschen nimmt und dass die sich dann vielleicht gezwungen fühlen, was zu sagen, was irgendwie, und dann sagt man halt B, weil es das Unverfänglichste ist. Aber diese jungen Leute, die wollen dazugehören und auch irgendwie ohne, dass sie dafür, dass sie weiß sind, irgendwie. Ja, verstehst du? Das ist unfrei, das ist merkwürdig, das ist. Ihr könnt nicht Leute zu einem Outing treiben. Hier, bist du jetzt queer oder bist du es nicht? Wir wollen das wissen, weil sonst müssen wir in der nächsten Politkommissarsitzung hier irgendwie beschließen, dich erschießen zu lassen. Oder was? Ja, wahrhaftig queere Substanz. Das hat er in Anführungszeichen geschrieben. Ich weiß nicht, was er damit meint. Ja, alles, was dazwischen ist oder so vielleicht. Auf jeden Fall nicht trans. Das ist ja entweder oder. Whatever. Ja, hier gibt es eine Reaktion auf dieses Buch, was wir auch, glaube ich, neulich mal vorgestellt hatten, dass Männer eben so viel Geld kosten würden, dass die Männer den Staat so viel Geld kosten würden. Und hier wird dann. Ja, wir haben das ja im Endeffekt nicht vorgestellt, sondern das ist ja durch sämtliche Redaktionen gereicht das worden, auch, das weil das ja wieder voll in deren Beuteschema passt, diese Scheiße. Oh, Männer kacke, Männer hängen uns nur auf der Tasche, Männer scheiße. Oh ja, da müssen wir sofort alle was zu bringen, weil das ist ja, ja gesellschaftlich mega relevant, den Leuten zu sagen, scheiß auf die Typen, die ziehen uns nur runter, die sind unser Unglück, sind böse. Ja, also das war auch wieder so ein Ding, wo sich unser Journalismus wirklich mit mächtig viel rumbekleckert hat und definitiv bewiesen hat, wie menschenfreundlich und relevant für unser gutes Zusammenleben so. Ist. Keiner hat nachgefragt, ne? Ob was da dran ist oder ob die auch Geld einbringen oder so. Keiner wollte das wissen. Ne? Kann ich mich auch erinnern. Ja, hier, wie gesagt, wird aber dagegen argumentiert, unter anderem mit verschiedenen Studienergebnissen. Erstens OECD und EU, Kosten-Nutzen-Verhältnis von studierenden Frauen und Männern. Eine Studie der OECD 2017 hat gezeigt, dass das staatliche Kosten-Nutzen-Verhältnis des Studiums bei Männern fast doppelt so hoch ist wie bei Frauen. Okay, das ist Studie 1. Gibt es da noch ein paar mehr? Neuseeland, fiskalische Nettoauswirkungen von Frauen und Männern. In einer neuseeländischen Studie wurde 2013 die Netto-Steuerinzidenz und ihre Hauptkomponenten nach Alter und Geschlecht untersucht. Das Ergebnis zeigte, dass Männer im erwerbsfähigen Alter deutlich mehr Steuern zahlen und weniger Einkommensunterstützung erhalten. Am Ende ihres Lebens hat der durchschnittliche Mann eine positive fiskalische Nettoauswirkung von $122.000. Zu Steuern hat er auch mal was gepostet, meinte, dann haben wir noch Gender Budgeting in Baden-Württemberg. Schon 2010 hat Mandat durch Anwendung des Gender Budgeting belegt, dass die Steuerleistung der Männer in Baden-Württemberg im Jahr 2001 mit 5 Milliarden, gegenüber derjenigen der Frauen mit 6,5 Milliarden circa 3,5-mal so hoch ist. Überträgt man die Relation Baden-Württemberg auf den Bund, so entfielen von den 156,8 Milliarden Euro Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2007 auf Männer 121 und auf Frauen lediglich 35 Milliarden Euro. Und das sind so die Unterschiede in diesen Verhältnissen, was da reinkommt. Ja, wobei das, also das Letzte mit dem Übertragen auf den Bund ist, glaube ich, ein bisschen... Es ist ein bisschen übertrieben hier, statistisch. Ein bisschen falsch, weil sie sich ja da ausgerechnet Baden-Württemberg rausgelegt haben, was, glaube ich, neben Bayern eins von den Ländern auch ist, wo der Pay-Gap am höchsten ist, also wo diese Unterschiede halt wirklich, wenn sie sich da jetzt ein ostdeutsches Land gesucht hätten, wo der Pay-Gap ja schon umgekehrt ist, ne? Ja. Also dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen anders natürlich ausgefallen. Na, also insofern, so passt das, glaube ich, nicht so ganz. Genau, das ist ein bisschen übertrieben. Generell aber, ist es halt schon so. Ne? Also ich habe da ja auch schon mal so einen kleinen Shitstorm gekriegt, wo sich irgendwelche Leute darüber aufgeregt haben aus der Bundestagsfraktion von der FDP. Da ging so ein Ding rum, wo die Leute irgendwie meinten, Wahlrecht nur für Nettosteuerzahler. Und ich habe darauf dann geantwortet, was hast du gegen Frauen? Weil wenn man das so machen würde, natürlich die halt eben häufiger dann kein Wahlrecht hätten. Ja, das was eingehört, das ne? war natürlich total frauenfeindlich von mir, ne? Weil ich bin genau. derjenige dann quasi, der das verfügt hat, quasi, dass die Frauen weniger Geld da reinkriegen, glaube ich, durch diesen Kommentar. Aber naja. Ja, es hat ja alles seine Gründe und so, ist ja auch in Ordnung, ne? Nur man soll da nicht rum irgendwie rumlabern, ja, wenn die Männer mir jetzt so viel Geld kosten oder so. Das fand ich scheiße. Habe. Das hat, mich alles nicht, hat mir alles nicht geholfen, auch dass ich gesagt habe, dass ich das ja nicht fordere mit dem Netto-Recht. Dass ich da ja nur darauf hinweise. Nee, das hat alles nicht geholfen. Ich bin ganz böser Sexist. Also, das ist aber auch reaktionär oder rückschrittig oder was. Das war doch vor der Einführung des allgemeinen Wahlrechts hat man sein Wahlrecht nach Besitz oder Eigentum gehabt oder so. Das ist ein bisschen von gestern, ne? Ja, ich habe es gar nicht gelesen, ehrlich gesagt, warum die jungen Frauen angeblich auf Threadwife ja, die machen. Das beziehen heißt, sich hier auf Buzzfeed, also ist auch nicht. Man kann sich so an drei Fingern ausrechnen, denke ich mal. Ne? Kochen, backen, putzen, das hat also weniger stressig, als wie abhängig arbeiten gehen und sich ein Bückling machen jeden Tag und so weiter. Das mit dem Arbeiten ist eben nicht so toll. Ja, ich glaube, das war Buzzfeed schon ein bisschen anders, aber ich glaube auch Buzzfeed nicht so wirklich. Naja, hast du die wollen raus aus der Unterdrückung, glaube ich. Das ist, glaube ich, aber irgendwie so ein Ding. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall finde ich das relativ logisch, dass wenn das Arbeitsleben schwerer wird oder so, dass die Frauen sich auf Familie zurückziehen. Ja, ja, aber dadurch, dass ja jetzt bald die gesamtwirtschaftliche Lage schlechter wird, werden da viel mehr Frauen jetzt ins Berufsleben zurückfinden. Ne? Also ja, wer weiß, ob dann nicht vielleicht einige auch dann mal eine Chance bekommen, die sonst vielleicht keine bekommen hätten. Eine Chance? Und Männer meine ich jetzt. Männer meine ich jetzt. Auf eine Frau. Auf eine Frau. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Die Frage ist, Threadwife auf TikTok mit Nebenjob Onlyfans oder was? Das könnte man da ja quasi als Werbung. Wenn die Frau auch Geld einbringt, also nach Hause bringt, das ist ja nichts gegen zu sagen. Moment mal, ich war so naiv und hätte Threadwife und Onlyfans irgendwie für Gegensätze gehalten. Mhm. Aber TikTok nicht unbedingt. Wir sind doch auf TikTok und nicht auf Onlyfans. Ja. So weit sind wir noch nicht. Der Preis hat ein bisschen vorgedacht. Wieder. Ja, und Journalisten sind die Frauen auch, wie wir ja von Unwomen hören. Oder so ähnlich spricht man das, glaube ich, aus. ja, von den Journalisten, die getötet wurden, waren 2021 11% Frauen. In 2020 waren es 6. Quelle UNESCO. Am internationalen Tag des End Impunity for Crimes Against Journalists, also beenden wir die Straflosigkeit oder so ähnlich heißt es, glaube ich, für Verbrechen gegen Journalisten, sagen wir laut, hört auf, Frauen zu was ins Fadenkreuz zu nehmen. Also das sind alle meist betroffen. Wenn 90% Männer getötet werden bei den Journalisten, dann bleiben ja immer nur Frauen über, dann muss die Zahl ja steigen. Ja, aber die werden getargetet, nee. Ne? Die werden ins Fadenkreuz genommen, speziell die Frauen. Ne? Die anderen, die Männer, die das erkennt man bei denen, ja, keine Ahnung, was da passiert, aber hier werden die getargetet und das mussten ja 0% sein. Ne? Also, 0% dann wäre es nicht frauenfeindlich, aber so ist es ja voll frauenfeindlich. Hört mal auf damit hier. Protect Journalists. Ja, die ganze UN-Women-Angelegenheit, das ist, die hauen öfters mal sehr appetitlose Sachen raus. Und es ist halt, Schlagseite aus meiner Sicht wird dem nicht gerecht, das zu sagen, weil die sind absichtlich am Sticheln. Ja, eben. Aus meiner Sicht ist das auch so ein Ding, wenn man gegen Desinformation was machen will, die Scheiße absetzen, da das wäre mal eine gute Idee. Auf jeden Fall, ja. Ja, nach langer Zeit mal wieder ein Artikel von Quillette. Ja, Quillette. Hier hat einer der Quillette-Autoren eine Buchrezension, ist das quasi hier. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich werde es auch nicht lesen, aber es ist an sich eine ganz interessante Zusammenfassung und ja, es geht im Endeffekt um ein Buch, wo eine Frau beschreibt, wie sich ihr Mann verändert hat, weil er, also Slippery Slope gibt es generell nicht, also das will ich natürlich vorwegnehmen, weil nee, das ist ja eine böse Verschwörungstheorie, aber der hat sich halt von einem, ja, also amerikanisch liberal progressiv links dem Democrat halt quasi der hat sich selber ideologisiert in diese Richtung mit den ganzen Gender-Sachen und ist dann über einen Kink quasi voll in diese ganze Trans-Angelegenheit reingerutscht. Die waren ein normales Ehepaar, hatten allerdings keine Kinder, wollten auch keine Kinder haben, haben ihre Kinks ausgelebt, jetzt nichts allzu Schwieriges, aber hier wird halt sehr freimütig halt beschrieben, die haben sich halt immer Pornos angeguckt, bevor es in die Kiste ging, und sie hat dann halt irgendwann mal die Präferenzen von seinen Pornos durchgeguckt, um was einen schönen Film für den Abend rauszusuchen, sage ich jetzt mal. Und da hat der Mann dann halt gesagt, so ja, er würde ganz gerne einen gewissen Kink machen, halt ja, Männer in Frauenkleidern, so, ne? Und da haben sie sich erst die Pornos angeguckt und das hat denen gut gefallen. Dann hat er selber angefangen, ja, diese Kleider zu tragen, hat angefangen, auch Online-Aktivismus zu machen auf mehreren Webseiten, hat sich dahingehend radikalisiert, dass er halt auch, ne, die üblichen Social Justice-Themen bearbeitet hat und auch, wie die Dame es geschrieben hat, Pile On. Ne, sie war einmal schockiert, weil da war eine Frau, die wurde vergewaltigt, und er hat halt auch so ein paar Sachen an die geschickt, so ja, du musst nochmal vergewaltigt werden, damit du nicht auf dumme Ideen kommst und sowas. Er hat sich dann halt immer weiter in diesen sexuellen Kink reingesteigert, dass er nicht nur die Frauenklamotten getragen hat, dass er es politisch aktivistisch begleitet hat, sondern hat halt auch so Sachen getragen, Korsetts getragen, Sachen getragen, die halt sein Gemächt flach erscheinen lassen, also so eine Quetsche quasi, ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Name dafür ist, und hat sich halt immer mehr als, erst hat er gesagt, er ist halt Crossdresser, und hinterher hat er dann halt auch gesagt, er ist trans, ja, und das ging dann halt auch weiter, dass der Sex zwischen den beiden sich so dargestellt hat, dass sie ihn halt mit einem Strap-on penetrieren sollte, und er selber halt auch sich gar nicht mehr als Mann hat bezeichnen lassen beim Sex, sondern er hat im Endeffekt nur noch Lust am Sex gehabt, wenn er sich als, wenn er wie eine Frau behandelt wurde, so von seiner Frau. Ja, und sie ist dann halt nicht mehr wirklich auf ihre Kosten gekommen, kann man sich vorstellen. Und klingt aber auch ein bisschen nach Paul Anagarten, ehrlich gesagt. Ja, naja, es ist halt ein Erfahrungsbericht von der Dame. Ja, so dieses Ändern seiner Gewohnheiten oder seiner ja, Dinge, die man gerne macht oder so, das ist ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Aber okay, jetzt sind wir weiter. Ja, also wie gesagt, sie beschreibt halt so diese langsame Entwicklung, wie immer, was dazugekommen ist, bis er jetzt halt komplett sich als Transgender bezeichnet. Über Operationen oder sowas stand jetzt hier zumindest in der Rezension nicht, ob da schon was dran ist, aber die Beziehung ist darüber halt auch kaputt gegangen, und die ganze Sache wird halt auch nicht so beschrieben, dass die Dame jetzt Hass auf ihren Ex hat, sondern halt eher Mitgefühl hat, weil sie halt denkt, dass er halt selber nicht glücklich mit der ganzen Angelegenheit ist. Es ist halt quasi ein sexueller Kink von ihm gewesen, der sein ganzes Leben transformiert hat, ne? Und den auch in diese Gender-Aktivismus-Szene reingebracht hat, die das Ganze noch verstärkt hat. Der ganze Freundeskreis hat sich verändert, dass halt nur noch die Leute um ihn rum waren, die ihn halt darin bestärkt haben, das zu machen. Und er hat halt die Politik auch in die Beziehungen getragen, dass bei jeder Kleinigkeit, wo es einen Streit in der Beziehung gab, wurde es halt alles immer darauf zurückgeführt, dass sie nicht akzeptieren würde, wie er sich fühlt. Und damit ist die Beziehung dann halt auch kaputt gegangen. Ja. Und ja, das einfach nur, wer sich es nochmal durchlesen will, ganz interessant. Obwohl, normalerweise würde mich das nicht interessieren, aber es war dann doch interessant zu lesen, wie diese Slippery Slope-Sache da gelaufen ist. Und ja, Lügen, Verzerrungen und selektive Erinnerungen sind natürlich Merkmale vieler sich auflösender Beziehungen, aber der Konfliktstil, den Shannon beschreibt, scheint einzigartig giftig zu sein, da die Gender-Theorie es Jamie erlaubt, selbst die banalsten Meinungsverschiedenheiten zynisch zu absurden Anschuldigungen der transphobischen Bigotterie eskalieren zu lassen. Und wenn dieser Trick nicht funktioniert, flieht er einfach in einem großen Tränenfluss aus der Gesellschaft mit der Behauptung, dass ihre Worte ihm das Gefühl geben, unsicher zu sein. Und natürlich auch Selbstmorddrohungen und sowas. Ich habe den Artikel immer auf Deutsch übersetzt, um das vorzulesen. Ja, und die Dame hat halt niemanden, mit dem sie darüber reden kann, weil sie auch selber in diesen progressiven Freundeskreisen halt fest war. Und sie jetzt halt auch, nachdem die Beziehung aufgelöst wurde, steht sie halt auch sozial ziemlich isoliert da. Also nicht sehr schön. Schade, schade. Für niemanden beteiligen, glaube ich, eine gute Angelegenheit gewesen. Ja. Ja, und da wir es ja eben schon von Japan hatten, hier nochmal Japan. Und was passiert, wenn man es wagt, ein Spiel zu machen, das in einer kleinen, abgegrenzten Gegend in Europa von der Inspiration her angesiedelt ist. Diesmal ist es den Leuten von Final Fantasy 16 passiert, Japanern offensichtlich. Und ich habe extra nicht den Kotaku-Artikel genommen, sondern mal sowas wie PC Gamer, was ja eigentlich neutraler sein sollte, aber es geht halt natürlich auch den ganzen Artikel daran lang darüber, dass da keine Schwarzen in dem europäischen Mittelalter sind und dass überhaupt japanische Rollenspiele so white, also viel zu wenig Persons of Color in japanischen Spielen etc. pp. Und man nennt halt dieses mit der historisch akkuraten Darstellung nennt man halt wie immer ein Scheinargument, das sowieso nie eingehalten werden kann, weil das gar nicht geht. Natürlich kann man nicht historisch akkurat sein, weil es halt ein Computerspiel bleibt, aber man kann trotzdem versuchen, die Atmosphäre des historischen Zeitalters irgendwie so herzugeben, wiederzugeben, wie es halt vielleicht auch war und halt nicht wie bei Netflix jetzt bei den Barbaren auf einmal irgendwelche schwarzen Darstellerinnen einzubauen, nur weil man halt einen Haken setzen will. Ja, eigentlich kann ja jeder seine Spiele selber machen, wie er will, ne? Ja, vor allem die Japaner. Ich hoffe, die lassen sich weiterhin da nicht reinreden. Jo. Ja, Herr Shakespeare! Eine schöne Whiplash. Schlagzeile. Non-binary Romeo and Juliet set in Nazi Germany apologizes for omitting Jews from casting call. Das ist doch Babylon B, das ist doch Postillon. Ja, ja, nein, das ist tatsächlich ein Theaterprojekt aus England, das Icarus Theater in England, in London. Die wollten halt eine moderne Variation von Shakespeares Klassiker Romeo und Julia darstellen. Ja, sind halt natürlich sehr progressiv dabei gewesen, ihr Cast zusammenzustellen. Und dabei ist das Problem halt gewesen, dass die zu viel Virtual Signaling betrieben haben, zu kleinteilig gewesen. Die haben halt wirklich alles und jeden aufgelistet, außer Juden. Also Araber, Muslime, die ganze LGBTQ, alles ausgeschrieben, Non-Binary, Global Majority, Black Heritage, Asian Heritage und. Das Einzige halt Hindus, Buddhisten, Christen, Muslime, aber halt, die haben sie halt. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, dann druckt das jetzt. Ich gerade bei dieser, wenn man halt diese Thematik von diesem Background macht, also es war im Endeffekt Julia als Jüdin und Romeo als Mitglied der Hitlerjugend. Ja. Oh my fucking God. Drama is incoming. Ja. Mm-hmm. We still struggle to think how this production could be anything but tasteless. It is staggering that anyone would find this play about morally equivalent feuding families to be an appropriate way to explore Nuremberg era persecution of Jews by Nazi Germany. Sagt it's die springtime for Hitler in Germany. Die Nummer hatten wir schon, dass jemand ein geschmackloses Ding macht, um Publicity zu kriegen. Gibt sogar einen Film drüber, Leute, vom Icarus Theater. Wie jemand schon hier angemerkt hat, Icarus ist sehr prophetisch gewählt. Wer war es im Chat? Jetzt bin ich blöd. Ich bin ach, der Ulius. Ja, hier haben wir einen Bericht von jemandem, das natürlich nicht gesichert, dass das wirklich so passiert ist. Deswegen Ja, muss man es natürlich nicht als gesicherte Tatsache ansehen, aber hier berichtet auf jeden Fall jemand davon. Also eine Rollstuhlfahrerin mit ihren Eltern hat hier in einem Zug, ich glaube in England, so einem Bereich für Rollstühle halt eben gestanden und irgendwelche Leute, so eine Familie, wollte irgendwie ihre Sachen dann da abladen, weil da ja was frei ist. Und ja, das war natürlich so nicht vorgesehen und der Platz war reserviert und alles. Und es hat halt eben das Einschreiten dann im Endeffekt von den Zugbegleitern gebraucht, um denen zu sagen, dass das nicht geht. Und warum wir das jetzt hier mit drin haben, ist wegen diesem Begriff privilegiert. Also, die haben der Rollstuhlfahrerin echt vorgeworfen, sie wäre privilegiert, weil sie den Rollstuhlplatz nehmen darf. Geil. Und die sitzt im Rollstuhl, also nach den Angaben hier, Ja, weil sie Probleme nicht. hat, also ganz wenig Stärke und so, also nicht lange stehen kann und solche Dinge. Also ist Was, die jetzt haben nicht. Margarete Stokowski im Zug dumm angemacht? Das finde ich nicht cool. Okay. Ja. Ich meine, ja, also wenn man es halt nur an der Hautfarbe festmacht. Wir hatten das ja auch schon mit anderen Konstellationen. Weißer Wohnsitzloser gegen Kanye West ist ja auch immer noch Privileg. Ja, und Andrew Tate hat jetzt scheinbar zum besseren Leben gefunden. Von Oh der ja, man Tate hört ja. Gallery. Das behauptet jedenfalls hier die Generation Islam. Wer ist das nochmal? Bring mich bitte auf den neuesten Stand. Das war Dieser dieser Herr, Englisch den sie Frauen überall ist ab. gecancelt haben, der ja irgendwie ja auf so einer Ich verdiene viel Geld und Männlichkeit und so weiter. Ich glaube, der war auch irgendwie mal wie Kampfsportler oder so. Soll auch nicht so schlecht gewesen sein. Jo, ich glaube mal schnell Arzt investieren. Ja gut, ich meine, für jemanden, der halt wirklich patriarchal leben will, ist das eigentlich eine logische Ja. Schlussfolgerung. Mal so sehen. Ja, ich fand es vor allen Dingen interessant, dass die Generation Islam hier irgendwie so ein Beispiel rausholt. Also sie sagen natürlich, dass er ein ganz furchtbarer Mensch bisher war, wahrscheinlich wegen den Frauen, die er dann irgendwie hatte oder so. Und sie haben dann hier dieses Beispiel, dass sie sagen, hierauf konvertierte er, also jetzt nicht Andrew Tate, sondern dieser Onkel des Propheten. Viele der damaligen Mekkeraner waren Alkoholiker oder begruben ihre Töchter bei lebendigem Leibe. Doch Ach war es so. der Islam, der sie von Grund auf veränderte und mit Ehrgefühl erfüllte. Könnte man sagen, diese Menschen waren praktisch wie leere Blöcke von Stein, wo man nur was reinmeißeln muss? Und dies sollten wir ebenfalls für unseren neuen Bruder Endro wünschen Oh und ja. hoffen, dass er seinen neuen Pfad mit Standhaftigkeit beschreitet. Ja, also mit anderen Worten, die Mekkeraner, die ihre Töchter lebendig begraben, was auf der gleichen Ebene ist wie Alkoholiker, waren dann doch ganz okay, weil sie dann zum richtigen Glauben gefunden haben. Ich glaube, so funktioniert das nicht, Andere Leute. Leute töten ihre ersten Diese Söhne Story oder ist nicht so cool, wie ihr glaubt. Ich würde doch sagen, dass die ja, nicht mehr zu retten sind, wenn sie ihre Töchter begraben. Ja, aber wie ist es denn jetzt mit seinen Privilegpunkten? Gehen die rauf, gehen die runter, weil ich Ja, meine, runter ein natürlich, weil jetzt Muslim geht gehört er ja zur runter. Rasse der Muslime, ne? Ach so, ja, genau. Ja, jetzt kriegt er muslimischen Was darf er dann nicht mehr? Antirassismus ab. Weil er heißt ja weiter Andrew Tate, er ist ja White Passing. Er heißt dann wahrscheinlich Andrew Islam Tate Ne, oder White so. Passing ist er doch nicht. Also Sieht aber höchstens, wenn so man seinen aus, Namen nur echt. so Ach nee, hört. okay. Kann Ja. sein, der ist bis, ja. So People Bisschen of bräunlich Arabic ist ist er, vielleicht aber. lernt er Cat Nee. Stevens kennen. Bei Vielleicht, ja. irgendeiner Aktion, die die zusammen machen. Oder Christiane Baccar, ne? Ja, und die Realität Islam klärt uns auch auf, der Islam ist keine in Großbuchstaben Religion, Ach was. sondern eine Ach vollständige was. Lebensordnung, die alle Aspekte und Beziehungen des menschlichen Lebens umfasst. Die Wie das der Trennung Engel von Staat hört. und Kirche ist ein Postulat europäischer Ideengeschichte, welches wir Muslime niemals als Überzeugung tragen dürfen. Ausrufezeichen. Wisst ihr Moment Bescheid? mal, wenn das keine Religion ist, warum fallen die dann noch genau unter Religionsfreiheit? Also Naja, jetzt Religionsfreiheit mal, braucht es ja auch nicht nach denen, ne? Weil der ja, aber Islam muss diese ja alle Lebensart, Bereiche die des Lebens vollständige umfassen. Lebensordnungsfreiheit, das ist antidemokratisch. Ja, das ist ja Also. egal, weil der Islam steht ja über der Demokratie. Ach so, Weil jetzt die habe ich ist doch kapiert. Danke, nur Chris. europäische Ideengeschichte und so. Vollständige Lebensordnung. Bekommt aber Na, Kontra, ne? nein, danke, bitte. Also, hoffentlich bekommt das Kontra. Einer hat ja geschrieben, dass Mohammed das selbst gesagt hätte oder so. Ja, hier Der haben wir nochmal. Amtschahid. Nee, ein anderer, der Ach so. Ach so, der. ursprüngliche. Ja, hier haben wir mal einen, was kommt da? Ich gehe mal zum Ende. Ein Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums Beyond the Obvious, der schreibt hier, Unternehmensberater und Autor, immer sonntags angeblich, und schreibt unter anderem über diese Parteiengeschichten, wie die mit der Atomkraft und so weiter klarkommen. All dies verdeutlicht, dass wir nicht einfach weitermachen können. Diese Erkenntnis ist in der Politik noch nicht ganz angekommen. Die Grünen halten am Ausstieg aus der Kernkraft fest. Bla bla bla. Dann die FDP, ihr Licht hat unterdessen zwischen Freiheitsenergien zu teurer Atomkraft und Laufzeitverlängerung umher und ist letztlich nur noch damit beschäftigt, die eigene Existenz zu retten. Die SPD verdrängt das Thema und glaubt, durch eine immer weitergehende Umverteilung und Transfers, vor allem an Rentner, ihre politische Zukunft retten zu können. Und bei der Opposition sieht es nicht besser aus. Der Union fehlt die Kraft, den überstürzt vollzogenen Atomausstieg unter Merkel als Fehler zu benennen und zu korrigieren. Die AfD leugnet den Klimawandel komplett und lehnt jegliche Maßnahmen ab. Ja, fand ich eine ganz gute Zusammenfassung. Achso, die Linke macht keinen Hehl daraus, in der Klimapolitik den Hebel zu sehen, das sozialistische Experiment in Deutschland ein zweites Mal zu probieren. Ja, das, all das sind ja so Sachen, die eben nicht so richtig zum Ziel führen. Leider, ne? Bei keiner Partei. Fand ich ganz gute Zusammenfassung von dem Ding in Handelsblatt. Hast du nichts Aufmunterndes? Vielleicht kommt der Preis mit seiner Weltpolitik und dann Ja, ich wird man meine, echt desillusioniert. er sagt ja sowas Ähnliches wie die Wendland, ne? Nämlich, dass irgendwann die Realität uns dazu zwingen wird oder so. Und ja, warte ich ja schon länger drauf. Ich habe ja schon Nee, ich damals. glaube, wenn so lange die Grünen an der Macht sind, zwingt das die Realität zu gar nichts. Ja, das Also. stimmt eigentlich so. Ja, haben wir ja gesehen, wie mit den Fakten und der Realität umgegangen ist. Da geht es auch in diesem Artikel drum. Es geht im Endeffekt darum, das Thema habe ich ja schon vor 2 Wochen, glaube ich, hier präsentiert gehabt, dass halt diese ganze ergebnisoffene Prüfung des Weiterlaufenlassens der Atomkraftwerke alles außer ergebnisoffen war. Da gab es halt Auskunftsersuchen bzw. Informationsanfragen, die beantwortet werden müssen. Das Umweltministerium hat geliefert, das Wirtschaftsministerium hat bis heute nicht geliefert. Aus den Korrespondenzen und aus den internen Unterlagen des Umweltministeriums konnte man Rückschlüsse darauf ziehen, was im Wirtschaftsministerium vor sich gegangen ist. Und zwar, dass die einfach, um es kurz zu sagen, Fachmeinungen intern vorweggenommen haben, ignoriert haben und von Umweltverbänden Formulierungen 1:1 übernommen haben in dieser Einschätzung. Und viele Leute wurden gar nicht angehört, beziehungsweise sie wurden angehört, aber das, was gesagt wurde, stand gar nicht im Bericht drin, weil der Bericht schon Tage vorher quasi fertig war, bevor diese Rückmeldungen gekommen sind. Also der Bericht war, glaube ich, am 4. fertig. Man hat ihn am 9. veröffentlicht. Und in der Zwischenzeit sind halt noch so ein paar Leute gewesen, die halt auch noch Fachmeinungen gegeben haben. Die sind einfach nicht berücksichtigt worden. Ja, und das Problem ist nun mal, dass die Welt und Cicero diese Anfrage gestellt haben und diese Anfrage muss stattgegeben werden. Das ist deutsches Recht und EU-Recht. Und deswegen verklagt der Cicero jetzt das Wirtschaftsministerium auf Untätigkeit. Ja, weil die müssen die Sachen rausgeben. Cicero hat beim Verwaltungsgericht Berlin eine Untätigkeitsklage gegen das Bundeswirtschaftsministerium eingereicht und den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt. Das Wirtschaftsministerium sagt, Man bat um Geduld und Verständnis für die in der aktuellen Situation sehr hohe Arbeitsbelastung in unserem Haus. Ja, wie hoch diese Arbeitsbelastung war, hat man ja in den E-Mails gesehen. Die größte Arbeit war halt, die Sachen zu verschleiern und gut aussehen zu lassen. Es überrascht, dass das Umweltministerium die Sachen direkt rausgegeben hat und nicht gemauert hat. Aber gut, vielleicht haben die sich einfach gedacht, gut, wir müssen es rausgehen, dann machen wir es halt. Und das Wirtschaftsministerium mauert weiterhin. Da fragt man sich natürlich, was steht denn da noch an, ich meine, die Situation ist schon schlimm genug. Ja, also, dass die da nicht ordentlich gearbeitet haben, ist klar. Dass sie gelogen haben, ist klar. Ist jetzt schon klar. Was kann denn da noch in den Unterlagen drinstehen, was so schlimm ist, dass sie sich lieber verklagen lassen, als das rauszugeben? Weil das ist ja direkt der nächste Skandal, theoretisch. Also, da könnte es sein, dass es da richtig brisante Sachen gibt, die da noch stehen. Kann ich mir ja auch vorstellen. Ich meine, die Ideologen in den grünen Wirtschaftsministerium haben sich ja sowieso durchgesetzt. Die Fachmeinungen wurden ignoriert. Ne, wie ich, erinnert euch noch, der eine von der Fachabteilung hat gesagt, das ist schizophren, was hier gemacht wird. Es wird gesagt, Atomkraftwerke belasten die Umwelt mehr und Kohlekraftwerke werden eingestellt. Das ist einfach nur schizophren. Und ja, andere Sachen sind jetzt noch weiter aufgearbeitet worden von den Umweltministeriumssachen. Eine neue Sache ist, die Frage ist, wollen wir uns im nächsten Winter wirklich auf den Erwartungswert vorbereiten oder im Sinne einer echten Krisenvorsorge nicht besser auf einen reasonable worst case vorbereiten? Ja, das ist noch eine Sache. Ne? Wenn man nur ausreichend Risiken stapelt, weiterhin ein Zitat, wenig Kernenergie, wenig Erdgas im Stromsektor, wenig Wind und eine Kältewelle, kann man im nächsten Winter bis auf 1000 Stunden Lastunterdeckung kommen. Lastunterdeckung heißt zu wenig Strom im Netz. Man muss Städte abschalten, weil einfach zu wenig Strom da ist. Und ich habe euch ja Analyse auch vorgestellt, wo gesagt wird, okay, es gibt im Februar, gibt es im Best-Case-Szenario eine Unterdeckung von mehreren Stunden. Und ihr erinnert euch, alles über 10 Sekunden muss abgeschaltet werden, sonst bricht das Netz zusammen und wir haben Blackout. Das heißt, es muss vorsorglich abgeschaltet werden ab 10 Sekunden. Und kumuliert wird es mehrere Stunden geben im Best-Case-Szenario von der Studie, die das Wirtschaftsministerium selber veröffentlicht hat, in Auftrag gegeben hat und gesagt hat, nein, ihr müsst diese Kriterien ansetzen, die sind zwar unrealistisch, aber wir wollen, dass ihr nur diese Kriterien abmisst. Das heißt, es ist eine geschönte Studie. Im Best-Case-Szenario werden wir eine Lastenunterdeckung im Februar haben, hat das Wirtschaftsministerium selber gesagt. Und intern gehen die anscheinend von viel schlimmeren Zahlen aus, so wie sich das anhört. Bin gespannt, ob da jetzt was rauskommt. Wieder Popcorn-Zeit. Absurd. Seit den Sanktionen boomt der Handel mit Russland erst recht. Juhu. Ja, das wird ja auch genau beziffert. Und zwar heißt es, mit einigen Ländern brach das Handelsvolumen tatsächlich zwar ein, wie eine Analyse der New York Times zeigt. Mit England ist seit der Invasion etwa um 80% gesunken, das Handelsvolumen halt. Mit Schweden um 76% und mit Amerika um 35%. Deutlich anders sieht es schon bei Deutschland aus. Hier ging das Handelsvolumen mit Russland um gerade einmal 3% zurück. Doch mit einigen europäischen Staaten stieg das Handelsvolumen sogar. Mit den Holländern etwa um 32%, Spanien 57% und mit Belgien, jenem Land, in dem das EU-Parlament seinen Sitz hat, um sage und schreibe 81%. Besonders kräftig ist Russlands Handelsplus mit Brasilien 106% und der Türkei 198%, mit Indien plus 310% und mit China immerhin um 64% gestiegen, das Handelsvolumen. Das ist nicht schlecht sein für die Russen, sag ich mal. Ja, ein wichtiger Grund ist, der Wert von Russlands Exporten ist aufgrund der Teuerung der Rohstoffe gestiegen. Zwar sanken die Importe nach Russland aus fast allen Staaten, einzig jene aus der Türkei stiegen 113% und jene aus China um 24%, doch gleichzeitig war das Plus bei Russlands Exporten umso kräftiger. Also ist so richtig schmerzhaft das nicht, ne? Scheinbar. Ja, also steht auch drin, warum das gestiegen ist, nämlich hauptsächlich wegen den ganzen Preisen. Ja, hatte ich jetzt gerade schon auch vorgelesen. Ach so, da hatte ich das nicht gehört. Okay. Ja, für viele Länder ist es schwierig. Russland mit allen anderen Ländern ist auch gestiegen. Aber auch nicht nur wegen den Preisen. Beispielsweise Liquid Natural Gas verkauft Russland gerade so viel wie noch nie. Und wer kauft das? Jetzt könnt ihr euch mal am Bart kratzen. Wer kauft das wohl? Wer kauft das? Wir, kauft damit das diese Scheiß speichert voll bleiben. Ja, und die Speicher sind eine sehr gute Überleitung. Die Speicher sind ja verstaatlicht worden. Warum sind die Speicher verstaatlicht worden? Weil die einem russischen Konzern gehören, dem bösen Gazprom. Und wie hat Gazprom denn diese Speicher überhaupt bekommen? Das ist ja an sich eine kritische Infrastruktur, die nicht ausländische Investoren haben dürfen. Da hat man nämlich einen Deal gemacht vor einigen Jahren. Die BASF, denen die Speicher gehört hat, hat ein Zug-um-Zug-Geschäft mit Gazprom gemacht, dass Gazprom deutsche Speicher bekommt und BASF, beziehungsweise die Tochter BASF Winterschall, um die es hier geht, die hat Förderanlagen in Russland bekommen und Förderrechte, was für ein ausländisches Unternehmen in Russland relativ selten ist, dass die Förderrechte zugespielt bekommen. Und das war quasi der Deal. Deutsche Gasspeicher gegen Fördervolumen in Russland. Ja, und das Geschäft mit Russland in Russland läuft ja gut. Habt ihr gerade selber gehört. Die exportieren schön ins Ausland. Und da ist bei der Winterschall sind jetzt 2 Milliarden Gewinne angefallen, allein aus dem russischen Geschäft dort. Allerdings gibt es da so ein kleines Problem. Und zwar können die das Geld nicht aus dem Land schaffen, wegen den Sanktionen. Auf russischen Konten sind mittlerweile 2 Milliarden Euro gesperrt. Geld, das Winterschall nicht aus dem Land holen kann. Und es wird täglich mehr, weil Gewinne sprudeln. Das Öl sprudelt und die Gewinne sprudeln auch. Ja, aber die haben halt ein Problem. Was machen wir damit? Weil wir können damit nicht wirklich was anfangen. Verkaufen, an wen sollen wir es verkaufen? Die Förderlizenz dürfen wir nicht verkaufen. Die russische Regierung geht jetzt nicht auf uns ein, weil ja, Sanktionen, warum sollen die uns entgegenkommen, wenn wir die sanktionieren und uns da aus dem Geschäft zurückziehen wollen, nach Deutschland gehen wollen? Und da wird es jetzt wahrscheinlich nochmal so ein Zug-um-Zug-Geschäft geben. Und zwar versuchen die jetzt mit einem bösen, bösen Oligarchen, Michail Friedmann, nicht zu verwechseln mit unserem Friedmann, der ist bereits ein Großaktionär bei BASF. Das mag man sowieso nicht, weil warum darf ein Russe bei BASF dran sein? Aber was die jetzt im Endeffekt machen wollen, die wollen, dass der böse, böse Oligarch Michail Friedmann, ne, dass der quasi seine BASF-Anteile abgibt und dafür das russische Ölfördergeschäft übernimmt, weil der die Lizenz vom Staat bekommen könnte, weil er russischer Bürger ist. So, ob sich der streitbare russische Investor angesichts seiner erstarkten Position darauf einlässt und wie viel er bereit wäre zu bezahlen, ist allerdings nicht klar. Und die Frage ist auch, ob er sich auf diesen Deal einlassen soll, weil alle Leute, wie gesagt, der wird an Pranger gestellt, wird mit Sanktionen belegt, aber jetzt ist man auf seine Mitarbeit angewiesen. Ja, und Winterschall, das ist halt im Endeffekt ein Drittel der Gewinne und des Umsatzes, die da an dieser ganzen Sache dranhängen von denen. Und am liebsten wollen die sich einfach von dem Geschäft trennen, weil die können gerade eh nichts damit machen, damit die endlich sich selbstständig machen können und an die Börse gehen können. Das war nämlich ursprünglich der Plan. Aber das ist natürlich mit dieser ganzen Russland-Sanktionssache total den Bach runtergegangen. Winterschall war auch an den Nord Stream Pipelines beteiligt. Da haben sie schon mehrere hundert Millionen abgeschrieben, weil wisst ihr ja warum. Ne? Und ja, das ist einfach ein da kann man, das ist Comedy-reif, muss man wirklich sagen. Also das ist absolut Comedy, was da passiert. Wenn es nicht um so viel Geld gehen würde, ja, wie gesagt, die deutsche Regierung hat diesen Deal eingefädelt und der ist dem Unternehmen jetzt voll auf die Füße gefallen. Jetzt muss man sich da irgendwie rausziehen und ist auf die Mitarbeit vom bösen, bösen russischen Staat und bösen, bösen russischen Oligarchen angewiesen, um da eine gute Lösung zu finden. Das ist echt Comedy. Ja. Winterschall, großes deutsches Unternehmen, ne? Ja. Also BASF-Tochter, aber gut, was BASF haut ja auch aus Deutschland mittlerweile ab. Auch eine traurige Angelegenheit. Juhu, CEMAS, CEMAS, CEMAS. Wofür steht CEMAS nochmal? Muss ich selber nochmal gucken. War auch ein schöner orwellischer Begriff. Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Das ist auch Monitoring, ja. Ja, die hat für das Redaktionsnetzwerk RND haben die eine kleine Umfrage gemacht. Pro-russische Verschwörungstheorien, Belastungsprobe für die Demokratie. Ja, da haben die Umfragen gemacht. Wo ist eine gute Grafik? Nehmen wir mal die Grafik auf Seite 5 vielleicht. Das ist alles auf einem One-Pager bisschen sichtbar. Verschwörungserzählung um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ob die Leute zustimmen, teils oder es ablehnen, wie sich das entwickelt hat vom April zum Oktober. Nummer 1. Die NATO hat Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste. Schönes Framing. Von 12% Zustimmung im April auf 19%. Ablehnung war 71, ist jetzt 60%. Ja, also es ist ja schlimm. Das ist ja, also Propaganda scheint nicht so gut zu funktionieren. Hm? Putin geht gegen eine globale Elite vor. Klammern, wer wohl? Die im Hintergrund die Fäden zieht. Ja, April 12%, Oktober 18% Zustimmung. Doch nicht viele. Tja, aber es ist eine böse Verschwörungstheorie, das hier, ne? Also Davos und World Economic Forum gibt es nicht. Wisst ihr, ne? Gibt's nicht. Das ist alles pure Erfindung. Die Ukraine hat historisch keinen eigenen Gebietsanspruch und ist eigentlich Teil Russlands. 8% im April, 14% im Oktober. Ja, auch jetzt nicht erdrutschartig, würde ich sagen, ne? Die Ukraine hat zusammen mit den USA geheime Biolabore zur Herstellung von Biowaffen betrieben. Dass das eine Verschwörungserzählung sein soll, gut, das ist geheime Biolabore, das ist ja nicht geheim, dass es die gibt, aber ja, genau. Gut, also es ist wieder vom Framing, ne? Also 7% im April, im Oktober 12%. Der Krieg in der Ukraine war notwendig, um dort die faschistische Regierung zu beseitigen, sagten im April 5% und im Oktober 9%. Da kann sich auch keiner erklären, warum die Zahl gestiegen ist, aber ist natürlich auch erdrutschartig. 9%, das ist ja fast 100%. Ne? Also von 9 bis 100, da fehlt ja nicht mehr viel. Der Krieg in der Ukraine dient nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie. Okay. Das ist eine russische Verschwörungstheorie. Haben wir vielleicht noch nicht gehört, aber gut, da waren, jetzt kann ich das gar nicht entziffern, das war so eine kleine Zahl. Das sehe ich gar nicht, was das war. Irgendwas im einstelligen Prozentbereich und ist jetzt bei 8%. Aber gut, das ist keine Ahnung. Ja, da muss ich sagen, da hätten sie sich auch ein paar bessere Verschwörungstheorien aussuchen können, weil das ist ja schon ziemlich lame. Ja, und dann gab es halt noch eine Auswertung. Im Osten glauben mehr Leute dran als im Westen. Gut, ich meine, auch da 33%. Die NATO hat Russland so lange provoziert, dass Russland sie im Krieg ziehen musste. Hat die meiste Sache. Zustimmung mit 33% ist jetzt auch nicht so tragisch, würde ich einfach mal behaupten. Zustimmung von der AfD-Wähler am meisten und von den Grünen-Wählern am wenigsten. Da gibt es nochmal die Auswertung. Das hätte jetzt ja auch keiner denken können. Ja. Ne, also AfD, die Linke, dann abwechselnd SPD und CDU, FDP und Grüne am wenigsten glauben dran, bei allen Punkten. Und die meiste Zustimmung hat hier, die NATO hat Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste, mit 48% AfD-Zustimmung. Und am wenigsten Zustimmung generell hat der Krieg in der Ukraine dient nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie mit 21% maximal bei AfD. Ja, also wie gesagt, da haben die sich ein paar interessante Verschwörungstheorien rausgesucht. Hätte meiner Meinung nach ein bisschen spicier sein sollen. Natürlich ist das bei Redaktionsnetzwerk so gesehen, oh, Putins Propaganda verfolgt, die hybride Kriegsführung, wir werden alle, keine Ahnung, die russische Nationalhymne singen oder was auch immer. Also man kann es auch übertreiben. Ja? Also wenn 33% so eine Wischiwaschi-Sache da glauben, ich glaube, da glauben mehr Leute an Echsenmenschen. Ja, und in Mecklenburg-Vorpommern gab es ein SPD-Mitglied und auch Kandidatin für den Landtag. Frau Kira Kosian. Und die soll wohl damals den Leuten erzählt haben, dass sie mal hier irgendwie für russische Medien sich da äußern könnten und so. Sie hätte da Kontakte und solche Dinge. Und da, also die ist nicht mehr in der Partei und Leute fragen sich jetzt halt, wie diese Kontakte zustande gekommen sind und was Frau Schwesig davon gewusst haben soll, weil man sie da wohl darauf hingewiesen haben soll. Und da irgendwie damals zumindest nichts irgendwie weiter geschehen ist. Schwesig habe die Kritik offensichtlich nicht interessiert, meint der Herr, der das da angestoßen hat. Ich habe vor der Dame gewarnt, dahingehend, dass sie mir sehr dubios vorkam und ihre Auftritte in den sozialen Medien mehr als widersprüchlich waren. Ja, da hat sie, glaube ich, auch irgendwie Werbung gemacht für irgendwelche Dinge. und auch mehr Anlass gaben, in Teilen sogar an ihrer Verfassungstreue zu zweifeln. Ja, aus Armenien stammt die Dame. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Mecklenburg-Vorpommern, SPD. Alles super, ne? Aber ja. Du, nur den anderen immer vorwerfen, sie in deine Kontakte und so. Hm. SPD. SPD, auch zu. Das passt. Ja, schöne wirtschaftliche Kennzahlen mal wieder, nur ganz kurz. Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe im September 4% minus zum Vormonat und 10% minus zum Vorjahresmonat. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Also, um es kurz zu sagen, es war im letzten Jahr gab es einige Nachholeffekte von dem supermassiven Einbruch in der Corona-Pandemie. Da ging es halt wirklich um 60-70% zurück. Und da ging es aber relativ schnell wieder hoch. Aber de facto ist es so, dass wir jetzt immer noch nicht uns von der, wir hatten uns erholt von dem Rückgang der Corona-Pandemie, dass es sich wieder normalisiert hat. Aber wir sind jetzt wieder unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich leider. Also wir haben uns jetzt noch nicht von der Sache von vor 2 Jahren erholt, von dem kompletten Lockdown, den wir da. Also zum Vormonat ist es auch eine ganze Menge, ne? Zum Vorjahr, das wäre noch okay, aber zum Vormonat 4% ist echt viel. Ist generell kein guter Trend und wird auch noch mehr werden. Tja. Lula jubelt, Biden lobt, Bolsonaro schweigt. In Brasilien kommt der Sozialismus zurück. Der alte Mann, der Lula, der wohl schon sogar im Knast war, nachdem er Präsident war. Wenn ich das richtig verstanden habe, der ist jetzt wieder als Präsident gewählt worden. Und zwar denkbar knapp, irgendwie 49,7 zu 50,3%, glaube ich. Da habe ich auch noch gedacht, das ist auch irgendwie eine doofe Demokratie, wenn das irgendwie, wenn dann die 49,7% haben, dass die dann überhaupt nichts haben, sozusagen. Das ist irgendwie, also ist das, wenn man die Präsidenten direkt wählt. Ja, so ist das dann eben leider. Das ist aber auch die, ja, was, sagen, die Diktatur der Massen. Was ich auch so lustig finde, ist, wie das rezipiert wurde, nämlich so nach dem Motto, jetzt hat wieder der Richtige gewonnen. Wobei man auch sagen muss, der Typ ist halt auch irgendwie vorbestraft, ja, quasi als Betrüger halt, ne? Und oder irgendwie Vorteilsnahme oder irgendwas, also richtig Sachen so, wo. Ja, Korruption, sagen wir einfach Korruption. Ja. Und also, ja. Und das dann aber so abzufeiern, so nach dem Motto, ja, hier hat die Demokratie wieder funktioniert, er hat es gerade so eben geschafft. Also ein bisschen komisch. In Brasilien läuft der Wahlkampf aber auch irgendwie noch ein bisschen anders. Ja, die haben ja sogar eine Wahl. Dabei ist der Lula eigentlich genau das Gegenteil von dem, was alle Leute wollen. Ne? Der ist Russland, nicht russlandfeindlich, der ist gegen Welthandel, der ist für Abschottung, der hat nicht viel mit Umweltschutz und dem ganzen Zeugs am Hut. Aber die mögen den alle, weil es nicht Bolsonaro ist, weil Bolsonaro ist ja irgendwie Trump oder irgendwie sowas. Ne? Ja, schauen wir mal, wie lange sie den noch mögen, wenn er hier solche Sachen sagt, nämlich dass zum Beispiel Zelensky genauso schuld wäre am Ukraine-Krieg wie Putin. Das kommt sicher nicht bei allen gut an. Der Biden hat das wahrscheinlich überhört oder so. Der hört ja nicht mehr so gut, glaube ich. Aber bei allen anderen, ja, mal gucken, wie das so weitergeht, wenn er solche, wie gesagt, Sprüche macht. Der Biden, der verwechselt ja die Ukraine und den Irak mittlerweile. Ist schon traurig. Ja. Naja, wenigstens nicht so wie die Harris, die irgendwie Nord- und Südkorea nicht auseinanderhalten kann. Aber mit der Geschichte von der Harris war da auch irgendwas, ne? Mit ihren Eltern oder so. Naja. Die Eltern? Ja, ihre Eltern waren irgendwie Sklavenbesitzer oder so ein Scheiß. Okay. Tatsächlich. Ja, ja. Hab ich nicht gehört. Aber es ist ihr nicht peinlich oder irgendwie so. Wenn es ihr peinlich wäre, dann wäre sie rassistisch. Ich sage irgendwie so, ich weiß nicht genau. Ganz komische Diskussion. Okay. Natürlich mal. Ja, ja. Ja. Schlau machen. We don't want to decouple from China, but can't be over-reliant. Hier haben wir einen Artikel im Politica von unserem lustigen Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, was schreibt der denn für Politico einen Artikel? Ja, der ist ja nach China gereist. Ach so, echt? Und ja, zu dieser China-Reise gibt es einige interessante Sachen zu sagen. Erstmal, um auf den Artikel hier einzugehen. Es ist 3 Jahre her, seit mein Vorgänger China das letzte Mal besucht hat. Ja, warum wohl? Ja gut, das ist einer der ersten Regierungschefs, der auch wieder wegen Corona reingefahren ist. Den haben sie auch ganz schön getriezt. Ne? 23 Stunden Flug, 11 Stunden Aufenthalt, davon irgendwie 8 Stunden schlafen wahrscheinlich. So, aber der kann sich eh nicht erinnern, also ist es ja nicht schlimm. Deswegen ist es auch gut, dass er vorher schon mal seine Gedanken hingeschrieben hat. Dann konnten die Chinesen das schon mal lesen, dann musste der gar nicht viel reden. Ne, also er sagt erstens, China ist nicht dasselbe wie vor 5 Jahren, bla bla bla, Marxismus, Leninismus nehmen jetzt einen viel breiteren Raum ein als in den Schlussfolgerungen früherer Kongresse. Zweitens hat sich nicht nur China verändert, sondern auch die Welt, Ukraine, Russland, jada, jada, jada. Drittens bleibt China auch unter veränderten Rahmenbedingungen ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner für Deutschland und Europa. Davon wollen wir uns nicht abkommen. Aber was will China? Chinas Dual-Circulation-Wirtschaftsstrategie soll den heimischen Markt stärken und Abhängigkeiten von anderen Ländern verringern. Also im Endeffekt, China setzt mehr auf chinesische Sachen, will weniger aus Deutschland importieren. Aber gut, ich meine, der Wissenstransfer und der Technologietransfer hat stattgefunden, die brauchen uns so gesehen auch nicht mehr. Wir sind weit, zu weit von Gegenseitigkeit in den Beziehungen zwischen China und Deutschland entfernt, sei es beim Marktzugang für Unternehmen, bei Lizenzen, beim Schutz des geistigen Eigentums oder bei Fragen der Rechtssicherheit und Gleichbehandlung unserer Staatsangehörigen. Ja, absolut weit entfernt, gibt's alles nicht. Viertens sagte Präsident Xi Anfang des Jahres in Davos, die Welt entwickelt sich durch die Bewegung von Widersprüchen, ohne Widerspruch gäbe es nichts. Das bedeutet, Widerspruch zuzulassen und auszuhalten. Es bedeutet, bei schwierigen Themen im Gespräch nicht auszuweichen. Also er will irgendwie Sachen anfangen. Und wie die USA und viele andere Länder verfolgen wir als Deutschland eine Ein-China-Politik. Juhu, ja, Taiwan, ne, bla. Ne, aber keine Änderung des Status quo. Ne, China soll Taiwan nicht angreifen. Und was war fünftens? Fünftens und letztens, wenn ich als Bundeskanzler nach Peking reise, dann auch als Europäer, nicht für ganz Europa zu sprechen, das wäre anmaßend und falsch, sondern weil die deutsche China-Politik nur erfolgreich sein kann, wenn sie in europäische China-Politik eingebettet ist. Darum ist er vorher zu Macron gefahren und hat sich alles absegnen lassen, was er sagt, aber er hat im Endeffekt nicht viel gesagt. Ne? China ist wichtig, klimafreundliche Technologien, das ist viel Material für einen Antrittsbesuch. Ja, das ist im Endeffekt nur Wischiwaschi. Und das ist halt auch der Punkt gewesen. Der ist für einen Tag dort gewesen, da kann man überhaupt nichts machen. Ja, warum ist er überhaupt persönlich hingefahren? Ich sag euch warum. Weil er nach China gefahren ist, um China davon abzuhalten, von dieser Dual-Strategie zu hart zu machen. Ja, dass mehr Sachen aus Europa importiert werden, dass wir bessere Tarifbedingungen mit China bekommen, weil wir ja gerade so eine böse, böse Krise haben und China soll uns doch bitte helfen. Das hat er dort gemacht. So. Ich habe mir auch den chinesischen Teil angeguckt. Also ich meine, hier in den Nachrichten wurde darüber ja nur gesagt, ach, der war so kurz da und dann hat der Scholz gesagt, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, der hat gesagt, wenn eins, es hat sich schon dafür gelohnt hinzufahren, weil China gesagt hat, Russland darf keine Atomwaffen einsetzen. Ich meine, hey, ja, warum nicht? Was hat China denn zu Deutschland gesagt? Also das, was Deutschland zu China gesagt hat, habt ihr gerade gehört, ne? Aber was hat China zu Deutschland gesagt? President Xi stressed that political trust is easy to destroy, but difficult to rebuild, and that it should be nurtured and protected by both sides. Ja, da ging es um Russland. Die Russland-Sanktionen, das Einfrieren der ausländischen Devisen, was, wie gesagt, alle internationalen Handelspartner haben im Endeffekt das Vertrauen in das Wirtschaftssystem verloren, weil das gemacht wurde, weil das war einfach ein großes No-No-No. Ja, das hat den Handelsbeziehungen nicht gut getan. Deswegen sagen jetzt ja auch alle, okay, wir können uns auf diesen Welthandel nicht mehr verlassen, wir müssen alles ein bisschen mehr bei uns selber herstellen und eigene Kreisläufe machen. He cited a quote, which former German Chancellor Helmut Schmidt used, and which he also appreciated, that political leaders should have the serenity to accept the things they cannot change, the courage to change the things they can change, and the wisdom to distinguish between the two. Das also ist natürlich nicht, ein... Das ist nicht, ne, original, das ist lustig, von Schmidt, ne? Genau, das ist natürlich lustig, dass er dem Zitat vom Schmidt um die Ohren haut. Und im Endeffekt, da geht es halt um die ganzen Sachen, okay, brauchst die Gelassenheit, die Sachen zu akzeptieren, die du nicht verändern kannst. und die Courage, um die Dinge, die Courage, um die Sachen anzupacken, die du verändern kannst. Und die Weisheit, um die beiden unterscheiden zu können. Also nach dem Motto Punkt 1, uns gefällt nicht, was ihr mit Russland gemacht habt, wir vertrauen euch nicht mehr. Und Punkt 2, akzeptiert das, was sich jetzt verändern wird, ihr könnt es nicht ändern. Das sind so die zwei Kernpunkte. Und ja, so viel zu China-Reise und des Bundesvolkes. Das ist aus dem Kalender, den ich zu Hause hängen habe. Mhm. Ja, ich kenne das auch irgendwie. Donald Trump, don't trust China. China is asshole. Genau. Ach, irgendwann brauchen wir mal das Soundboard. Ja, aber dann machen wir auch, ich kann mich nicht erinnern. Machen wir dann auch drauf. Okay. Okay. Ja, auch China, ne? Aber ich weiß nicht, ob er da schon wieder zurück war, aber China soll in Europa mehrere Polizeibüros betreiben. Ja, die Service Center, darüber hatte ich ja berichtet, vor einem Monat fast genau, am 9. in unserem Sonntagsstream, vor 4 Wochen, da hatte ich diese investigative Recherche von einer chinesischen Regionalregierung, hatte ich ja hier präsentiert, dass es im Endeffekt mehr oder weniger Polizeibüros in verschiedenen europäischen Ländern und weltweit gibt, wo halt chinesische Staatsbürger mit sanften und weniger sanften Methoden auf Parteilinie getrimmt werden. Unter anderem halt mit der Methode, dass die Familie, die noch in China besteht, quasi bedroht wird. So, damit die Leute hier auf Linie sind oder wenn die halt irgendwie aktivistisch sind, dass sie wieder nach China zurückreisen, damit sie dort bearbeitet werden können. Fällt jetzt einfach kein besseres Wort ein. Mit Stöcken wahrscheinlich, aber naja. Und ja, das ist jetzt mehreren Ländern aufgefallen. Holland hat schon gesagt, nein, nein, böse, böse, dürft ihr nicht. Bitte hört auf damit und lasst das. Beziehungsweise da sind schon ein paar auch vor Gericht gekommen. Und die Bundesregierung will es natürlich auch nicht dulden. Ja, und das Gewaltmonopol liegt in Deutschland im Staat, ja, in jedem Staat an sich. Ja, und diese Überseepolizeistationen dürfen sie nicht machen. Ne? Dann das, was ich euch schon alles erzählt habe vor ein paar Wochen. Und Niederlande hat es schon gemacht und der Botschafter wurde einbestellt. Und ja, es wurde gesagt, böse, böse, hört mal auf damit. Und es wird sich überlegt, ob man den Leuten das Visa entziehen soll, die daran beteiligt sind. Aber die chinesische Botschaft in Berlin ließ eine Anfrage zu den Vorwürfen unbeantwortet. Ja, wird da großartig was passieren? Die werden sich einfach eine andere Sache, einen anderen Mantel ausdenken und einfach weitermachen wie bisher. Sie hatten ja die Konfuzius-Institute, um die Studenten zu maßregeln. Ich weiß nicht, ob dagegen überhaupt vorgegangen ist oder ob die immer noch schön weiter am Florieren sind. Jetzt haben die diese Service Center, die mit Polizisten halt bestückt war und mit Geheimdienstleuten und so. Die werden sich was Neues ausdenken. Ja. Was sollen sie auch noch sonst machen? Aufhören werden sie mit Sicherheit nicht. Ja. Wir müssen die Gelassenheit haben, die Sachen zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Nicht wahr? Wir können nicht viel ändern. Aber wer was ändern kann, das sind die Saudis. Die sind auch eine Güte. Also das ist auch, ihr könnt euch ja daran erinnern, Amerika und Saudi-Arabien ist gerade so ein bisschen Krise, weil Joe Biden geht jetzt in die Midterms in ein paar Tagen und die Benzinpreise sind zu hoch und es gibt halt Marktengpässe und gleichzeitig hat Saudi-Arabien gesagt, okay, Amerika hat uns gebeten, mehr Öl zu fördern, um auch das auszugleichen, was nicht mehr aus Russland exportiert werden soll. Und da haben die erstmal um 10% die Lieferkapazität wieder eingeschränkt. Damit ist der Preis natürlich gestiegen. Also genau das Gegenteil von dem, was die Amerikaner gesagt hat, bitte macht das doch mal. Und jetzt haben die der ganzen Sache noch was draufgesetzt. Und zwar haben die jetzt die Preise für Amerika gleichgelassen, die Preise für Europa erhöht und die Preise für Asien gesenkt. Also wer, ne? Also so der richtig, richtig dicke arabische Mittelfinger, der streckt sich gerade uns entgegen. Und ja, die legen es da halt wirklich auf diesen Konflikt drauf an. Ne, die haben sich, deswegen gibt es ja jetzt auch gewisse Berichte, dass Iran vielleicht bei Saudi-Arabien angreifen wird. Dann werden die Saudis natürlich wieder auf militärische Hilfe durch die Amerikaner angewiesen. mal gucken, was da passiert. Ja, also wie gesagt, das, was die Saudis gerade an Ölpolitik fahren, ist das krasse Gegenteil wie das, was die in den letzten 50 Jahren gemacht haben. Genau das Gegenteil. Die hören nicht auf Amerika, machen genau das Gegenteil von dem, was Amerika will und bevorzugen asiatische Kunden gegenüber europäischen Kunden. Und ja, lustig, ne? Also ab Dezember importieren wir ja kein russisches Öl mehr, generell gar keins mehr. Und wir werden noch mehr Öl für das aus Arabien zahlen müssen. Mehr Geld für das Öl aus Arabien zahlen müssen. Zwei Daumen nach oben. Und es wird sehr gut gehen. Mhm. Tja, und wie gesagt, die haben einfach mal 10% vom Weltmarkt runtergenommen. Wird lustig. Ja, die Einsparpotenziale beim Gas sind ausgeschöpft. Juhu. Ach nee, Moment mal, wir müssen doch noch 15% reduzieren, hat die Europäische Union gerade gesagt. Die Europäische Kommission hat doch gesagt, jedes Land muss pauschal 15% reduzieren. Und die Unternehmen sagen, wir können nicht mehr. Wir haben alle betrieblichen Potenziale zur Reduzierung ausgeschöpft. Wir brauchen mehr staatliche Eingriffe in den Gasmarkt, sagen die Unternehmen jetzt. Wir brauchen mehr Gasauktionen. Erinnert euch, das mit der Gasauktion hatte ich auch vorgestellt. Da sagt die Bundesregierung im Endeffekt, okay, wie viel Megawattstunden an Gas spart ihr jetzt ein und wir zahlen euch Geld dafür. Ne? Die am 1. Oktober abgeschlossene Gasauktion war nicht ausreichend, um das Interesse der Unternehmen zu wecken. Denn sie greift zu spät, nämlich erst dann, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind und eine Gasmangellage unmittelbar bevorsteht. Damit sich genügend Firmen beteiligen, brauchen wir ein Modell, das daraus abzielt, zusätzliches Gas für die Einspeicherung zu haben, damit solche Engpässe gar nicht entstehen. Oder mehr Geld zur Verfügung stellen oder die Kriterien leichtern, damit die Unternehmen darauf wirklich darauf ansprechen. Ja, für die überwiegende Mehrheit der Betriebe ist es unrealistisch, auf der Basis der bisherigen Reduktion noch einmal 15% draufzulegen. Was das Ziel der Europäischen Kommission ja ist für jedes Land. Ja, läuft, ne? Ja, das war von Mammon. Der ist, glaube ich, gerade nicht da. Und hier geht's um so einen... Geht's um Kartoffelchips? Nee, um Netzwerkchips. Auch lecker. 1,84 Petabit können die irgendwie kodieren in verschiedenen... ja, hier Schattierungen quasi, also Farbkodierungen, um die dann über Glasfaser zu übertragen. Und das ist wohl ein neuer Rekord. Es gab zwar schon mal mehr, aber das wurde auf anderen Wegen erreicht, indem man halt mehr Kabel irgendwie hatte und mehr Chips und so. Und jetzt hat das halt einer gemacht in 37 Abschnitten. Und 223 Segmenten, also ja, alles wird gut, Leute. Und damit kann man wohl den ganzen Internet-Traffic über einen Chip laufen lassen. Ist das auch ein WLAN-Kabel? Nee, das ist ein Glasfaserkabel. Ach so, okay. Ich dachte, dann brauchen wir nur noch ein Kabel für die ganze Welt, so habe ich das jetzt verstanden. Wenn es ein WLAN-Kabel ist. Das kann auch sein, können wir es also sofort wegsaugen. Mhm. Bei der NSA speichern mit einem Chip. Juhu! Von wem könnte diese Headline sein? Was glaubt ihr? Klar, Tagesschau, was sonst? Mehr Insolvenzen wagen. Ja. Mehr Insolvenzen wagen, ja, da wird einem warm ums Herz. Ja, im Endeffekt geht es um Folgendes. Es gab gerade einen Kongress der Insolvenzverwalter Deutschlands. Und die sagen erstmal zwei Sachen. Punkt 1, wir haben derzeit nicht überdurchschnittlich viele Insolvenzen. So, wir sind im Bereich von 2% mehr als normal. Was ein bisschen seltsam ist anhand der derzeitigen wirtschaftlichen Lage. Und woran liegt das? Ja, das liegt im Endeffekt daran, dass die ganzen Regeln so aufgeweicht wurden, mit der Insolvenzverschleppung und mit der Bilanzierungspflicht und mit den ganzen Veränderungen, die seit Corona schon laufen und die ja auch dauernd immer verlängert werden, dass wir mittlerweile einfach richtig, richtig viele Zombie-Firmen auf dem Markt haben, die uns wirklich, die alles wirtschaftlich lahmlegen. Ja, also diese Firmen zahlen keine Steuern, weil sie keine Gewinne haben. Die haben Angestellte, die in Kurzarbeit sind. Das heißt, da gibt es auch keine Lohnsteuer von den Leuten. Das heißt, der Staat trägt diese Firmen einfach immer weiter. Gleichzeitig werden die Arbeitskräfte in anderen Firmen vielleicht benötigt, wechseln aber das Unternehmen nicht, weil die Firma am Leben gehalten wird. Und die Insolvenzverwalter sagen, okay, das System wird hier gerade total ad absurdum geführt, weil irgendwann hören die Staatshilfen auf und dann brechen die alle zusammen. Dann ist es nichts mit sukzessive die Leute, die Firmen in einer Insolvenz wieder richtig gerade biegen. Dann werden alle Arbeitnehmer gleichzeitig auf den Arbeitsmarkt gehen, anstatt dass man die jetzt sukzessive auf andere Firmen verteilen könnte, die vielleicht Angestellte suchen. Das ist im Endeffekt das, was die Insolvenzverwalter sagen, dass halt gerade ganz viel richtig schief läuft. Es ist heute richtig, jedes Unternehmen zu erhalten. Ja, also unter diesen Bedingungen, Zombie-Firmen, wie gesagt, natürlich, die Gewerkschaften hingegen möchten weiterhin um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Ja, Unternehmen, die permanent immer nur eine rote oder eine schwarze Null fahren, die man also gerade am Leben hält, bezahlen keine Steuern auf Gewinne, weil sie keine haben. Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind, zahlen keine Lohnsteuer. Ja, also die Insolvenzverwalter sagen, okay, könntet ihr das System mal wieder funktionieren lassen, wie es gedacht ist. Ja, weil es ist zwar schade und es ist gerade eine Sondersituation und ich rede jetzt ja nicht über Bäckereien, ich rede über irgendwelche Industrieunternehmen und andere Unternehmen, die könnten in die Insolvenz gehen, könnten restrukturiert werden, könnten verkauft werden, könnten vielleicht sogar nach der Wohlverhaltensphase wieder ordentlich als normales Unternehmen arbeiten und Steuern zahlen, aber so werden sie einfach nur künstlich am Leben erhalten, bis die Staatshilfen auslaufen und was ist dann? Dann krachen die alle gleichzeitig, dann sind sie sofort in der Insolvenz. Dann haben sie nicht mal mehr die Zeit, da langsam irgendwie sich zu restrukturieren. Das ist wirklich ein Problem. Aber das mit mehr Insolvenzenwagen zu überzeichnen, das schafft nur eure Gebührengelder, ich sag's euch. Ne, diese Kreativität, die kriegt man nur bei den öffentlich-rechtlichen Rattenfängern. Mhm. Ja, ein weiteres Husarenstück. Die targeted LTROs, Long-Term Refinancing Operations. Was ist das? Das sind im Endeffekt langlaufende Refinanzierungsmaßnahmen, die Unternehmen und Banken bei der EZB beantragen können. Das ist sowas wie ein Kredit. Das ist so eine Mischform zwischen Kredit und einer Anleihe. Aber es läuft über die Zentralbank und nicht über normale Geschäftsbanken. Da können sich die Unternehmen quasi Unternehmen und Banken, andere Finanzdienstleister, Versicherungen, solche Firmen, die können, große Industrieunternehmen, die können sich quasi günstige Kredite direkt von der Zentralbank holen. So, und was machen die Banken gerade? Die holen sich günstige Kredite von der Zentralbank und legen das dann in die Overnight Deposits bei der Zentralbank an. Weil was ist mittlerweile passiert? Die Leitzinsen sind erhöht worden. Ja, und jetzt ist es so, dass die im Endeffekt für diese LTROs einen sehr geringen Zinssatz zahlen müssen, aber für die Overnight-Deposits bekommen sie einen Zinssatz, der höher ist. Das heißt, sie können quasi gerade billig, ne, die nehmen sich auf der einen Seite den Kredit, drehen sich um, geben das Geld der Zentralbank wieder und kriegen Geld dafür, dass sie das Geld bei der Zentralbank hinterlegt haben, mehr als die an Kreditzinsen zahlen. Da könnt ihr euch vorstellen, was da gerade passiert ist. Die Dinger sind krass in die Höhe geschossen. Ja, es lohnt sich schon fast gar nicht mehr, irgendwelche anderen Geschäfte zu machen, weil das einfach kostenloses Geld ist. Ja, die verdienen da sich dumm und dusselig gerade dran, die europäischen Banken. Und das ist der Europäischen Zentralbank auch mal aufgefallen. Deswegen hat sie jetzt im Zuge auch der letzten Zinserhöhung hat sie gesagt, okay, wir verändern mal so ein bisschen die Zinssätze und wir haben da so eine ganz innovative Idee, und zwar passen wir die Zinssätze von den LTROs den Marktzinssätzen an. Also da ist vorher noch keiner drauf gekommen, damit diese Geschäfte sich halt nicht mehr lohnen. So, und ab dem 22. November wird das sein, bis dahin können sich die Banken noch richtig schön Geld in die Tasche stecken. Ne? Kann man sich nicht ausdenken, sowas. Aber, also wenn man Banker ist, schon, offensichtlich. Ne? Ja. Ne? Krise, Krise, Krise. Aber da kann man dann einfach Geld verdienen, wenn man eine Bank ist. Ohne Risiko. Nice. Gib mir eine Milliarde. Hier hast du eine Milliarde. Ich zahle dir 1%, du gibst mir 2%. Juhu. Läuft. Würde ich auch machen. Komisches Geschäft. Mhm. Amerika läuft das übrigens auch. Aber schon ein bisschen länger. Da läuft das über die über den Repo-Markt, weil der noch ein bisschen anders ist als bei der EZB. Aber ja. Scholz und Macron threaten trade retaliation against Biden. Ja, die Amerikaner, die haben ja ein Inflationsbekämpfungspaket gemacht. Der alte Biden hat das gemacht. Und das ist super, weil manche würden, böse Zungen behaupten, das ist genau das Gleiche, was der Trump mit America First machen wollte. Aber das kann natürlich nicht sein, weil das hat ja der Biden gemacht. Also, ne? Aber was ist es? Okay, wenn du in Amerika produzierst, bekommst du einen Steuerrabatt. Wenn du in Amerika produzierst, zahlt der Staat dir eine Energiezulage. Wenn du ein Auto kaufst, was mit Teilen aus Amerika produziert ist, zahlst du weniger Steuern. Also alles, was in Amerika hergestellt wird, wird quasi vom Staat subventioniert. Was ist das? Das ist im Endeffekt eine Handelsstrategie, damit weniger importiert wird nach Amerika. Wem gefällt das nicht? Uns gefällt das nicht. Deswegen ja, Protektionismus, oder das ist aber doch den Deutschen auch schon vorgeworfen worden. Ja. Auch nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, oder? Je nachdem, was es dann im Artikel gibt, oder? Ja, also das ist halt schwierig, das zu sagen, weil welche deutschen Unternehmen werden denn durch sowas gefördert? Ja, es werden energieintensive Unternehmen zum Beispiel gefördert durch billige Energie. Der Deckel ist ja jetzt noch ja, 15 Cent oder so. Okay, ich weiß, was du meinst. Das hat aber eher so europäische Wettbewerbsrelevanz. Und wir reden hier über eine ganz andere Dimension, was die Amerikaner da machen. Okay, ja, also wirklich ganz andere Dimension. So die Dimension, dass wenn wir als deutsche Firma noch irgendwas in Amerika verkaufen wollen, müssen wir die Fabrik nach Amerika rüberschaffen. Und das passiert ja auch derzeit. Und das gefällt dem Scholz nicht. Ne, solange er sich noch daran erinnern kann, kümmert er sich drum und dann fährt er kurz zu seinem Chef, zu Macron nach Frankreich, weil ohne den läuft in Europa mittlerweile nichts mehr. Ist einfach wirklich so. Ganz unironisch jetzt, wirklich. Ohne Macron läuft nichts mehr in Europa. Und die haben sich getroffen und haben im Endeffekt abgesprochen, was machen wir denn jetzt mit den Amerikanern? Und you have China that is protecting its industry, hatte ich ja gerade das Thema, the US that is protecting its industry and Europe that is an open house, sagt die Macron. Ja. Scholz agrees that the European Union will need to roll out countermeasures similar to the US scheme if Washington refuses to address key concerns voiced by Berlin and Paris. Ja, die Amerikaner haben ja Freihandelsverträge mit den Kanadiern und mit den Mexikanern. Und alle anderen sind davon halt betroffen, von diesen ganzen America First Sachen. So, und dann machen wir jetzt das alte Zollspiel wieder, ja? Zölle erhöhen. Es gibt jetzt erstmal eine EU-US Task Force on the Inflation Reduction Act. Also in Europa wird eine Task Force über ein amerikanisches Gesetz eingesetzt. Das ist auch ein bisschen seltsam, aber darf man nicht zu viel drüber nachdenken. Der Scholz vergisst es eh wieder. Aber ist ja erstmal eingerichtet und dieser Inflation Reduction Act macht halt gerade wirtschaftlich Druck auf Europa. Ja, the recent American state subsidy plans represent market distorting measures that aim to convince companies to shift their production to the US. Ach nee, genau das ist ja auch der Grund. So, und da überlegt man jetzt halt auch, ob wir nicht auch eine Europe First Sache machen sollen, ne? The EU will have to strike back. Also, wir sind nicht das Empire, ist klar. Ne? Similar incentive schemes for companies will be needed to avoid unfair competition or losing investments. Also, Marktabschottung, tschüss, Globalisierung. Ich hab's euch gesagt. Globalisierung legt gerade den absoluten Rückwärtsgang ein. Jo. Bitte. Tja. Vielleicht haben wir ja Glück. Ne, und fällt gar nicht mehr auf. Ja, das passt nämlich auch direkt dazu, die Transformation, Schrumpfen. Ne? Ja. Genau, da haben wir heute schon ein paar Mal drüber geredet. Das ist hier heute der Presseclub gewesen. Da war die Frau Herrmann zu Gast mit ihrem Buch. Mit ihrem Buch, was da glaube ich irgendwie heißt, ich betreibe Desinformation, um euch ein kommunistisches Land zu führen oder so ähnlich. Ja, das passt nicht so bei uns bei ihrer Theorie, ne? Finde ich auch. Und sie sagt ja, grünes Schrumpfen, das muss jetzt das Ziel sein. Grünes Schrumpfen. Ulrike Herrmann im Presseclub. Die Klimakrise erfordere Verzicht. Und der Kapitalismus steht diesem im Weg. Stimmen Sie zu, schreibt der Presseclub. Und unten drunter sagt Linda Teuteberg, nein. Punkt. Stimmt nicht so. Ja, dann sagt der Pressetop, interessant, Komma, jetzt sind wir neugierig zu wissen, Doppelpunkt. Ja, warum musst du so nicht? Einladen, ne? Fragezeichen. Und sie hat dann nochmal geantwortet, das sieht man jetzt hier nicht in dem Archive. Ja, ich komme gerne in eure Sendung und erkläre es euch. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Antwort, weil bei Twitter den Leuten. Ja, es sind viele Leute sehr ernst, ne, was die Frau Herrmann davon sich. Das ist schwierig, ne? Aber das ist ja, das ist schon wild auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe ja das Konzept von der ja auch mal in der Sendung vorgestellt. Da kannst du nur an den Kopf fassen und sagen: Alles klar, ab ins Mittelalter oder was? Ne? Ja, so die ungefähr. Die Entstehung, ne? Eine Antiklima-RAF muss verhindert werden. Was hat denn die Royal Air Force damit zu tun? Ja, das ist ja hier der Herr Quent. Ne, was meint er überhaupt damit, Antiklima-RAF? Der Quent von ehemals Amadeo Antonio, der ja auch immer rangezogen wird, um uns über Rechtsextremismus aufzuklären. Und der spielt hier natürlich mit, dass ja viele Kommentatoren sagen, dass da eine Klima-RAF, also Rote Armee-Fraktion, in Entstehung ist, was offensichtlich der Fall ist. Also das ist ja wirklich ziemlich wahrscheinlich, wenn man sich viele von diesen Aussagen da so anhört von den Leuten. Und da gibt es ja diverse Parallelen. Also in der RAF waren es ja auch irgendwelche jungen Leute aus gutem Hause, hier Stiftungen, Förderung des irgendwelche hochbegabten Stiftungen hatten die doch da, glaube ich, die Meinhof und Enslin und so. Und waren ja trotzdem auf diesem Trichter. Und ja, es geht hier um den Herrn Schuler von ehemals Bild-Zeitung und der hat hier geschrieben, jedenfalls sollten wir die Patex-Pöbler von heute vielleicht am besten einfach umfahren und ihnen die feste Beziehung zum Asphalt auch mal gönnen. Also nicht umfahren, sondern drumherum, Punkt. Gewalt ist ja keine Lösung, außer manchmal, aber das würde hier zu weit führen. Ich denke mal, was er damit meint, ist wahrscheinlich, die da gewaltsam zu entfernen, würde ich sagen. Aber das sieht der Rest natürlich anders, der hier zitiert wird und sagt, manchmal Klimaaktivisten umfahren und ihnen eine feste Beziehung zum Asphalt gönnen. Warum schreibt Ralf Schuler sowas? Und warum schreibt er es so? Ganz sicher will Ralf Schuler es später nicht so gemeint haben, wenn Leute zur Tat schreiten. Also hier haben wir mal wieder den Fall von... Ich hatte extra nochmal dran, wie er es gemeint hat. Die Worte führen zu Taten, ja genau. Also eigentlich ist es gar nicht weil ich meine, das Wort umfahren ist ja missverständlich, ist ja richtig, aber... Ja, damit wird ja wahrscheinlich auch gespielt, ja klar. Ein bisschen mit Augenzwinkern natürlich. Kann sein, dass der Schuler das auch ein bisschen Augenzwinkern meint, würde ich aber vielleicht auch vermuten, ja. Na und? Und Quent, die Entstehung einer Antiklima-RAF muss verhindert werden. Das ist halt direkt so eine Retourkutsche von wegen, ja, wir sind natürlich nicht die Extremisten, ihr Extremisten behauptet nur, wir wären die Extremisten. Aha, guckt mich an, ich bin Professor, Doktor mittlerweile, den man immer als erstes anruft und der uns dann erklärt, warum die ganze Welt rechtsextrem ist, die nicht unserer Meinung sind. Was und, dieser Tatio Müller, wie er heißt, geschrieben hat, war zehnmal schlimmer. Ja, und eindeutig. Also. Ja, eindeutig. Ja, genau. Na. Wirklich. Ja. Ja. Herr Restler nimmt auch nur selektiv wahr gerne, ne? Naja, spiel stalinistische Spiele, gewinnt stalinistische Preise. Ja. Tja, ja. Aber vielleicht liegt die Rettung gar nicht so fern. Man hat ein schwarzes Loch gefunden. 1600 Lichtjahre weg, okay. Ja, vielleicht erfinden wir bald den Warp-Antrieb und können die Erde reinschießen, dann haben wir ein Problem weniger. Ein großes. Manche warten ja auf den Meteoriten, aber vielleicht sackt uns das schwarze Loch hier ein. Ja, ist interessant. Einerseits, das ist das nächste stabile schwarze Loch, was wir jemals entdeckt haben. Wir haben das in einer durch eine neue Methodik entdeckt, in einem Teil des Weltraums, den wir normalerweise sehr schwer vermessen können, weil da die Hintergrundstrahlung alle unsere derzeitige Technologie einfach nicht durchgucken lässt. Da hat man jetzt halt quasi um die Ecke geguckt, um es mal ganz doof auszudrücken, und hat da das schwarze Loch entdeckt. Das ist ein binäres System. Da ist in der Mitte, wo unsere Sonne wäre, ist das schwarze Loch, und ungefähr wo die Erde wäre, ist die Sonne in diesem System. Das war früher ein binäres System, zwei Sonnen, eine von den Sonnen ist kollabiert und jetzt fliegt die eine Sonne um das schwarze Loch rum, bis es halt irgendwann auch reingeht oder wie auch immer. Aber der Punkt ist halt der, dadurch, dass wir das schwarze Loch jetzt in der Nähe entdeckt haben, alle Leute haben irgendwie ausgeschlossen, dass es in so einer Nähe zu uns sein könnte. Vielleicht entdecken wir ja bald eins, was noch ein bisschen näher ist. Ne? Generell einfach eine interessante Entdeckung, weil neue Technologien benutzt wurden, weil es in einem Teil des Weltraumsystems wir vorher nicht vermessen konnten und ja, weil es, wie gesagt, die Rückschlüsse ziehen lässt, dass wir wahrscheinlich noch viel mehr schwarze Löcher und vielleicht auch andere Planetensysteme näher an unserem Planeten haben, als wir es gedacht haben bisher. Dann brauchen wir nur noch einen Freiwilligen, ne? Falls ihr nicht wisst, was ein schwarzes Loch ist, das ist so ein Ding, wo das Licht nicht entkommen kann, aber es würde natürlich helfen, den Kommunismus einzuführen und die Grünen zu wählen. Dann wird das schon gut. Genau. Also quasi die Lösung des Klimawandels. Ja, auch. Genau. Da drüben, da rein. Aus dem schwarzen Loch zu fliegen. Genau. Das CO2 da rein. Ab. Die erneuerbare Energie ist Habeck Quadrat mal Geschwindigkeit, glaube ich. Tja. Können wir ein Kraftwerk bauen, was auf gefälschten Studien und nicht erinnern. Doktorarbeiten. Ein Fake News Kraftwerk quasi. Ja. Der kommt ja die ganze Energie schon wieder aus Russland. Wir haben so viele Leute, die im Moment rotieren, wie Tolkien, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Oder Sozialdemokraten oder so. Oder Petra Kelly. Da rotiert eine ganze Menge Leute gerade. Die könnten wir eigentlich alle anzapfen. Aber hier bei der Ringe bzw. Ringe der Macht, da ist ja so ein bisschen das Problem, dass sie das ja sehr anders machen müssen als bei Herr der Ringe, weil sie ja gar keine Rechte haben daran, oder wie ist das? Ja, gar keine, aber halt wenige, ne? Also für einen bestimmten Bereich halt nur und andere. Weil die Kommentatoren regen sich mal darüber auf, dass die Elben so unelbisch sind und dass der Sauron. Das scheint aber nicht an den Rechten zu liegen. Das habe ich noch gedacht, was an den Rechten liegt, ist auf jeden Fall die Geschichte mit den Hobbits, die keine Hobbits sind. Ja, also dass man die Sachen eben sehr anders machen muss, wenn man da die Rechte nicht hat, ne? Das ist wie bei Star Trek, ist es alles exakt 25% anders. Ja, nicht ganz so. Ne? Also die haben halt schon Rechte an Sachen, aber halt nur an diesem. Die haben die Rechte am Herr der Ringe und an den Appendices des Herr der Ringe und am Hobbit, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Und das größte Teil, was sie da rausnehmen, ist natürlich aus den Appendices des Herr der Ringe. Nee, Hobbit ja nicht gerade, weil Hobbits haben sie ja nicht. Sie dürfen sie nur nicht Hobbits nennen. Ja, aber deswegen haben sie die Aber Rechte die Harfoots sind ja, im Herr der Ringe sind die Harfoots, so wie sie jetzt heißen, ein Stamm von Hobbits. Ja, aber die haben auf jeden Fall nicht die Rechte am Hobbit, weil sonst könnten sie auch Hobbits sein. Nein, sie dürfen das Wort Hobbit nicht benutzen. Das ist eine andere. Ja, also haben sie auch nicht Geschichte die Rechte wieder. Am Hobbit. Doch, sie haben die Rechte am Hobbit. Nee, die können die ja nicht haben. Eine Geschichte. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Du kannst ja die Rechte am Hobbit haben und trotzdem sagen die dir dann, nee, du darfst das Wort nicht benutzen. Nee, der berühmte Fall dazu war doch das Sherlock Holmes, ne? Ja, aber auf jeden Fall. Macht doch keinen Sinn. Ich glaube, die haben nur die Rechte an diesen Appendices. Auf jeden Fall ist das alles so kompliziert, dass da, glaube ich, viele Bewertungen eben draus entstehen, die negativ sind. Ja, weil es gar nicht. Obwohl es gar nicht anders ging oder so. Es ist einfach scheiße, Mama. Es ist auch scheiße, ja. Das stimmt. Selbst ja, genau. Die Leute, die das. Speziell die Dialoge und so. Ganz gut finden. Geben. Also ich habe einen Kollegen, der findet das super und ich habe gesagt, wie kannst du das? Ja, aber ich bin eher so der Typ, ja, der freuen schöne Bilder. Ne? Ich muss dann nicht drüber nachdenken. Ja, okay, dann geht das easy. Ja, genau. Ja. Aber wenn sie dann auch ihren Obstgas und so. Wenn du halt über die Hitze innerhalb einer pyroklastischen Wolke nachdenken musst, die gerade über die Hauptfigur hinwegfegt und die am Ende dann noch steht. Wobei aber alle umgebenden Häuser brennen aus irgendeinem Grund und sie nicht mal ein versenktes Haar hat. Ja, fuck off. Ja. Und dann denkst du, nee, das ist ja eine magische Elbe. Und dann guckst du, oh, die Menschen brennen auch nicht. Gut, danke. Ich sehe mich das sind selber. Magische Menschen. In der magischen Welt. Weg. Ja, sind wir auch vom Thema. Ja, zu viel Unlogisches drin. Halt, ne? Man kann doch zu kulturellen Trends Stellung nehmen. Oder mal ein Spiel spielen. Hollywood ist echt im Arsch. Insgesamt. Ja, das auch, ne? Die müssen aus dieser Sackgasse unbedingt raus oder wir werden nie wieder vernünftig. Ja, mal gucken. Kriegen. Also was viele Leute ja jetzt freut, ist diese Sache, die sie ja bei Warner Brothers da irgendwie haben. Die haben jetzt so einen neuen Chef, der hat ja gleich mal Batgirl beerdigt irgendwie. Er hat James Gunn zum Chef von DC Universe gemacht, also den Typ, der Guardians of the Galaxy gemacht hat und dann bei Disney wegen irgendwelcher uralten Tweets in Ungnade gefallen. Ja, und bei DC hat er ja auch diesen zweiten Suicide Squad Film gemacht, den fand ich auch ganz gut. Der war ganz lustig auf jeden Fall. Echt, du guckst dir echt noch Strumpfhosenfilme an. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, es langweilt mich zu Tode. Und seit ich den Trailer gesehen habe... Ja, der war sehr unterhaltsam. Habt ihr den Trailer für Wakanda gesehen? Nee, der ist natürlich auch Panne. Aber der Gunn... Da haben sie den Charakter genommen. Der Gunn ist jedenfalls ganz... Also der erste Guardians-Film ist ja auch prima. Ja, also der erste Guardians-Film ist großartig, aber der zweite Guardians-Film ist Dreck. Ja, den habe ich auch nur einmal gesehen. Aber der erste Guardians-Film ist auf jeden Fall gut. Und der, was da passiert ist, ich weiß es nicht. Und der zweite Suicide Squad Film, den er gerne gemacht hat, ist auch sehr unterhaltsam. Ist der auch, ich kann diese, nee, ich kann es, nee, nein, weg. Ich habe, wie gesagt, den Trailer für Wakanda Forever gesehen. Und sie haben halt die Figur, die haben die Figur von Namor the Submariner genommen, ja. Der im Original ein Prinz von Atlantis ist und haben aus ihm irgendwie so eine mexikanische Version gemacht. Und sein Name ist nicht mal sein Name, sondern er sagt, only my enemies call me Namor. Und ja, das soll ja auch so ein rechte Ding sein, eventuell. Und also sie sprechen es die ganze fucking Zeit wohl auch so aus, Namor. Macht doch eure eigenen Sachen. Macht doch eure eigenen. Macht doch einfach fucking nochmal eure eigenen Sachen. Ja, aber wie gesagt, das Genre der Kritikvideos, das freut sich natürlich über diese Produktion. Ja, Nerdrotic, Disparu und wie sie alle heißen. Der Kritiker. Mauler. Ne? Gibt genug davon. Das Schwarze Loch. Der Mauler ist wie die Weltraumaffen. Der macht einfach zu lange Videos. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Geht in den Wald, lasst euch nicht gendern. Redet Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thesafespace.net. Fördert, was der Freiheit dient. Ja. Zerschmettert, was ihr schadet. Jedes Mal. Immer. Ja, und wenn er morgen noch was zu tun braucht, da gibt es ab 14 Uhr die Live-Übertragung auf dem Kanal von R21 von der Wokus Deutschland-Konferenz. Haben wir ja letzte Woche schon vorgestellt, unter anderem mit Anna Schneider, Judith Basat. Ach, das Ding, ja. Hier, wie heißt er, Kiesler von der NZZ, Ahmad Mansur, diversen anderen. Du postest es ja bestimmt gleich in die Kommentare oder so, ne, oder? Kann ich nochmal machen, ja, wenn ich es rechtzeitig finde. Aber ja, und ich meine, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, vielleicht sogar ein paar Clips haben, ja. Was ist mit Stanford eigentlich? Wir haben gar nicht über Stanford geredet. Ah ja, wollen wir noch kurz. Also ich habe mir ein bisschen was angeguckt davon. Ich hatte keine Zeit. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Hast du das? Aber ich war noch ein bisschen die Hoffnung, weil da war immer so ein Recording-Zeichen in der Ecke. Also in Stanford gab es jetzt so eine Sache zur Academic Freedom Konferenz, also an der Universität da. Und da waren ja auch Hochkaräter dabei, zum Beispiel hier der Peter Thiel war da, John Peterson, Steven Pinker, genau. Jonathan Haidt. Gerd Sard. So richtig, so passt so. Greg Lukianoff und so. Die haben sich halt über akademische Freiheit unterhalten und ich fand vor allen Dingen interessant was ich gesehen hatte, war, ich habe halt auch nicht viel davon gesehen. Ich hoffe halt, also sie haben es auf jeden Fall aufgezeichnet, ob es natürlich auch veröffentlichen ist, nochmal eine andere Frage. Das wäre schön, ja. Und was ich gesehen habe, war so ein Ding über Radikalisierung des Wissenschaftsbetriebs. Und da waren auf jeden Fall auch krasse Beispiele dabei. Der hatte da so eine Sache von der Yale University. Da gab es einen Vortrag mit dem Titel The Psychopathic Problem of the White Mind. Also das psychopathische Problem des weißen Gehirns sozusagen. Yay. Und das wurde halt mitgeschnitten. Und also der Vortrag war natürlich totaler Humbug, aber auch im Nachgang dann die Zuhörer haben dann so Sachen gesagt wie Thank you for shaking things up, I feel shaken up in a good way. What are, thank you for this. It's the truth. You have showed us what white people have done. What are, I really appreciate your comments. What are, I want to thank you so much. It was thought-provoking, but needed. Also, total verrücktes Zeug. Und der hatte halt... Ja, super. Der hatte halt so die These... Also, er hat halt gesagt, dass im Endeffekt die Universitäten nicht mehr zu retten sind. Dass die untergehen werden. Juhu. Dass es so strukturelle Probleme sind, die man nicht lösen kann. Endlich Schluss mit der Humboldt-Universität. Und er hat gemeint, das wäre aber nicht weiter schlimm, weil er sieht das dann so, dass in Zukunft dann die Firmen, die halt mit Wissenschaft Geld verdienen, die Leute einfach selber ausbilden werden und auch alles, was da relevant ist, an Naturwissenschaft halt selber betreiben werden zu Profitzwecken. Das meint er halt. Also, so und dann werden wir in 100 Jahren Brustvergrößerungen, Penisvergrößerungen und irgendwelche Mittelchen haben und die Leute werden immer noch an Krebs sterben. Ja, super. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ja. Tja, gut, ich meine, die innerbetriebliche Ausbildung muss jetzt sowieso schon vieles glattbügeln, was an den Universitäten falsch läuft. Ne? Ja. Weißen die ja auch, ne? Wenn die Leute von der Uni kommen, müssen die erstmal 6 Monate trainiert werden, bis sie ordentlich arbeiten können. Das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. Bevor wir hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wir haben uns eigentlich schon verabschiedet. Tschüss. Und wenn wir was aus Stanford hören, über das Video schreiben wir es in die Beschreibung. Ja. Ja. Die Luft der Freiheit weht oder so, ne? Ist das Motto von Stanford, also auf Deutsch sogar. Naja. Kicher. Krass. Mehr Licht. Aber Preis, wenn du einen ausbilden willst, das dauert immer ein halbes Jahr. Ja, wo du herkommst. Oder? Wenn du neu anfängst. I know. Tschüss. Tschüss, tschüss. Kulturmarxismus. So, den Link habe ich im Chat jetzt. Für euch. Bitteschön. Super. Jetzt aber Feierabend. Bis.